Erste Folge. Entschuldigen Sie, mein Name ist Walter Hartwright. Im Jahre 1860, als diese seltsame und grauenhafte Geschichte begann, war ich 28 Jahre alt und lebte als Zeichenlehrer in London, in Clements Inn. An einem heißen Abend im Sommer, es war der letzte Tag im Juli, machte ich mich auf, um meine Mutter und meine Schwester in Hampstead zu besuchen. Ich war sehr niedergeschlagen, denn die Zahl meiner Schüler hatte während der letzten paar Monate zu wünschen übrig gelassen. Ich war mit meinen Einkünften weniger vorsichtig umgegangen als gewöhnlich, und vor mir lag ein Herbst, in dem ich mich empfindlich einschränken musste. Mit diesen trüben Gedanken im Kopf machte mir der Weg nach Hampstead wenig Freude. Ich war dankbar durch den Anblick meines guten Freundes Professor Pesker, der mich am Gartentor meiner Mutter bereits ungeduldig erwartete, von ihnen erlöst zu werden. Pesca, ein etwas exzentrischer Italiener, war mir aufrichtig ergeben und deshalb ein großer Favorit meiner Mutter. Die Gefühle meiner Schwester Sarah, diesem seltsamen Mann gegenüber, waren zwar freundlich, doch irgendwie zurückhaltender. Und als Pesca, der mir aufgeregter vorkam denn je, mich buchstäblich in den Salon zerrte, war meine Schwester noch dabei, die Scherben einer Teetasse aufzulesen, die der Professor bei seinem ungestümen Hinausstürzen umgeworfen hatte. Oje, oje, Miss Sarah, wie töpel, dafür mir werden Sie dem armen Pesca vergeben, bitte. Och, das macht gar nichts, Herr Professor. Lass gut reden, Mama, das erwies es nicht mehr. Ja, das kann Walter, mein das Lieber, weiß Gott, was passiert wäre, wenn du noch länger gebraucht hättest. Pesca war halb verrückt vor Ungeduld und ich vor Neugierde. Sarah übrigens auch. Aber Mama, ist das nicht ein wenig übertrieben? Natürlich interessiert es mich. Ja, aber was ist denn los, Mutter? Der Professor hat eine gute Nachricht mitgebracht und er sagt, sie betreffe dich. Sie sind mein Freund, mein guter Freund, mein lieber Wolf. Und er hat sich grausamerweise geweigert, auch nur die leiseste Andeutung zu machen, bevor du da bist. Walter Pesca, jetzt bin ich hier. Jetzt wirst du uns wohl alle von dieser Ungewissheit befreien. Sie, Walter, ja, ich spreche. Hört zu, meine Lieben, der Moment ist gekommen, wo ich meine gute Nachricht vortrage, wo ich endlich den Mund aufmache. Wie bitte? Als nächstes bricht er uns den Rücken unseres besten Lehnstuhls ab. Ich spreche mit dir, Walter. Mit dir, dem besten und edelsten aller menschlichen Wesen. Aber Pesca, lass doch den Unsinn, bitte. Unsinn und oh mio, Unsinn. Also, das war so. So war ich hier stehe. Das Gute ist endlich vollbracht und man kann nur noch sagen, recht so. Das macht zwei vom gleichen Service. Was nur, Kind. Aber wenn Sie uns noch lange auf die Folter spannen, Pesca, dann falle ich in Ohnmacht. Ja, komm bitte zur Sache, Pesca. Hört also gut zu, meine Lieben, wie bitte. Ihr wisst doch, dass ich in letzter Zeit in einem eleganten Londoner Haus unterrichtet habe. Ja. Mhm. Oh, es war sehr elegant. Da ist die Mama, die ist dick und blond. Drei junge Damen, dick und blond. Zwei junge Herren, dick und blond. Und ein Papa, das ist der dickste und blondeste von allen. Ein mächtiger Kaufmann, der bis an den Hals in Gold steckt. Das ist alles schön und gut, aber was hat das mit dieser Jetzt Nachricht? Jetzt gebt acht. Ich lese mit den jungen Damen den göttlichen Dand. Und ach du Güte, meine Güte, wie der göttliche Dand die hübschen Köpfchen verwirrt. Heute unterrichte ich also die jungen Damen wie gewöhnlich. Wir sind alle vier zusammen unten in Dantes Hölle. Beim siebten Kreide. Pesca, bitte kommen Sie zur Sache. Zur Sache, Sissi, die Sache, ja, die kommt ja gerade. Ich unterrichte also die jungen Damen, die Tür tut sich auf, da steht der Papa, der goldene Papa, wie ich ihn immer nenne, mit einem Brief in der Hand und dieser Brief stammt von einem Freund des Papas, der ihn um etwas gebeten hat und um was glaubt. Oh, Pesca, also schütteln sollte man er Sie. Er hat den Papa gebeten, ihm einen Zeichenlehrer zu empfehlen, einen Zeichenlehrer, der zu ihm auf seinen Landsitz kommen soll. Und ich, kaum hatte ich das gehört, was tue ich? Ich rede, Sissi, ich rede. Verehrter Herr, sage ich habe den Mann für Sie, den ersten, den allerersten Zeichenlehrer der Welt. Das ist aber nett von dir, alter Freund. Und weiter sage ich, das unsterbliche Feuer des Genies lodert in seinem Busen. Er hat Zeugnisse, ganze Bände voller Zeugnisse der höchsten Familien des Landes. Verlieren Sie keine Minute, mein Herr. Empfehlen Sie noch heute Nacht meinen Freund, Ihrem Freund, und schicken Sie ihn gleich morgen hin mit Sack und Pack. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll Walter Hartwright sofort losschicken mit Sack und Pack. Ganz so schnell, wie Pesca es sich in seiner Herzensgüte vorstellte, ging es dann doch nicht. Immerhin, es sind erst 10 Tage her, seit er 2 der besten Teetassen zerschlug. Und morgen? Morgen bin ich bereits auf dem Weg nach Cumberland. Na, was sagst du dazu, Mutter? Es klingt undankbar, dem guten Pesca zu sagen, wie sehr du mir fehlen wirst. Aber ich weiß nicht mal deine Adresse, mein Lieber. Och, Sarah hat sie doch bestimmt aufgeschrieben, Mutter. Aber für alle Fälle, hier ist sie. Bei Frederick Fairley, Esquire, Limeridge House, Cumberland. Ich hoffe, es sind nette Leute, Walter. Und du wirst doch nicht... Was werde ich nicht? Ach, mein Lieber, diese beiden jungen Damen, die könnten doch... Ich meine, du könntest... Aber Mama, immer siehst du Gefahren, wo es keine gibt. Meinen Schülerinnen mache ich doch grundsätzlich nie den Hof. Nein, Walter, das weiß ich. Nur ich habe so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich weiß auch nicht, warum. Und nun, bleib gesund. Und lass dich von Sarah nicht herumkommandieren, ja? Nein. Sobald ich angekommen bin, schreibe ich dir. Auf Wiedersehen. Und Gott beschütze dich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Junge. Gott mit dir. Ah, gut. Wenigstens Mondschein. Wie die wohl wirklich aussehen. Wie die sind, diese Mädchen in Cumberland. Was ist denn? Was wollen Sie? Ist das der Weg nach London? Bitte sagen Sie mir, ist das der rechte Weg nach London? Da, mitten auf der breiten, hellen Landstraße, stand direkt vor mir eine Frau. Im Mondschein sah ich ein farbloses, junges Gesicht, mager und scharf um Kinn und Wangen, aber mit großen, ernsten, sehnsüchtig aufmerksamen Augen, mit nervös zuckenden Lippen und hellem Haar von lichter, braungelber Färbung. Nichts Wildes, Aufdringliches lag in ihrem Benehmen. Sie war ruhig und beherrscht, ein bisschen melancholisch und auch ein klein wenig misstrauisch. Nicht ganz das Benehmen einer Dame und doch auch nicht das einer Frau aus dem Volke. Sie war schlank von Figur und etwas über mittelgroß, hielt eine kleine Tasche in der Hand und war, wie deutlich ich das im Mondlicht leuchten sah, von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet. Haben Sie gehört? Ich fragte Sie, ob das der Weg nach London sei. Ja, das ist der. Er führt direkt nach St. Joneswood und zum Regent's Park. Danke. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen nicht gleich geantwortet habe. Ich war etwas erschrocken über Ihr plötzliches Erscheinen. Aber wie sind Sie denn Ich hatte mich versteckt. Ich hörte Sie kommen und versteckte mich hinter der Hecke hier, um erst zu sehen, was für ein Mann Sie sind, ehe ich Sie anspreche. Ja, und warum? Ja, kann ich Ihnen trauen? Ich habe nichts Unrechtes getan, bestimmt nicht. Sie sind aber ziemlich spät hier auf der einsamen Straße und ganz allein. Aber ich habe kein Recht, Sie um Erklärungen zu bitten. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie sind sehr gut zu mir. Ich bin sehr froh, Ihnen begegnet zu sein. Hören Sie, ich möchte nach London. Ich habe eine Freundin dort, die mich gerne aufnehmen würde, wenn ich nur hinkomme. Ob ich wohl eine Droschke bekommen könnte? Tja, das ist... Oder ist es zu spät? Bitte, bitte sagen Sie mir, was ich tun soll. Bitte helfen Sie mir. Sind Sie denn sicher, dass Ihre Freundin Sie so spät noch aufnimmt? Oh ja, bestimmt. Ich weiß es. Aber bitte versprechen Sie mir eines. Falls wir einen Teil des Weges zusammen zurücklegen, müssen Sie mich verlassen, wann und wie ich es will. Tun Sie das? Versprechen Sie mir das? Aber ich kann Bitte versprechen Sie es mir. Ja. Danke. Wollen wir weitergehen? Bitte. möchte Sie gerne noch etwas fragen. Ja, bitte? Kennen Sie viele Leute in London? Ja, eine ganze Menge. Kennen Sie auch Herren von Rang und Titel? Tja, einige. Wenige allerdings. Kennen Sie auch einen Baronet? Wie? Antworten Sie mir. Ja? Warum stellen Sie mir so seltsame Fragen? Weil es einen Mann gibt, einen Baronet, von dem ich um Ihretwillen hoffe, dass Sie ihn nicht kennen. Ach. Sagen Sie mir, wie er heißt. Nein, das tue ich nicht. Das kann ich nicht. Ich wage es nicht. Sie wagen es nicht? Wenn ich den Namen nenne, dann... Sind Sie ein Mann von Rang und Titel? Du liebe Güte, nein. Weit davon entfernt. Ich bin Zeichenlehrer. Ach, kein Mann von Rang und Titel. Gott sei Dank. Ich darf Ihnen trauen. So, jetzt sind wir fast am Ziel. Und wenn wir Glück haben, finden wir auch noch eine Droschke. Ein paar Fahrzeuge sind immerhin noch unterwegs. Wohnen Sie hier in London? Ja. Aber morgen oder vielmehr heute schon verlasse ich die Stadt für einige Zeit. Ich gehe aufs Land, nach Cumberland. Cumberland? Oh, wenn ich da doch mitfahren könnte. Ich war nämlich einmal sehr glücklich in Cumberland. Stammen Sie von dort? Nein, ich bin in Hampshire geboren, aber ich ging vorübergehend in Cumberland zur Schule. In einem Ort namens Limeridge. Limeridge? Das ist ja... Was ist? Kommt jemand oder hat uns jemand gerufen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Nur der Name Limeridge machte mich stutzig. Ich fahre nämlich nach... Ich habe erst vor wenigen Tagen zufällig jemanden diesen Namen erwähnen hören. Bestimmt nicht von meinen Leuten dort. Mrs. Fairley ist tot. Fairley? Aber das ist doch... Ihr Mann ist auch tot und ihre kleine Tochter ist bestimmt inzwischen verheiratet und fortgezogen. Ich weiß nicht. Aber wenn auch irgendjemand dieses Namens in Limeridge House wohnt, dann habe ich ihn sehr lieb. Schon Mrs. Fairleys wegen. Sie war... Oh, sehen Sie mal, ob der Mann am Schlagbaum, ob er uns gesehen hat? Nein, nein, der sieht nicht einmal her. Nur nicht so nervös sein. Sie sind bestimmt schrecklich müde. Das könnte eine Droschke sein. Vielleicht hoffen wir es mal. Hey, Droschke! Sind Sie frei? Jawohl, Herr. Aber wenn Sie nicht zufällig zur Tottenham Court Road wollen, dann kann ich Sie nicht mitnehmen. Lassen Sie mich einsteigen. Lassen Sie mich schnell einsteigen. Da muss ich nämlich hin, da will ich ja, hin. Ja, dann. Aber wollen Sie mich nicht mitkommen lassen, damit ich Sie auch zu Ihrem Ziel begleiten kann? Nein, nein, denken Sie an Ihr Versprechen. Ich bin jetzt gut aufgehoben und ganz glücklich. Lassen Sie mich nur einsteigen und lassen Sie mich doch schnell einsteigen und sagen Sie, mir soll abfahren. Sie haben es versprochen. Na schön. Und die Adresse? Die sage ich ihm schon, die sage ich ihm später. Schließen Sie jetzt die Tür. Sagen Sie, mir soll losfahren. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Fahren Sie zu, Kutscher. Wird gemacht, Sir. Wie hot, Alter. Wir fahren nach Hause. Wo werden wir dinieren? Ich wollte, ich hätte Sie nicht wegfahren lassen. Halt, da ist jemand. Vielleicht ein Polizist. Den können wir fragen. Constabler! Ja, Herr? Haben Sie eine Frau hier entlang gehen sehen? Was für eine Frau, Herr? Eine Frau in einem fliederfarbenen Kleid. Nein, nein, die Kleider, die sie von uns hatte, lagen auf ihrem Bett. Sie muss in den Kleidern fortgegangen sein, die sie bei ihrer Ankunft anhatte. Sie war in Weiß, Constabler. Eine Frau in Weiß. Nein, Herr, die habe ich nicht gesehen. Naja, falls Sie oder einer Ihrer Leute der Frau begegnen, halten Sie sie fest. Ich zahle alle Unkosten und eine anständige Belohnung. Festhalten? Ja, weshalb denn? Was hat sie getan, Herr? Getan? Sie ist entsprungen aus meiner Irrenanstalt. Also halten Sie nach ihr Ausschau. Und vergessen Sie nicht, Konstabler, eine Frau in Weiß. Meine Reise nach Cumberland war recht mühsam. Mein Zug hatte Verspätung, und als ich im Limeridge House eintraf, war es zu spät, um noch irgendjemanden von der Familie zu sprechen. Aber am nächsten Tag... wie deutlich doch die Begegnung mit den vier Mitgliedern der Familie Fairley in meinem Gedächtnis eingeprägt ist. Die erste fand bei meinem Eintreten in den Frühstücksraum statt. Am Fenster sah ich, mit dem Rücken zu mir, eine Dame stehen. Sofort frappierte mich die seltene Schönheit ihrer Figur und die natürliche Anmut ihrer Haltung. Sie hatte mich nicht eintreten hören, wandte sich aber augenblicklich zu mir um. Die unbefangene Anmut ihrer Bewegungen machte mich umso neugieriger, ihr Gesicht deutlich zu sehen. Mr. Hartright, darf ich mich Ihnen als eine Ihrer künftigen Schülerinnen vorstellen? Sollen wir uns die Hand reichen? Früher oder später kommen wir ja doch nicht umhin. Warum also nicht früher? Guten Morgen, Miss Fairley? Nein, mein Name ist Holcomb, Marion Holcomb. Nehmen Sie doch Platz, Mr. Hartright. Dankeschön. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee einschenken? Oh ja, bitte. Danke vielmals. Sie müssen heute beim Frühstück mit mir allein vorlieb nehmen. Laura hat ein wenig Kopfschmerzen und Mrs. Weasley leistet ihr Gesellschaft. Ach. Und Ihr Onkel, Mr. Fairley? Er ist nicht mein Onkel. Milch, Zucker? Ja, bitte. Eigentlich nicht. Dankeschön. Sie sehen ganz verwirrt aus, Mr. Hartright. Ich beschreibe Ihnen am besten gleich einmal die Hausbewohner. Meine Mutter war zweimal verheiratet. Zuerst mit Mr. Holcomb, meinem Vater, und dann mit dem verstorbenen Mr. Fairley, dem Vater meiner Halbschwester Laura. Außer, dass wir beide Waisen sind, sind wir in jeder Hinsicht so verschieden wie nur möglich. Mein Vater war ein armer Mann, Miss Fairleys Vater war reich. Ich habe nichts, sie hat ein Vermögen. Ich bin dunkel und hässlich. Aber Miss Holcomb, das ist doch wirklich... Kosten Sie doch diese Marmelade, Mr. Hartright. Ja, sie ist blond und hübsch. Aber was Sie unter den gegebenen Umständen vielleicht für unmöglich halten werden, meine Halbschwester und ich sind uns so aufrichtig zugetan, dass wir nicht ohne einander leben könnten. Sie müssen also uns beiden gefallen, Mr. Hartright, oder keiner. Und was noch schwieriger ist, Sie sind ausschließlich auf unsere Gesellschaft angewiesen. Oh, daran kann ich nichts Nachteiliges finden, Miss Holcomb. Aber wie steht es mit Mr. Fairley? Mr. Fairley? Übrigens Lauras Onkel und Vormund. Er ist zu kränklich, um ein guter Gesellschafter zu sein. Ich weiß nicht, was er hat. Er selbst weiß es auch nicht. Auf jeden Fall rate ich Ihnen, wenn Sie ihn später kennenlernen, auf seine kleinen Eigenarten einzugehen. Bewundern Sie seine Sammlung von Münzen, Stichen und Aquarellen, dann gewinnen Sie sein Herz im Nu. Ich bin Ihnen äußerst dankbar für den Rat, Miss Holcomb. Aber erwähnten Sie vorhin nicht noch jemanden? Mrs. Feasy, Laura's alte Erzieherin. Ja. Eine vortreffliche Person mit allen Kardinaltugenden, aber auf die hört niemand. Ja. Ja, James? Entschuldigen Sie, Miss. Der Herr wünscht, Mr. Hartright zu sehen. Gut, James. Vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Auf mein Wort, Hartright. Ihr guter Geschmack freut mich. Eine hübschere Münzsammlung, schmeichle ich mir zu behaupten, ist schwer zu finden. Und jetzt sagen Sie mir, ob unsere pekuniären Arrangements Sie auch zufriedenstellen. Oh, ich bin durchaus zufrieden, Mr. Fairley. Vielen Dank. Freut mich. Gibt's sonst noch irgendetwas zu besprechen? Nein? Komisch. Ich hatte Ihnen doch so viel zu sagen. Aber ich hab's offenbar vergessen. Ob Sie mal für mich läuten würden? Aber gewiss. Vielen Dank. Und ob Sie so gut wären, die Vorhänge ein wenig mehr zuzuziehen, Mr. Hartright. Ich finde starkes Licht zu anstrengend. Aber natürlich. Ja. Ja, so ist es besser. Vielen Dank. Haben Sie geläutet, Sir? Ja, Louis. Ich glaube, ich habe heute Morgen ein paar Notizen auf meinem Block gemacht. Such mir noch mal den Block, ja? Verzeihen Sie tausendmal, Mr. Hartright. Ich fürchte, ich langweile Sie. Aber ganz im Gegenteil, Mr. Fairley. Der Block, Sir? Ach ja, recht so. Ja, da steht's ja. Die Radierungen. Ich wollte über die Radierungen sprechen. Luis, hol mir doch mal die Mappe da runter. Nein! Nicht die mit dem grünen Rücken, Die enthält meine Rembrandt-Radierungen, Mr. Hartwright. Die Mappe mit dem roten Rüttel, Louis. Lass sie nicht fallen! Ach, Sie haben keine Ahnung, was für Qualen ich ausstehe, Mr. Hartwright, weil Louis die Mappe fallen lassen könnte. Liegt sie auch sicher auf dem Stuhl? Glauben Sie, das ist sicher, Mr. Hartwright? Ja, ich... Ja, na, das freut mich. Würden Sie jetzt die Güte haben, meine Zeichnungen anzusehen? Ja. Wenn Sie wirklich glauben, dass Sie da sicher sind. Ja. Louis, ab mit dir! Sehr wohl, Sir. Du bist ein Esel! Siehst du denn nicht, dass ich immer noch den Block in der Hand habe? Bildest du dir ein, das tue ich zum Vergnügen? Warum befreist du mich denn nicht davon, ohne dass man es dir erst sagen muss? Bitte tausendmal um Verzeihung, Mr. Hartwright. Dummes Dicken sind solche Esel. Finden Sie nicht? Louis, ab mit dir! Jawohl, Sir. Diese Zeichnungen, Mr. Fairley, sollte man glätten und aufziehen. Meiner Ansicht nach sind sie etwas... Entschuldigen Sie. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich die Augen schließe, während Sie reden? Aber nein. Selbst so ist das Licht noch zu stark. Und wenn es Ihnen möglich wäre, etwas leiser zu sprechen. Bei dem elenden Zustand meiner Nerven ist jeder laute Ton eine unaussprechliche Tortur für mich. Ja, Sie vergeben doch einem Kranken. Meine Gesundheit ist wirklich in einem äußerst bedauerlichen Zustand. Auch beim Mittagessen war noch nichts von Miss Fairley zu sehen. Aber mit Miss Horcombe am Tisch saß eine plumpe, gemütliche ältere Dame, die äußerst entgegenkommend schien. Also was nehmen Sie, Mrs. Fese? Ein Kotelett? Ja, vielen Dank, meine Liebe. Oh, was steht denn da von Mr. Hartwright? Huhn. Ich glaube fast, Sie würden das Huhn vorziehen, Mrs. Fese, nicht wahr? Ja, vielen Dank, meine Liebe. Was möchten Sie also? Soll Mr. Hartwright Ihnen etwas Huhn reichen oder darf ich Ihnen ein Kotelett auflegen? Wie Sie wollen, meine Liebe. Wie ich will, aber Mrs. Fese... Dann schlage ich vor, Sie nehmen ein wenig von beidem. Und am besten beginnen Sie mit dem Huhn, denn Mr. Hartwright kann es kaum mehr abwarten, Ihnen ein Stück abzuschneiden. Nicht wahr, Mr. Hartwright? Darf ich, Mrs. Wesley? Ja, ich bitte darum, Mr. Hartwright. Erst spät am Nachmittag bekam ich endlich Laura Fairley zu Gesicht. Ich war mit Miss Horcombe zu einem kleinen Sommerhaus geschlendert, einem hübschen Häuschen im Stil eines Schweizer Chalets. Vor einem Bauerntisch stand eine junge Dame und blätterte geistesabwesend durch ein Skizzenbuch. Ein blondes, zartes Mädchen in einem reizenden, leichten Kleid sah plötzlich auf und lächelte. Ihre Augen waren blau, ein helles Türkisblau, entzückende Augen, reizvoll in Farbe und Form, aber schön vor allem in ihrer Klarheit und Unschuld. Vorzustellen brauchst du uns nicht, Marion. Ich weiß, das ist Mr. Hartwright. Und ich muss gestehen, Mr. Hartwright, ich habe ein wenig Angst vor Ihnen. So? Ja, warum denn? Gerade wollte ich meine Zeichnungen durchsehen. Genauso, wie ich als kleines Mädchen immer meine Schulaufgaben noch einmal durchgesehen habe. Etwas ängstlich. Und ich fürchte, man kann sie kaum vorzeigen. Sind Sie so kritisch, Miss Fairley? Es ist nun mal so, Laura, dass die Zeichnung eines Schülers, ob gut oder schlecht, nicht um die Feuerprobe einer Lehrerinspektion herumkommt. Ich hoffe, Mr. Hartwright wird mir keine Komplimente machen. Darf ich fragen, Miss Fairley, warum Sie diese Hoffnung äußern? Weil ich alles glauben werde, was Sie mir sagen. Wie schön, Miss Fairley. Vielen Dank. Soll ich noch etwas spielen? Soll ich Ihr Lieblingsstück spielen? Den Mozart? Oh ja, bitte. Sie haben meinen Geschmack schnell erfasst, Miss Fairley. Schnell, Mr. Hartwright? Sie sind fast 2 Wochen bei uns. Mr. Hartwright? Bitte? Ich würde gerne einen Augenblick mit Ihnen sprechen, falls Sie nicht zu müde sind. Aber gern, Miss Holker. Erinnern Sie sich noch daran, dass Sie mir kurz nach Ihrer Ankunft von Ihrem seltsamen Abenteuer in London erzählt haben? Sie meinen, ach, mit der Frau in Weiß und dass sie zufällig dieses Haus erwähnt hatte, den Namen Fairley. Ja, das meine ich. Und Sie wissen doch auch noch, dass ich Ihnen zwei Dinge sagte. Erstens, dass ich in der Korrespondenz meiner Mutter nach einem Hinweis auf die Identität der armen Frau suchen wollte. Und außerdem, ja? Dass es mir lieber wäre, wenn Laura von der Sache nichts erführe. Natürlich. Ja, ich habe auch noch mit keinem Wort davon... Das weiß ich, Mr. Hartwright. Und ich habe in dieser kurzen Zeit schon festgestellt, dass man Ihnen vertrauen kann. Oh, vielen Dank. Ja, und hier habe ich einen Brief von meiner Mutter an ihren zweiten Mann, den verstorbenen Mr. Fairley. Vielleicht interessieren Sie einige Sätze daraus. Ja. Zum Beispiel hier. Die arme alte Mrs. Kemp vom Dorfladen liegt im Sterben. Vor einigen Tagen kam Mrs. Catherick, ihre Schwester aus Hampshire, um sie zu pflegen. Sie hat ihr Kind mitgebracht. Ein süßes kleines Mädchen, etwa ein Jahr älter als unsere liebe Laura. Ja, und? Einen Augenblick. Ach ja, da ist es. Mrs. Catherick selbst scheint eine anständige Frau zu sein. Sie ist jedoch äußerst reserviert, ja geheimnistuerisch und hat einen Ausdruck im Gesicht, der, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, der vermuten lässt, dass sie etwas auf dem Herzen hat. Ja, und dann schreibt meine Mutter noch, das Kind Anne hat man mir in meine Dorfschule geschickt und ich muss gestehen, dass ich mich heftig zu ihr hingezogen fühle. Sie hat ein reizendes Wesen und eine bezaubernde Art, mir ihre Dankbarkeit mitzuteilen. Neulich schenkte ich ihr einige weiße Kleidchen und Hüte, abgelegte Sachen von Laura. Das Kind packte plötzlich meine Hand und sagte, oh so ernst, »Solange ich lebe, will ich immer weiß tragen. Das erinnert mich an sie, wenn ich fort bin und sie nicht mehr sehe.« Ja, das steht in dem Brief. Erstaunlich. Dann muss also die Frau, die ich traf, Anne Catherick gewesen sein. Ohne Zweifel. Aber Mr. Hartwright, es steht auch noch etwas anderes in dem Brief. So, was denn? Sagen Sie mir erst eins. Ich habe Sie oft Miss Fairley betrachten sehen. Ich habe Sie... Oh, ich weiß. Sie betrachten Sie voller Bewunderung. Durchaus verständlich. Aber manchmal habe ich beobachtet, dass Sie sie anders ansehen. Eher beunruhigt. Als ob Sie etwas in Ihrem Gesicht entdeckt hätten, was Sie lieber nicht dort sehen würden. Stimmt das? Ja, das stimmt. Eine Ähnlichkeit? Nein, nein, das wäre übertrieben. Nicht so Ausgesprochenes. Der kleinste Blick, der kleinste... Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Hören Sie, das kommt ganz zum Schluss des Briefes meiner Mutter. Hier, da steht es. Seltsamerweise, mein lieber Philipp, hat die kleine Anne Catherick, obwohl nicht halb so hübsch, durch eine dieser merkwürdigen Launen der Natur in ihrem Gesichtchen eine auffallende Ähnlichkeit mit... Sie brauchen nicht weiter zu sprechen. Aber Sie sehen es doch auch, die Ähnlichkeit. Sie sehen sie jetzt, wie meine Mutter sie vor 12 Jahren sah. Ja, ich sehe es ganz und gar gegen meinen Willen. Diese unglückliche, verfolgte Frau auch nur für einen Moment mit Laura in Verbindung zu bringen, mit das... Mit wem? Verzeihen Sie mir, Miss Rockham. Schon gut, Mr. Hartwright. Ich habe schon eine ganze Weile Ihre wachsende Zuneigung zu Laura bemerkt. Und weil ich Sie gern mag, Mr. Hartwright, und Sie achte, habe ich es mit wachsendem Unbehagen beobachtet. Ich hätte schon eher mit Ihnen sprechen sollen. Ich hätte Ihnen früher sagen sollen, was ich Ihnen jetzt sage. Sie müssen uns verlassen, und zwar so bald wie möglich. Weil ich bin, was ich bin, Miss Rockham. Nur ein Zeichenlehrer? Nein, Mr. Hartwright. Nicht, weil Sie Zeichenlehrer sind, sondern weil Laura Fairley verlobt ist. Verlobt? Warum habe ich nicht... Verzeihen Sie, Miss Holker, das sollte mich wirklich nichts angehen. Verlobt. Ich verstehe. Und er? Ist Grundbesitzer in Hampshire. Hampshire? Darf ich seinen Namen erfahren, Miss Helcombe? Warum nicht? Sein Name ist Sir Percival Glyde. Sir Percival. Sagen Sie, ist er... Er ist Baronet, nicht wahr? Percival Glyde ist Baronet. Meine Damen und Herren, das war der erste Teil des Kriminalhörspiels von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde, Die Frau in Weiß, mit Arnold Richter, Ernst Kössling, Eva Körer, Martel Ferber, Elinor Briefs, Hans Dilk, Helmut Türk, Gerd Berger, Volkmar Olms, Gerda Maria Klein, Erich Werwi, Siegfried Nürnberger, Hans Eich, Margot Schönberger und Monika Faber. Ton und Technik Eduard Kramer und Ulla Feindl. Regieassistenz Fred Braun. Regie Wilm ten Haaf. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe der Kriminalspiele hören Sie heute eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde. 7 Folgen. Was geschah bisher in der ersten Folge? Walter Hartwright reist von London nach Cumberland, um eine Stelle als Zeichenlehrer in Limeridge House anzutreten. Unterwegs begegnet ihm eine Frau, ganz in Weiß gekleidet. Sie ist auf dem Weg nach London und scheint verfolgt zu werden. Es stellt sich heraus, dass ihr die Familie, bei der Walter seine Anstellung gefunden hat, bestens bekannt ist. In Limeridge House angekommen, klärt Marion Holcomb ihn über die familiären Verhältnisse auf. Sie ist die Halbschwester von Laura Fairley. Mr. Fairley, Lauras verschrobener Onkel, verwaltet ihr reiches Erbe. Zwischen Laura und Walter entwickelt sich eine tiefe Zuneigung. Von Marion erfährt Walter, dass eine Anne Catherick als Kind eine Weile in Limeridge House gewohnt hat. Er identifiziert Anne Catherick als die Frau in Weiß, in der er eine verblüffende Ähnlichkeit mit Laura Fairley sieht. Laura soll bald einen Sir Percival Glyde heiraten. Zweite Folge. An diesem Abend fiel zwischen Miss Holcombe und mir kein Wort mehr über Laura Fairleys Verlobung. Aber nach dieser Unterhaltung, während ich mich stundenlang schlaflos im Bett hin und her wälzte, überschlugen sich die konfusen, fieberischen und manchmal auch düsteren Gedanken in meinem allzu wachen Kopf. Laura, verlobt. Percival Glyde, Sir Percival Glyde. Ein Mann vom Rang eines Baronets, ein Grundbesitzer in Hampshire. Und warum nicht? Es gibt hunderte von Baronets in England und Dutzende von Grundbesitzern in Hampshire. Sei nicht albern. Hör auf zu grübeln. Hör auf, über Anne Catherick nachzugrübeln. Die Ähnlichkeit mit Laura Fairley? Na und? Vielleicht besteht eine Ähnlichkeit. Das ist nicht zu leugnen. Aber das beweist gar nichts. Es bedeutet nichts. Eine zufällige Ähnlichkeit. Weiter gar nichts. Reiner Zufall. Aber er ist Baronet. Percival Glyde, Sir Percival Glyde, aus der Grafschaft Hampshire. Anne Catherick, die Frau in Weiß. In Weiß. In Weiß. Gegen Morgen schlief ich etwas ein. Dann stand ich auf, mit schwerem Herzen und keineswegs erfrischt, und sah niemanden von der Familie, bis ich gegen Mittag die Terrasse betrat. Oh, Mr. Hartwright, ich habe Sie überall gesucht. Ja, was ist denn los, Miss Holcomb? Sie sehen bedrückt aus. Ach ja, Mr. Hartwright, das bin ich auch. Etwas äußerst Unangenehmes, Peinliches hat sich ereignet. Hat es etwas mit Miss Fairley zu tun? Ja. Laura hat heute Morgen einen Brief bekommen. Einen abscheulichen, verlogenen Brief. Anonym natürlich, wie solche Gemeinheiten immer. Mit der Post? Nein. Eine ältliche Frau hat ihn einen der Untergärtner übergeben. Einem jungen Kerl, der nicht allzu schnell vom Begriff ist. Er behauptet, diese Frau nie zuvor gesehen zu haben. Und er ist überzeugt, dass sie nicht aus der Nachbarschaft ist. Ich stelle natürlich Nachforschung an. Ja. Ich wollte gerade ins Dorf gehen. Und dieser Brief, worum handelt es sich darin? Es ist ein Versuch, den Charakter Sir Percival Glides anzuschwärzen, ohne den Namen direkt zu nennen. Ach, dürfte ich diesen Brief einmal lesen? Ja, natürlich. Dankeschön. Ich wollte Ihren Rat einholen. Ja. Ich habe sonst niemanden. Mr. Fairley hasst es, wie Sie wissen, belästigt zu werden, ganz gleich womit. Mr. Gilmore, unser Anwalt, wird erst morgen erwartet. Aber ich möchte keine Zeit verlieren. Einer so abscheulichen Geschichte sollte man sofort nachgehen. Aber natürlich, da haben Sie vollkommen recht. Bitte lesen Sie. Ja. Der Brief ist von einer Frau geschrieben, da bin ich ganz sicher. Ohne jede Anrede. Mal sehen, was da steht. Glauben Sie an Träume? Ich hoffe es um Ihretwillen. Sehen Sie nach, was in der Heiligen Schrift über Träume und ihre Erfüllung steht. Erstes Buch Moses, Kapitel 40, Vers 8, Kapitel 41, Vers 25, Daniel, Kapitel 4, Vers 18 bis 25. Und hören Sie auf meine Warnung, bevor es zu spät ist. Ja, lesen Sie nur weiter. Heute Nacht träumte mir von Ihnen, Miss Fairley. Ich stand an der Kommunionsbank in der Kirche. Ich war auf der einen Seite des Altars und der Priester mit seinem Chorhemd und seinem Gebetbuch auf der anderen. Nach einiger Zeit kamen durch den Mittelgang ein Mann und eine Frau auf uns zu, um getraut zu werden. Die Frau waren Sie. Aber das ist ja... Sie sahen so schön, so unschuldig aus in ihrem entzückenden weißen Seidenkleid mit dem langen weißen Spitzenschleier. Diese genaue Beschreibung des Kleides. Ich bin überzeugt, der Brief stammt von einer Frau. Ja, das nehme ich natürlich auch an. Und zwar noch aus anderen Gründen. Wenn man den nächsten Teil liest, die Beschreibung des Mannes, die ist erstaunlich. Es ist Sir Percival Glide, bis in die kleinste Einzelheit. Ja? Lesen Sie nur. Weder groß noch klein. Etwas unter dem Durchschnitt. Beweglich, lebhaft, forsch. Etwa 45. Ja, genau Sir Percivals Alter. Bleiches Gesicht, glatt rasiertes Kinn, aber ein Bart von einem feinen, dichten Braun auf den Backen und der Oberlippe. Augen ebenfalls braun und sehr intelligent. Ja, stimmt genau. Die Nase gerade, wohlgeformt und zart wie die einer Frau. Ebenfalls seine Hände. Ja. Ab und zu quält ihn ein trockener Husten. Dieser Husten. Sir Percival kümmert sich nicht darum. Aber manchmal macht er seinen Freunden ernstlich Sorgen. Und als er die weiße Hand zum Mund führte, sah man die rote Narbe einer alten Wunde quer über dem Handrücken. Habe ich von dem rechten Mann geträumt. Jedenfalls hat sie ihn beschrieben. Und zwar bis in die kleinste Einzelheit. Die Narbe hatte sich vor Jahren zugezogen auf einer Reise nach Italien. Ach. Und dann schreibt sie weiter. Ich sah in das Innerste seines Herzens. Es war schwarz wie die Nacht. Empörend. Schwarz wie die Nacht. Und da stand geschrieben, in roten, flammenden Buchstaben der Handschrift des gefallenen Engels, ohne Mitleid und ohne Reue. Er hat Jammer und Elend in das Leben anderer gebracht. Und Jammer und Elend wird er in das Leben der Frau an seiner Seite bringen. Ja, Miss Hercombe, wollen Sie mir etwa erzählen, dass Miss Fairley diesen Brief gelesen hat? Ja, allerdings. Ihre Empörung und Verzweiflung können Sie sich vorstellen. Aber bitte, lesen Sie nur den Schluss des Briefes. Hören Sie auf meine Warnung, Miss Fairley. Forschen Sie in der Vergangenheit dieses Mannes mit der Narbe auf der Hand, ehe Sie die Worte aussprechen, die Sie zu seiner elenden Gemahlin machen. Nicht mir zuliebe, sondern um ihretwillen. Ich fühle ein Interesse an ihrem Wohlergehen, das bis zum Ende meiner Tage wach bleiben wird. Der Tochter ihrer Mutter bin ich von Herzen zugetan. Das ist aber seltsam. Ja, sie meint Laura. Ach so, natürlich. Ihre Mutter war meine erste, meine beste und meine einzige Freundin. Erstaunlich. Sagen Sie, Miss Holcomb, ich darf doch wohl annehmen, dass man nie etwas Nachteiliges über Sir Percival Glides Charakter gehört hat. Aber Mr. Hartwright, Sie werden doch nicht so ungerecht sein, sich von diesem infamen Brief beeinflussen zu lassen. Nein, das heißt... Nein, ich hoffe nicht. Verzeihen Sie, ich hätte diese Frage überhaupt nicht stellen sollen. Trotzdem, sie gibt mir Gelegenheit, Sir Percivals gutem Namen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Weder mir noch meiner Familie ist je ein Wort gegen ihn zu Ohren gekommen, Mr. Hartwright. Im Gegenteil. Er hat mit Erfolg 2 Parlamentswahlen durchgestanden, ohne dass ich eine Stimme gegen seine Ehre erhoben hätte. Der Mann, der das in England zustande bringt, muss von untadelhaftem Charakter sein. Ich möchte... Ja, natürlich. Da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, das Beste ist, jetzt ins Dorf zu gehen und etwas über diese Frau in Erfahrung zu bringen. Ja. In Limeridge führten wir unsere Nachforschungen geduldig und in allen Richtungen und unter allen Arten von Leuten durch. Aber nichts kam dabei heraus. Schließlich führten uns unsere erfolglosen Nachfragen zum Schulhaus. Dort wurden wir nicht gleich bemerkt, betraten ein Klassenzimmer und fanden alle Schüler um den Lehrer, Mr. Dempster, versammelt. Das heißt, alle mit einer Ausnahme. Und diese eine Ausnahme war ein stämmiger, flachsköpfiger Junge, der abseits von den anderen auf einem Hocker in der Ecke stand und der offensichtlich der Anlass zu Mr. Dempsters Ansprache war. Also Jungs, lasst euch Jacob Postles wie zur Warnung dienen und hört gut zu. Wenn ich hier in der Schule noch ein Wort über Gespenster höre, dann könnt ihr alle was erleben. Gespenster gibt es nicht, verstanden? Wer von euch also an Gespenster glaubt, der glaubt an etwas, was nicht sein kann und muss demgemäß bestraft werden. Und Jacob Postlesmith ist bestraft worden, nicht weil er gesagt hat, er hätte gestern Abend ein Gespenst gesehen, sondern weil er zu frech und eigensinnig ist, Vernunft anzunehmen. Und auf seiner Behauptung besteht, er habe einen Geist gesehen. Obwohl ich ihm klargemacht habe, dass das unmöglich ist. Wenn es sein muss, werde ich ihm das Gespenst ausprügeln und... Oh! Ich hatte keine Ahnung. Entschuldigen Sie vielmals. Was für eine Ehre. Im Gegenteil, Mr. Dempster. Ich fürchte, wir kommen im ungünstigsten Moment. Nein, durchaus nicht, Miss Holcomb. Und jetzt, Jungs, könnt ihr alle gehen. Lauft heim zum Essen. Ja. Alle außer Jacob. Jacob muss bleiben, wo er ist. Das Gespenst wird ihm schon was zu essen bringen, wenn es Lust hat. Ab mit euch, alle miteinander. Wir wollten Sie etwas fragen, Mr. Dempster. Ja, bitte. Aber wir waren natürlich nicht darauf vorbereitet, Sie bei der Beschwörung von Gespenstern anzutreffen. Sie kennen doch Mr. Hartwright? Ja, ich hatte bereits das Vergnügen. Was ist denn das mit dem Gespenst? Oh, ganz einfach. Dieser Junge verängstigt die ganze Schule. Er behauptet eigensinnig, er habe gestern ein Gespenst gesehen. Was für ein Unsinn. Jacob? Ja, ich habe ein Gespenst gesehen. Stimmt wahr. So? Wann war denn das? Gestern beim Dunkelwerden. Aber Jacob, das ist doch... Einen Augenblick, Mr. Dempster. Sag mal, Jacob, wo hast du denn dein Gespenst gesehen? Drüben im Kirchhof, wo Gespenster eben sind. Entschuldigen Sie, aber bestärken Sie den Jungen nicht in seinem Unsinn, sonst... Aber das ist doch sehr interessant, Mr. Dempster. Du hast also das Gespenst in der Dämmerung auf dem Friedhof gesehen, Jacob. Und wie sah es aus? Ganz in weiß, Miss. Wie ein Gespenst eben ist. Ganz in weiß war sie. Sie? Ja, und ich weiß auch, wer es war. Der Geist von Mrs. Fairley. Jacob, halt den Mund! Das geht zu weit, Mr. Dempster. Der Junge ist nicht verantwortlich für das, was er sagt. Ihm dürfen wir keine Vorwürfe machen. Aber ich habe wenig Zweifel, dass andere ihm dieses Märchen in den Kopf gesetzt haben. Und wenn es hier im Dorf Leute gibt, die es an dem nötigen Respekt meiner seligen Mutter gegenüber so weit fehlen lassen, dann werde ich sie zu finden wissen und zusehen, dass sie es mir büßen. Ich bedauere zutiefst, dass Sie das mit angehört haben, Miss Holcomb. Aber ich bin überzeugt, dass ihm kein derartiges, verwerfliches Gerede zu Ohren gekommen ist. Solches Gerede gibt es hier nicht. Und die ganze Sache entstammt von A bis Z, dem Eigensinn und der Verstocktheit des Jungen. Er behauptet, gestern Abend auf dem Kirchhof eine Gestalt gesehen zu haben. Eine Frau in Weiß. Eine Frau in Weiß. Sie stand neben dem Marmorkreuz, welches ganz Limeridge als Mrs. Fairleys Grabstein kennt. Reine Einbildung, da habe ich wenig Zweifel. Ein kindliches Hirngespinst, ein echtes Hirngespinst. Ich, Miss Holcomb, neige zu einer anderen Auslegung. Im Gegensatz zu dem guten Dempster bin ich entschieden der Meinung, dass der Geschichte des Jungen wirklich etwas zugrunde liegt. Wären Sie wohl so freundlich, mir Mrs. Fairleys Grab zu zeigen? Ja, natürlich, wenn Sie Wert darauf legen. Aber was wird das unserer Nachforschung? Geben wir sie so leicht wieder auf? Keineswegs. Aber ein gewisser Verdacht, den der Brief in mir hervorrief, hat sich jetzt beachtlich verstärkt. Falls wir dem nachgehen, könnte er uns zum Ziel führen. Deshalb bringen Sie mich bitte zum Kirchhof. Na schön. Kommen Sie, es ist nicht weit. Ich sah das Grab mit dem weißen Marmorkreuz, merkte mir die Stelle und kehrte immer noch in der gleichen Meinung bei Sonnenuntergang zum Kirchhof zurück. Es war eine trostlose Stunde. Und als ich verborgen im Portal der Kirche wartete, war kein lebendiges Wesen zu hören oder zu sehen. Kein Vogel flog an mir vorbei, kein Hund bellte. Während ich in meinem Versteck die Minuten zählte, sank mein Mut. Endlos schien mir die Zeit, bis ich schließlich zu guter Letzt schritte und eine Stimme vernahm. Keine Bange, meine Liebe. Ich habe den Brief dem Jungen in die Hand gegeben und er nahm ihn, ohne ein Wort zu sagen. Er ging seinen Weg und ich ging meinen und keine menschliche Seele folgte mir. Und dafür garantiere ich. Diese Worte spannten meine Erwartungen geradezu auf die Folter. Es entstand eine Pause und gleich darauf gingen zwei Frauen in meinem Blickfeld vorüber. Die eine trug eine Haube und einen Schal, die andere hatte einen langen, dunklen Reisemantel an und eine Kapuze über dem Kopf. Unter dem Umhang sah man wenige Zentimeter ihres Kleides hervorscheinen. Mein Herz schlug rasch, als ich die Farbe sah. Es war weiß. Die beiden gingen an mir vorbei und auf Mrs. Fairleys Grab zu. Dort blieben sie einen Augenblick offensichtlich im Gespräch stehen. Dann ging die Frau in Haube und Schal fort, sah sich auf dem Kirchhof noch einmal um, schüttelte den Kopf, als ob der trostlose Anblick ihr keineswegs zusage, und verschwand hinter der Kirchenecke. Die andere Frau, nunmehr allein, kniete am Grab nieder. Das war meine Chance, und ich ergriff sie. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Fürchten Sie sich nicht, ich will Ihnen nichts Böses. Sie kennen mich doch sicher noch. Ich... Sprechen Sie noch nicht. Beruhigen Sie sich erst einmal. Sie erinnern sich doch noch an mich, nicht wahr? Oh, ja. Ich glaube, ja. Na. Ja, doch. Na, sehen Sie. Ich begegnete Ihnen nachts auf der Straße. Und Sie fragten mich nach dem Weg nach London. Ja, ich weiß. Aber wie kommen Sie hierher? Haben Sie vergessen, dass ich Ihnen erzählt habe, ich würde nach Cumberland fahren? Seither bin ich hier. Ich wohne in Limeridge House. Oh, in Limeridge House? Oh, wie ich Sie beneide. Da müssen Sie sehr glücklich sein. Hm. Oh, warum sehen Sie mich so an? Sie denken irgendetwas über mich, nicht wahr? Was ist es? Ich habe mich nur gefragt, wie Sie hierher kommen. Ich kam vor 2 Tagen mit einer Freundin, die sehr gut zu mir ist. Und gestern Abend waren Sie auch hier auf dem Kirchhof, nicht wahr? Ja. Woher wissen Sie das? Ich vermute es nur. Warum sollte ich nicht hier gewesen sein? Ist das etwas Unrechtes? Bestimmt nicht. Und wenn ich erstaunt war, Sie hier zu sehen, so war es nur so etwas wie Erleichterung. Seit unserer letzten Begegnung habe ich mir Sorgen um Sie gemacht. Sorgen? Sorgen? Warum? Als wir uns an diesem Abend trennten, passierte etwas sehr Merkwürdiges. 2 Männer überholten mich in einer Droschke. Mich haben sie nicht gesehen, aber sie hielten an und sprachen mit einem Polizisten. Nein. Sie fragten, ob er sie gesehen hätte und sagten, sie wären aus einer Anstalt entflohen. Oh nein, nein! Sprechen Sie nicht davon! Bitte lassen Sie mich... Halt! Warten Sie doch! Laufen Sie doch nicht weg! Kommen Sie zurück. Kommen Sie, bleiben Sie. Bleiben Sie hier ganz ruhig stehen und bitte hören Sie mich an. Ich bin Ihr Freund. Ich stand in der Dunkelheit verborgen, hörte zu und sagte nichts. Ein Wort von mir hätte genügt, aber ich habe es nicht gesagt. Ja, verstehen Sie denn nicht? Na, versuchen Sie es mal. Ja, ich glaube, ich verstehe es. Vielen Dank. Und jetzt erzählen Sie mir von jener Nacht. Haben Sie Ihre Freundin angetroffen? Oh ja, ich fand Mrs. Clemens. Sie ist doch jetzt mit mir hier. Eine alte Nachbarin aus Hampshire. Haben Sie denn keinen Vater und keine Mutter mehr? Vater? Den habe ich nie gesehen. Ich habe auch meine Mutter nie von ihm sprechen hören. Ich nehme an, er ist tot. Und Ihre Mutter? Mit meiner Mutter habe ich mich nie sehr gut vertragen. Wir bereiten einander nur Sorgen und Angst. Sorgen und Angst? Bitte fragen Sie mich nicht nach meiner Mutter. Ich erzähle Ihnen lieber von Mrs. Clemens, ja? Wie Sie wollen. Lebt sie hier in der Gegend? Nein. Wir sind zusammen hierher gekommen, zu Besuch bei Ihren Verwandten. Sie haben einen Hof, Todd's Corner. Liebe gute Menschen, ich habe Sie sehr gerne. Nur eines gefällt mir gar nicht. Ja? Sie machen sich über meine weißen Kleider lustig. Sie sagen, alles sieht so seltsam aus, aber was wissen Sie schon davon? Mrs. Fairley wusste es besser. Sie sah mich gerne in weiß und Ihre kleine Tochter auch. Sagen Sie mir, wie geht es eigentlich, Miss Fairley? Ist sie wohlauf? Ist sie glücklich? Miss Fairley ist heute weder wohlauf noch glücklich. Ich hab... Fragten Sie, warum? Nein, das habe ich nicht gesagt. So, dann will ich Ihnen es sagen. Miss Fairley ist heute weder wohlauf noch glücklich, weil sie Ihren Brief bekommen hat. Meinen Brief? Was soll das heißen? Woher wissen Sie das? Wer hat Ihnen den Brief gezeigt? Bitte, ich habe keinen Brief geschrieben. Doch, doch, ich glaube doch. Und das war Unrecht. Es war Unrecht, so einen Brief zu schreiben. Unrecht, Miss Fairley zu ängstigen und sie unglücklich zu machen. Das war nicht meine Absicht. Dann müssen Sie morgen zu ihr gehen und ihr das sagen. Oh, nein, nein, nein, das kann ich nicht. Von Miss Fairley haben Sie nichts zu fürchten, das versichere ich Ihnen. Sie ist gut und sanft und freundlich. Und sie ist nicht ärgerlich über den Brief, nur sehr, sehr traurig. Denn obwohl Sie keinen Namen erwähnt haben, weiß Miss Fairley doch, dass es sich um Sir Percival Glyde handelt. Halt! Nicht den Namen! Nicht den Namen! Mrs. Clemens! Ja, aber... Mrs. Clemens! Aber... Komm, mein Kind! Oh. Was wollen Sie hier? Wie können Sie so ein armes, unschuldiges Mädchen derart in Schrecken versetzen? Was ist denn, Anne? Was hat er dir getan? Oh, nichts. Nichts. Das stimmt. Aber ich habe Sie unglücklicherweise und ohne es zu wollen erschreckt. Wir kannten uns schon und vor mir hat sie keine Angst. Fragen Sie sie. Ich bin Ihr Freund und das weiß sie. Ja, das ist wahr. Er ist einmal sehr gut zu mir gewesen und hat mir geholfen. Dann tut es mir leid, mein Herr, dass ich so grob zu Ihnen war. Es ist mir meine Schuld, weil ich ihr nachgegeben und sie allein hier zurückgelassen habe. Komm nach Hause, mein Kind, komm nach Hause, du warst lange genug. Ja, das ist bestimmt das Beste. Und verzeihen Sie mir, dass ich Sie geängstigt habe. Ja, das will ich. Ich will es versuchen. Aber Sie wissen zu viel. Alles, was sich zwischen mir und Anne Catherick auf dem Kirchhof abgespielt hatte, berichtete ich Miss Holcomb. Und am folgenden Morgen ging sie selbst zu dem Hof Todd's Corner, wo Anne und Mrs. Clemens wohnten. Aber ich kam zu spät, Mr. Hartred. Sie sind fort. Fort? Ja. Offenbar hat Anne gestern Abend die ganze Familie mit einem Ohnmachtsanfall sehr geängstigt. Und zwar merkwürdigerweise gerade, als man sich über Loras Verlobung unterhielt. Sagen Sie... Ist dabei Sir Percivals Name gefallen? Ja, ja, allerdings. Und auch die Tatsache, dass er Montag hier eintreffen wird. Das ist ja... Ganz früh heute Morgen sind sie abgefahren. Mrs. Todd, die Frau des Bauern, hat sie zum Bahnhof gefahren, konnte aber von Mrs. Clemens weder erfahren, warum die beiden so schnell fort wollten und auch nicht, wohin sie wollten. Später, am gleichen Tag, kam Mr. Gilmore an und ließ sogleich durch seinen Diener Nachforschungen über die beiden Frauen anstellen. Wir saßen gerade beim Abendessen, als der Mann zurückkam und seinem Herrn Bericht erstattete. Na, was haben Sie herausgebracht? Ich habe festgestellt, dass beide Frauen hier am Bahnhof Fahrkarten nach Carlisle gelöst haben, Sir. Also sind Sie natürlich nach Carlisle gefahren? Gewiss, aber leider konnte ich dort keine Spur von Ihnen entdecken. Gut, mein Lieber, Sie haben Ihr Möglichstes getan. Und dabei müssen wir es zunächst bewenden lassen. Für den Moment haben die beiden Frauen uns das Nachsehen gegeben. Wir können nur noch die Ankunft von Sir Percival Glyde am Montagmorgen abwarten. Ja. Ja, Miss Laura, wir müssen warten, bis Sir Percival Glyde am Montag ankommt. Mr. Hartwright, ich bin sehr traurig, dass Sie fortgehen. Sehr traurig. An diese freundlichen Worte werde ich morgen denken, Miss Fairley. Und noch lange nachher. Nun sprechen Sie mir nicht von morgen. Bitte nicht. Lassen Sie heute Abend die Musik für uns sprechen. Das ist eine glücklichere Sprache. Sie spielen doch, Mr. Hartwright. Laura sieht müde aus. Vielleicht sollte sie am besten... Nein, wirklich nicht. Ich will weiterspielen. Ich will. Ich sage dir, ich will. Der letzte Abend. Es ist der letzte Abend. Es war kaum 7:30, als ich am nächsten Morgen herunterkam. Aber Marion Holcomb und Laura Fairley waren beide auf und erwarteten mich am Frühstückstisch. Als ich Miss Holcomb, die mir am nächsten saß, die Hand reichte, wandte Laura sich plötzlich ab und eilte aus dem Zimmer. Es ist besser so. Besser für beide. Für Sie und für Laura. Ja, vielleicht. Aber ich... Sagen Sie, Miss Holcomb, verdiene ich, dass Sie mir schreiben? Alles, was ich für Sie tun kann, solange wir beide leben, haben Sie verdient. Und wenn ich je wieder von Nutzen sein kann, werden Sie mich dann rufen? Werden Sie mir vertrauen? Ja, ich vertraue Ihnen, wie meinem Bruder. So, und jetzt adieu. Gott schütze Sie, Walter. Bleiben Sie noch einen Moment allein hier, das wird Ihnen gut tun. Ich gehe jetzt nach oben und winke Ihnen vom Balkon zu. Noch einmal, Gott schütze Sie! Eine Minute verstrich. Ich glaube, es war eine Minute. Es kann kaum mehr gewesen sein. Mr. Hartwright! Miss Fairley? Sie? Ich bin nur hinaufgegangen, um dieses Kitze zu holen. Ich habe mir sehr viel Mühe damit gegeben. Wissen Sie noch? Und ich möchte gern, dass Sie sie behalten. Miss Fairley, ich bin Ihnen sehr dankbar. Und noch dankbarer bin ich Ihnen, dass Sie mich nicht ohne ein Lebewohl fortgehen lassen. Wie könnte ich das tun? Wie kann ich Sie nach so vielen glücklichen Tagen ohne ein Wort gehen lassen? Wie kann ich? Aber jetzt gehen Sie. Ich flehe Sie an. Bitte gehen Sie. Auf Bitten meines Freundes Walter Hartwright habe ich Vincent Gilmore, Anwalt in der Chancery Lane, seiner Geschichte einige Tatsachen hinzuzufügen. Am Montag, nachdem Walter Hartwright Limeridge House verlassen musste, traf Sir Percival Glyde ein. Armes Geschöpf. Tja, ein armes Geschöpf. Miss Holcomb, Mr. Gilmore, es gibt eine Erklärung für den Brief. Eine sehr einfache sogar. Sie kennen also Anne Catherick, Sir Percival? Ja, ihre Mutter stand früher einmal im Dienste meiner Familie. Die arme Seele war doppelt vom Schicksal geschlagen. Einmal, weil ihr Mann sie vor Jahren verlassen hatte, zum anderen, weil ihr Kind von Jugend auf geistig gestört schien. Und diese Störungen wurden immer schlimmer, als das Mädchen heranwuchs. Schlimmer? Ja, soll das heißen bis zum Irrsinn? Ganz recht. Es wurde notwendig, sie unter Bewachung zu halten. Da der unglücklichen Mutter die Idee schrecklich war, ihre Tochter im Irrenhaus zu wissen, veranlasste ich in Anerkennung von Mrs. Cathericks Diensten in meiner Familie, dass Anne in eine private Anstalt eingeliefert wurde. Und aus dieser Anstalt ist sie kürzlich entflohen? Richtig. Das arme Ding entdeckte leider, welche Rolle ich in dieser Angelegenheit gespielt hatte und entwickelte, unverständlicherweise, einen tiefen Hass und ein großes Misstrauen gegen mich. Daher also der anonyme Brief. Und, Gilmore? Ja? Sie muss verfolgt werden. Sie muss gefunden werden. Ich sage Ihnen, Gilmore, Anne Catherick muss gefunden werden. Meine Damen und Herren, das war der zweite Teil des Kriminalhörspiels von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde, Die Frau in Weiß, mit Arnold Richter, Gerda Maria Klein, Hans-Joachim Steindamm, Hilde Ebert, Elke Vollstedt, Elinor Briefs, Hans Gogel, Hans Jager, Monika Faber und Charles Wertz. Ton und Technik Eduard Kramer und Ulla Feindl. Regieassistenz Fred Braun, Regie Wilm ten Haaf. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe der Kriminalspiele hören Sie heute eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde. 7 Folgen. Thank you. Was geschah in der zweiten Folge? Laura erhielt einen anonymen Brief, in dem sie vor dem Charakter Sir Percival Glyde's gewarnt wird. Walter empfiehlt Nachforschungen in die Vergangenheit Sir Percivals. Im Dorf trifft er einen kleinen Jungen, der behauptet, auf dem Friedhof ein Gespenst gesehen zu haben. Walter selbst trifft dort schließlich die Frau in Weiß, Anne Catherick, an Mrs. Fairleys Grab. Sie ist sehr verschüchtert und macht einen unglücklichen Eindruck. Sie gibt zu, den Brief an Laura geschrieben zu haben. Als Gilmore, Anwalt der Familie Fairley, nachforschen lässt, muss er feststellen, dass Anne Catherick nach Carlisle abgereist ist. Walter Hartwright verlässt Limeridge House, weil er fürchtet, zu tief in Lauras Leben einzugreifen. Ihr Verlobter, Sir Percival Glyde, trifft ein. Als er von dem anonymen Brief erfährt, gibt er zu, Anne Catherick zu kennen. Miss Holcombe, Mr. Gilmore, es gibt eine Erklärung für den Brief. Eine sehr einfache sogar. Sie kennen also Anne Catherick, Sir Percival? Ja. Ihre Mutter stand früher einmal im Dienste meiner Familie. Die arme Seele war doppelt vom Schicksal geschlagen. Einmal, weil ihr Mann sie vor Jahren verlassen hatte, zum anderen, weil ihr Kind von Jugend auf geistig gestört schien. Und diese Störungen wurden immer schlimmer, als das Mädchen heranwuchs. Schlimmer? Ja, soll das heißen bis zum Irrsinn? Ganz recht. Es wurde notwendig, sie unter Bewachung zu halten. Da der unglücklichen Mutter die Idee schrecklich war, ihre Tochter im Irrenhaus zu wissen, veranlasste ich in Anerkennung von Mrs. Catherick's Diensten in meiner Familie, dass Anne in eine private Anstalt eingeliefert wurde. Und aus dieser Anstalt ist sie kürzlich entflohen? Richtig. Das arme Ding entdeckte leider, welche Rolle ich in dieser Angelegenheit gespielt hatte und entwickelte unverständlicherweise einen tiefen Hass und ein großes Misstrauen gegen mich. Daher also der anonyme Brief. Und Gilmore? Ja? Sie muss verfolgt werden. Sie muss gefunden werden. Ich sage Ihnen, Gilmore, Anne Catherick muss gefunden werden. Dritte Folge. Sir Percival Glyde's Erklärung des anonymen Briefs und seiner Vorgeschichte schien aufrichtig und glaubwürdig. Ich, Rechtsanwalt Gilmore, wenigstens war bereit, sie für bare Münze zu nehmen. Ebenso Miss Holcombe. Ihm selbst jedoch lag offenbar sehr daran, uns eine unanfechtbare Bestätigung seiner Darstellung zu beschaffen. Und deshalb überredete er Miss Holcombe, durchaus gegen ihren Willen, an die Mutter des Mädchens, an Mrs. Catherick, zu schreiben. Die zwei Fragen, die ihr vorgelegt werden sollten, waren folgende. Erstens, ob ihre Tochter mit ihrem Wissen und ihrer Zustimmung in eine Anstalt gebracht worden sei. Und zweitens, ob Sir Percival Glyde's Rolle in dieser Angelegenheit ihre Dankbarkeit verdiene. Der Brief wurde geschrieben, abgeschickt und von Mrs. Catherick wie folgt beantwortet. Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Briefes zu bestätigen, indem Sie sich erkundigen, ob meine Tochter mit meinem Wissen und meiner Zustimmung unter ärztliche Aufsicht gestellt wurde und ob Sir Percival Glyde's Rolle in dieser Angelegenheit meine Dankbarkeit verdiene. Beide Fragen habe ich das Vergnügen, bejahen zu können. Ich verbleibe Ihre ergebene Dienerin Jane Anne Catherick. Ja. Damit, Mr. Gilmore, haben wir in dieser Angelegenheit wohl alles getan, was in unserer Macht steht, nicht wahr? Wenn wir Sir Percivals Freunde sind, Miss Holcombe, die ihn kennen und ihm trauen, dann haben wir alles getan, was in unserer Macht steht. Und sogar noch mehr. Aber trotzdem hat Laura große Bedenken. Und ich kann und will die Verantwortung nicht auf mich nehmen, sie zu dieser Heirat zu überreden. Sie macht tatsächlich keinen ganz glücklichen Eindruck. Aber haben Sie einen wirklichen Grund für das, was Sie sagen? Tja, allerdings. Zum Beispiel eine Unterhaltung, die ich selbst mit Laura geführt habe und bei der sie mir erklärte... Ach, Marion, ich bin so unglücklich, so hilflos. Ich habe mich gar nicht mehr in der Gewalt. Ich muss einfach den Mut aufbringen, damit Schluss zu machen. Schluss zu machen? Was meinst du? Die Verlobung zu lösen? Aber ich sagte dir, Sir Percival ist dazu bereit. Er will deine Zuneigung nicht erzwingen. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine den Mut, die Wahrheit zu sagen. Ich verstehe dich nicht ganz, meine Liebe. Meine Verlobung zu lösen wäre unmöglich. Du weißt, dass ich meinem Vater diese Ehe versprochen habe, weil er sie wünschte. Ja, Laura, das weiß ich. Aber was hast du dann vor? Ich muss Sir Percival Glyde die Wahrheit sagen. Ja, damit er, wenn er will, von sich aus die Verlobung löst. Und zwar nicht, weil ich ihn darum bitte, sondern weil er alles weiß. Alles? Was soll das heißen, Laura? Dass ich einen anderen Mann liebe. Laura, was sagst du da? Einen anderen Mann? Ja, aber du hast doch immer... Du musst mir erlauben, mit Sir Percival zu reden. Du musst. Lass mich ihm morgen in deiner Gegenwart die ganze Wahrheit sagen. Hinter einer Täuschung darf ich mich nicht verstecken. Das arme Kind. Und hat sie wirklich mit Sir Percival darüber gesprochen? Ja, am nächsten Morgen in meiner Gegenwart. Sir Percival, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Nichts lieber. Mit Vergnügen. Wie ich von meiner Schwester höre, sind Sie bereit, die Verlobung zu lösen, falls ich es wünsche. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir Percival, und sehr nachsichtig. Die einzige Haltung, die mir meine Ehre erlaubt. Ich habe nicht vergessen, dass Sie, bevor Sie mich mit Ihrem Antrag auszeichneten, meinen Vater um Erlaubnis baten. Und Sie haben vielleicht ebenso wenig vergessen, dass ich Ihnen mein Ja-Wort auf Wunsch und Anweisung meines Vaters gab. Beides habe ich nicht vergessen. Aber ich habe Ihnen und meinem Vater Versprechen gegeben, die es mir verbieten, von unserem gegenwärtigen Verhältnis zurückzutreten. Die Auflösung des Verlöbnisses muss von Ihnen ausgehen und einzig und allein Ihr Wunsch sein, Sir Percival, nicht der meine. Von mir ausgehen? Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht. Welchen Grund könnte ich dafür haben? Laura, bitte, Marion, lass mich jetzt ausreden. Ihnen den Grund zu sagen, Sir Percival, fällt mir sehr schwer, aber es muss sein. Es hat eine Veränderung in mir stattgefunden. Eine Veränderung, die so ernst ist, dass Ihnen das Recht gibt, die Verlobung zu lösen. Eine Veränderung? Was für eine Veränderung? Meine Schuld Ihnen gegenüber existiert ausschließlich in meinen Gedanken. Kein Wort ist zwischen mir und der Person gefallen, von der ich jetzt zum ersten und letzten Mal in Ihrer Gegenwart spreche. Kein Wort über meine Gefühle ihm gegenüber. Und es wird auch nie ein Wort darüber fallen, denn es ist unwahrscheinlich, dass wir uns in dieser Welt noch einmal begegnen. Ich habe nun alles gesagt und ich finde, ich habe mehr als genug gesagt, um Sie zur Lösung unseres Verlöbnisses zu berechtigen. Mehr als genug, um mir die Aufrechterhaltung unserer Verlobung besonders ans Herz zu legen. Sir Percival! Sie haben es mir überlassen, auf Sie zu verzichten, Miss Fairley. Aber halten Sie mich wirklich für so herzlos, eine Frau aufzugeben, die sich soeben als die edelste Ihres Geschlechts erwiesen hat? Das werde ich nicht tun. Das ist nicht meine Absicht. Sie müssen zugeben, Miss Holcombe, diese Antwort spricht sehr für Sir Percival. Tja, aber ich kann es kaum ertragen, Laura so unglücklich zu sehen. Und dafür habe ich Verständnis. Aber die Verzweiflung geht vorüber. Der junge Hartreit, ich nehme doch an, dass es sich... Es handelt sich um Mr. Hartreit. Aber ich habe Angst um Laura. Ob sie es fertig bringt, ihn zu vergessen? Doch, doch. Sie ist ja noch so jung. Aber auch so beständig. Heute kam sie mit ihrem Zeichenmaterial zu mir und bat mich, alles wegzuschließen. Sie sagte, sie müsse sich von allem trennen, was sie an ihn erinnere. Und dann gab sie mir ein Album mit seinen Zeichnungen, in das sie eine Locke von ihrem Haar gesteckt hatte. Sie legte es in meine Hände und sagte, Marion, wenn du ihm schreibst oder wenn er dir schreibt und nach mir fragt, sag ihm immer, es ginge mir gut. Nie, dass ich unglücklich bin. Mache ihn nicht traurig, Marion, mir zuliebe. Mach ihn nie traurig. Und falls ich zuerst sterbe, versprich mir, ihm dieses Album mit seinen Zeichnungen und meinem Haar zu geben. Es kann doch nicht unrecht sein, ihm dann zu sagen, dass ich es mit eigenen Händen hineingelegt habe. und sag ihm, O Marion, sag ihm dann, was ich ihm niemals selbst sagen kann. Sag ihm, dass ich ihn liebe. Das arme Kind. Aber wir dürfen sie nicht solch trüben Gedanken überlassen. Sir Percival hat sich gut benommen, sehr gut sogar. Und er wird Miss Fairley bestimmt ein guter Ehemann sein. Sie werden mit dem jungen Paar zusammenleben, wie ich höre. Ja, Laura wünscht es. Ich habe versprochen, sie nie zu verlassen. Nie. Am Tag nach dieser Unterhaltung mit Miss Holcombe kehrte ich nach London zurück. Sir Percivals Bemühungen, die unglückliche Anne Catherick aufzuspüren, blieben erfolglos und ich vergaß diese Angelegenheit allmählich. Aber mehr als ich ahnte, hatte Miss Holcombs Werk mich beeinflusst. Der Gedanke an Miss Fairleys Hochzeit wurde auch mir etwas unbehaglich. Deshalb wirkte die Mitteilung ihrer Schwester, dass das Datum für die Hochzeit nun festgesetzt sei, nicht nur überraschend, sondern geradezu bedrückend auf mich. Die Zeremonie sollte im Dezember stattfinden. Und da Miss Fairleys Geburtstag in den März fiel, würde sie 3 Monate vor ihrer Volljährigkeit Sir Percival Glides Frau sein. Gleich nach Erhalt von Miss Holcombs Brief machte ich mich an die Vorbereitung des Heiratsvertrags, wozu ich gewisse Erklärungen vorausschicken muss. Erstens, was den Grund anbelangt, so würde das gesamte Einkommen aus dem Gut, über 3.000 Pfund jährlich, Miss Fairley auf Lebenszeit zur Verfügung stehen. Sollte sie vor ihrem Gatten sterben, konnte dieser natürlich erwarten, seinerseits das Einkommen auf Lebenszeiten zu genießen. Sir Percivals Aussichten bei seiner Heirat mit Miss Fairley, soweit es den Anspruch seiner Frau auf Landbesitz betraf, versprachen ihm also beim Tode von Mr. Frederick Fairley 2 Vorteile. Erstens, ein Einkommen von 3.000 Pfund im Jahr mit Einwilligung seiner Frau während ihrer Lebzeiten und nach ihrem Tode, falls er sie überleben sollte, zu seiner ausschließlichen Verfügung. Und zweitens, die Erbschaft des Gutes Limeridge für seinen Sohn, falls er einen haben sollte. Soweit der Grundbesitz. Die Geldsumme, die Miss Fairley beim Erreichen ihres 21. Lebensjahres in die Hand fallen würde, war an sich schon eine recht beträchtliche Erbschaft. Gemäß dem Testament ihres Vaters war sie zu 20.000 Pfund berechtigt. Dazu kamen noch die Zinsen aus weiteren 10.000 Pfund auf Lebzeiten, die nach ihrem Tod an die einzige Schwester ihres Vaters, ihre Tante Elinor, die jetzige Gräfin Fosco, übergehen sollten. Wenn ich mich mit diesen Angelegenheiten allzu eingehend zu beschäftigen scheine, so muss gesagt werden, dass Miss Fairleys Erbschaft in ihrer Lebensgeschichte eine sehr wesentliche und ernste Rolle spielt. Über diese 20.000 Pfund also hatte ich mit dem Anwalt von Sir Percival Glyde eine Besprechung, die mich derart beunruhigte, dass ich auf der Stelle noch einmal nach Limeridge House zurückkehrte und, in Abwesenheit von Miss Fairley und Miss Holcombe, die irgendwo zu Besuch waren, eine Unterhaltung mit Mr. Fairley erwirkte. Ich bitte Sie, Gilmore. Es ist völlig sinnlos, mit mir über Geschäfte zu reden. Ich hasse das. Ich verstehe nichts davon. Ich will es auch gar nicht verstehen. Und was hat man schon von euch Anwälten, wenn ihr diese Dinge nicht unter euch abmachen könnt? Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen ungelegen komme, Mr. Fairley. Aber Sie müssen mir diesmal wirklich zuhören. Und zwar sehr sorgfältig. Die Interessen Ihrer Nichte Laura stehen auf dem Spiel. Na schön. Meinetwegen. Ich will versuchen zu verstehen, um was es sich handelt. Aber machen Sie es kurz. Es handelt sich um die Summe von 20.000 Pfund, die ganz Ihrer Nichte zufallen soll, sobald sie volljährig wird. Na ja, ja. Weiter. Meine Vorschläge in dieser Sache waren wie folgt. Die ganze Summe sollte so festgelegt werden, dass die junge Dame das Einkommen auf Lebenszeit genießen würde. Danach Sir Percival auf Lebenszeit und dass das Kapital dann schließlich den Kindern aus der Ehe zufällt. Ausgezeichnet, würde ich sagen. Und jetzt, ich fühle mich nicht wohl, Gilmore. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich habe den springenden Punkt meiner Ausführungen ja noch gar nicht erreicht, Mr. Fairley. Sir Percival Glides Anwalt besteht fest darauf, dass die Kapitalsumme Sir Percival zufallen soll, falls Lady Glide vor ihm ohne Hinterlassung direkter Nachkommen aus dem Leben. Ach, diese juristischen Ausdrücke, Gilmore. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und was, wenn ich fragen darf, haben Sie daran auszusetzen? Auszusetzen? Ja. Sie fragen mich, was ich daran auszusetzen habe? Ja, verstehen Sie denn nicht, Mr. Fairley, dass unter einer derartigen Klausel nicht ein Penny aus den 20.000 Pfund je Miss Holcomb oder Lady Glides anderen Freunden oder Verwandten zufallen kann? Sollte sie kinderlos sterben, so würde das gesamte Geld in der Tasche ihres Gatten verschwinden. Mein lieber Gilmore, ich weiß, Sie meinen es gut. Aber warum müssen Sie mich mit derartigen Kleinigkeiten belästigen? Kleinigkeiten wie diese höchst unwahrscheinliche Eventualität, wollte ich sagen. Na, ist das wahrscheinlich? Ich frage Sie. Ist es irgendwie zu erwarten, dass eine junge Frau von 21 vor einem Mann von 45 sterben wird? War noch kinderlos? Ja, wahrscheinlich oder nicht, Mr. Fairley. Eine derartige Eventualität muss in Erwägung gezogen werden. Die ganze Idee ist unerhört und Sie müssen weg... Quälen Sie mich nicht, Gilmore. Bitte um Himmels Willen quälen Sie mich nicht. Ich bin nicht wohl genug. Ja, ich bitte Sie ja lediglich, in dieser Sache etwas zu unternehmen oder mich dazu zu autorisieren. Wenn wir festbleiben, muss Sir Percival nachgeben. Er muss nachgeben, sage ich. Sonst setzt er sich dem schweren Vorwurf aus, Miss Fairley nur aus Habgier heiraten zu wollen. Nein, Gilmore, ich bitte Sie nicht. Müssen Sie unbedingt mich unglücklich machen und sich selbst und Laura und Leid? Und nur wegen dieser Eventualität, die doch nicht eintreten wird? Nein, mein Freund. Endgültig nein. Ja, soll das heißen, dass ich den Heiratskontrakt für Miss Fairley in der Form annehmen soll, wie Sir Percival Glides Anwalt ihn mir diktiert? Falls ein solches Arrangement zu Frieden und Ruhe führt, dann bitte ich geradezu darum. Jetzt, mein lieber alter Freund, seien Sie so gut und verlassen Sie mich. Ich bin wirklich äußerst ermüdet. Da Mr. Fairley sich absolut weigerte, das Gespräch über dieses Thema fortzusetzen, sah ich mich gezwungen, den Heiratsvertrag für die zukünftige Lady Glide unter Bedingungen anzunehmen, die ich für meine eigene Tochter unter keinen Umständen akzeptiert hätte. Und als ich erfuhr, dass die Heirat tatsächlich stattgefunden habe, wurde mir auffallend schwer ums Herz. Miss Holcomb informierte mich nicht gerade in sehr heiterem Ton über das Ereignis und berichtete auch, dass Sir Percival und Lady Glide nach Italien abgereist seien. Ja, und jetzt will ich ihr überlassen, für die Fortsetzung dieser seltsamen Geschichte Sorge zu tragen. 6 Monate nach Lauras Hochzeit zog ich in Sir Percival Glides Haus, Blackwater Park in Hampshire, um dort ihre Rückkehr zu erwarten. Ich hatte viel nachzudenken während dieser Zeitspanne, und mein Misstrauen, ja, meine Abneigung gegen Sir Percival, die ich schon vor der Hochzeit empfunden hatte, war inzwischen gewachsen. Vor allem musste ich immer wieder an den peinlichen Ton denken, in dem er sich erkundigt hatte, ob Walter Hartwright etwas über das Verbleiben von Anne Catherick wisse. Und damit wurde ich wieder an Walter selbst erinnert, der sich zur Zeit an einer gefährlichen Expedition nach Honduras beteiligte. Mir fiel auch wieder Lauras traurige Stimmung während der Hochzeitsvorbereitungen ein und ihre plötzlichen Ausbrüche gezwungener Heiterkeit, die mich so erschreckt hatten. Und wie gleichgültig und uninteressiert sie bei den Anproben ihrer vielen neuen Kleider gewesen war. Sie hatte mir natürlich inzwischen geschrieben, aber nicht so frei und offen wie früher. Und die einzig interessante Nachricht, die sie mir zu berichten wusste, war, dass Sir Percival ihre Tante Eleanor und Graf Fosco in Italien getroffen und nach Blackwater Park eingeladen habe. Ich gestehe, dass ich neugierig war auf dieses Paar. Auf einem Spaziergang am See entlang hatte ich gerade an sie gedacht, als meine Aufmerksamkeit plötzlich durch das Wimmern eines wunden Tieres abgelenkt wurde. In einem Gartenhaus fand ich auch einen Hund auf dem Sandboden liegen, einen kleinen Spaniel, dessen Augen bereits glasig wurden und bemerkte auf dem glänzenden weißen Fell Blutflecken. Viel war nicht mehr zu machen. Aber ich trug das arme Geschöpf trotzdem ins Haus und in mein Zimmer hinauf und klingelte. Ein dickes, dumm aussehendes Mädchen erschien und glotzte mit einem breiten Grinsen auf ihrem unförmigen Gesicht den Hund an. Ja, Miss. Was gibt's denn da zu lachen? Weißt du, wem der Hund gehört? Nein, Miss, weiß nicht. Aber das war Baxter bestimmt. Baxter? Das muss ja ein brutaler Kerl sein. Wer ist Baxter? Aber Miss, Baxter ist doch der Förster. Und wenn der hier Hunde streuen sieht, schießt er sofort. Das war Baxter bestimmt. Ist ja seine Pflicht. Pflicht, wie abscheulich. Geh und hol mir die Haushälterin. Ja, Miss. Armer kleiner Hund. Armer kleiner Hund. Sie wollten mich sprechen? Ja, Miss Mitchelson. Wegen des Hundes hier. Aber ich fürchte, er ist schon tot. Eine Schande. Oh, das ist ja der Hund von Mrs. Catherick. Wie? Mrs. Catherick. Kennen Sie denn Mrs. Catherick, Miss Holcomb? Nein, persönlich nicht. Aber ich habe von ihr gehört. Hat sie was über ihre Tochter erfahren? Nein, Miss Holcomb. Sie war hier, um sich zu erkundigen. Wann? Gestern. Man sagt, sie hätte hier in der Gegend eine Fremde gesehen, die der Beschreibung nach ihre Tochter sein könnte. Aber uns ist etwas derartiges nicht zu Ohren gekommen. Das habe ich ihr auch erklärt. Ja, wohnt der Mrs. Catherick hier in der Nähe? Oh nein, sie wohnt in Birmingham. Das ist mindestens 25 Meilen von hier entfernt. Ich hatte sie auch noch nie gesehen, aber dem Namen nach kannte ich sie natürlich, weil doch Sir Percival seinerzeit so freundlich war, ihre Tochter unter ärztlicher Aufsicht zu geben. Sie hat eine komische Art, diese Mrs. Catherick. Aber sie machte einen anständigen Eindruck, das muss man ihr lassen. Mrs. Catherick interessiert mich sehr. Blieb sie lange? Ja, eine ganze Weile. Ich glaube, sie wäre noch viel länger geblieben, wenn man mich nicht zu einem Herrn gerufen hätte. So? Ja, einem völlig unbekannten Herrn. Ja, er hinterließ auch keinen Namen. Er wollte sich nur erkundigen, wann wir Sir Percival zurückerwarten. Ach, komisch eigentlich, aber sobald Mrs. Catherick hörte, was der Herr wollte, stand sie auf und ging. Sie sagte nur noch, Sir Percival brauche von ihrem Besuch nichts zu erfahren. Das ist wirklich komisch. Vielleicht dachte sie, das Verschwinden ihrer Tochter würde Sir Percival beunruhigen. Ja, das ist möglich. Allerdings, mir kam es so vor, als sei sie selber eher ärgerlich und erbost als unglücklich. Sie erkundigte sich eingehend nach Lady Glyde. Da wollte sie wissen, ob sie hübsch sei und anmutig und gesund und jung. Du meine Güte, was die alles gefragt hat. Am nächsten Tag kamen sie an. Sir Percival und Laura, Graf Fosco und seine Frau. Die Gräfin war im Alter von 37 eine geschwätzige, anmaßende und aufgetakelte Person gewesen. Jetzt, im Alter von 43, war sie leise, fast schweigsam geworden, trug immer dunkle Farben und bildete in jeder Beziehung einen auffälligen Gegensatz zu ihrem Mann. Graf Fosco war ungeheuer dick. Oberflächlich betrachtet besaß er eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Napoleon. Seine Augen, die unergründlichsten grauen Augen, die ich kenne, hatten gelegentlich ein kaltes, klares, schönes und unwiderstehliches Funkeln, das einen zwang, ihn anzusehen. Nein, ich mag ihn nicht. Ich mag den Grafen einfach nicht, Marion. Also ich muss gestehen, mir gefällt er nicht schlecht. So interessant und auffallend. Und was für tadellose Manieren. Zu tadellos. Das macht mich irgendwie schaudern. Und seine weißen Mäuse, es ist greulich, wie die auf ihm herumkrabbeln. Die Menagerie, die er mitgebracht hat, ist allerdings seltsam. Kanarienvögel, ein kratzbürstiger Kakadu und dann noch die Mäuse. Ein erstaunlicher Mensch. Aber sag mal, was hältst du von der Gräfin? Auch die sagt so wenig, dass man sie kaum kennenlernen kann. Ja, das stimmt. Man möchte meinen, sie hätte kein anderes Interesse, als ihrem Mann seine unzähligen Zigaretten zu drehen und sie ihm zu reichen. Ja, früher war sie ganz lebendig. Ich habe nie geahnt, dass man sich derart verändern kann. Ach, Laura, du hast dich auch verändert. Irgendetwas fehlt dir doch. Ich fürchte, es ist das Glück, das dir fehlt. Ach, Marion, sprich nicht von mir. Aber sag mir eines. Hast du in letzter Zeit von ihm gehört? Geht es ihm gut? Ist er glücklich? Hat er sich wieder erholt? Hat er mich vergessen? Ich weiß, dass ich das alles nicht fragen durfte, Marion, aber sag es mir trotzdem, bitte. Einige Tage später kam ein Herr und wollte Sir Percival sprechen. Sein Name war Merriman, ein Anwalt, wie wir von Graf Fosco erfuhren. Sir Percival blieb lange mit ihm in der Bibliothek, und als ich ungefähr 2 Stunden später die Treppe herunterkam, um ein bisschen an die Luft zu gehen, hörte ich in der Diele ihre Stimmen, und ich blieb stehen. Beruhigen Sie sich, Sir Percival. Alles hängt von Lady Glyde ab. Sie muss, wie Sie wissen, in Gegenwart von einem oder, wenn Sie das vorziehen, von 2 Zeugen ihre Unterschrift abgeben. Dann muss sie ihren Finger auf das Siegel legen und sagen, hiermit übergebe ich dir dieses von mir angefertigte Dokument. Falls das innerhalb einer Woche geschieht, ist unser Zweck vollkommen erreicht und alle Besorgnis vorbei. Wenn nicht... Was soll das heißen, wenn nicht? Wenn es erledigt werden muss, dann wird es eben erledigt. Verlassen Sie sich darauf, Merriman. Gewiss, gewiss, Sir Percival. Aber falls aus irgendeinem Grund die Sache nicht zustande kommen sollte, so kann ich, glaube ich, die Leute immer noch dazu bringen, 3 Monatswechsel anzunehmen. Wie wir allerdings das Geld auftreiben sollen, wenn die Wechsel fällig werden... Ach, zum Teufel mit den Wechseln! Das Geld ist nur auf eine Weise aufzutreiben und so werden wir es auch kriegen. Nehmen Sie noch ein Glas Wein, Merriman, ehe Sie zurückfahren. Danke. Was sagst du dazu, Laura? Was hat denn das zu bedeuten? Es bedeutet genau, was ich schon befürchtet habe. Sir Percival ist in Geldnot. Ich wusste es schon, als ich von dem Mann hörte, der hier war, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Und wer, glaubst du, war das? Jemand, der große Forderungen an Sir Percival hat. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, aber du unterschreibst doch nichts, was du nicht vorher gelesen hast. Nein, nein, natürlich nicht. Aber was immer ich ohne Bedenken tun kann, um ihm zu helfen, werde ich tun. Naja, um dir und auch mir das Leben hier so angenehm wie möglich zu machen. So, aber jetzt komm. Ich habe nämlich dem Grafen und der Gräfin versprochen, sie im Gartenhaus am See zu treffen. Dort fanden wir sie auch. Und Sir Percival war bei ihnen. Der Graf wollte seine weißen Mäuse etwas an die frische Luft bringen und hatte sie in einem lustigen, kleinen, pagodenförmigen Käfig mitgebracht, aus dem er sie dann freiließ. Ja, ich habe meine kleine Familie mitgebracht. Meine armen, kleinen, unschuldigen, süßen Mäuschen. Im Haus sind die Hunde und ich werde doch nicht meine winzigen, weißen Kinder der Gnade dieser Hunde aussetzen. Niemals. Da wolle Gott vor sein. Eine Zigarette, Liebling. Vielen Dank, meine Teure. Eine schöne Aussicht hast du hier, Percival. Findest du? Na, dieser See, kaum 4 Fuß tief, nichts als Schilf und Sumpf. Genau der Platz für einen Mord, was? Mein lieber Percival, wenn ein Narr einen Mord begehen wollte, dann würde er sich vielleicht einen See aussuchen. Aber ein Weiser zu allerletzt. Ich höre mit Bedauern, dass er die Seeaussicht mit etwas so Grauenhaftem wie Mord in Zusammenhang bringt. Wenn Graf Fosco die Mörder unbedingt klassifizieren will, so war seine Ausdrucksweise besonders unglücklich gewählt. Also wieso? Sie als Narren zu bezeichnen, kommt mir zu nachsichtig vor. Und sie weise zu nennen, ist ein Paradox. Ich habe immer gehört, dass wahrhaft weise Menschen auch wahrhaft gute Menschen sind und Verbrechen verabscheuen. Meiner Ansicht nach sollte eine Dame sich erst belehren lassen, bevor sie Gegenwart von Männern, die sich auf so etwas besser verstehen, solche Ansichten äußert. Wenn ich mich recht erinnere, Gräfin, waren Sie gewiss nicht immer so unterwürfig. Percival! Ja? Sieh mal hier! Na, was ist denn? Hast du ein Gespenst gesehen, Fosco? Oder warum bist du so bleich? Da! Auf dem Boden! Siehst du es nicht? Ja, trockener Sand und in der Mitte ein Schmutzfleck. Schmutz? Das ist kein Schmutz. Das ist Blut. Blut? Wie entsetzlich. Kein Grund zur Aufregung. Das ist nur das Blut eines armen kleinen Hundes. Wieso? Woher wissen Sie das? Weil ich ihn selbst hier verwundet aufgefunden habe. Oder besser gesagt, im Sterben. Wessen Hund war das? Doch nicht einer von meinen. Aber Marion, hast du denn nicht versucht, das arme Tier zu retten? Ja, doch. Ich habe gleich die Haushälterin rufen lassen, aber es war schon zu spät. Wessen Hund war es? Einer von meinen? Nein, nicht einer von Ihren, Sir Percival. Na, wessen denn? Wusste die Haushälterin es auch nicht? Doch, die Haushälterin wusste es. Der Hund gehörte Mrs. Catherick. Mrs. Catherick? Mrs. Catherick? Das glaube ich nicht. Wie kommt die Haushälterin auf die Idee? Sie wusste es, weil Mrs. Catherick den Hund mit hierher gebracht hatte. Hierher? Wann? Wo? Kurz vor ihrer Rückkehr. Sie brachte ihn mit ins Haus. Was zum Teufel hatte Mrs. Catherick hier im Haus zu suchen? Wer gibt ihr das Recht, hierher zu kommen? Was wollte sie hier zum Donnerwetter? Also immer sachte, mein lieber Percival, immer sachte. Ja, ich hab doch wohl noch das Recht zu fragen. Das ist schließlich mein Haus. Was wollte sie hier? Du benimmst dich wie ein Idiot. Sachte, sage ich. Vergiss nicht, dass wir in Damengesellschaft sind. Du redest recht buschikos, alter Freund. Ja, Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, Miss Holcomb. Ich bin etwas nervös in letzter Zeit und reizbar. Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, was Mrs. Catherick hier zu suchen hatte. Hat nur die Haushälterin Sie gesehen? Oder sonst noch jemand? Das weiß ich nicht. Warum fragst du nicht die Haushälterin selber, mein lieber Percival? Warum gehst du nicht sofort zur Quelle dieser Neuigkeiten? Ja, ja, natürlich. Das werde ich tun. Ich frage die Haushälterin selber. Und zwar sofort. Meine Damen und Herren, das war der dritte Teil des Kriminalhörspiels von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde, Die Frau in Weiß. Mit Hans Gogel, Gerda Maria Klein, Monika Faber, Charles Wirz, Siegfried Nürnberger, Annegret Ronald, Stella Giese, Nestor Xaides, Fritz Brünske und Brigitte Dryander. Ton und Technik, Eduard Kramer und Ulla Feindl. Regieassistenz Fred Braun, Regie Wilm ten Haaf. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe der Kriminalspiele hören Sie heute eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde. 7 Folgen. Sir Percival Glyde steht in Bedrängnis. Er hatte damals veranlasst, dass Anne Catherick, die mysteriöse Dame in Weiß, wegen ihrer angeschlagenen Psyche unter ärztlicher Aufsicht gestellt wurde. Er schreibt einen Brief an Annes Mutter. Sie bestätigt, dass sein damaliger Schritt ihre volle Zustimmung hatte. Laura erklärt Marian, dass sie Mr. Hartwright, ihren ehemaligen Zeichenlehrer, liebt. Obwohl Laura Sir Percival Glyde, ihren Verlobten, bittet, sie von ihrem Heiratsversprechen zu lösen, willigt dieser nicht ein. Die Hochzeit wird festgesetzt, 3 Monate vor Lauras Volljährigkeit. Das macht Mr. Gilmore, Anwalt der Familie Lauras, stutzig. Denn der Heiratsvertrag bestimmt, dass eine Summe von 20.000 Pfund Sir Percival Glyde zufallen soll, falls Laura vor ihm und ohne Erben sterben sollte. Dennoch findet die Hochzeit unter den ausgemachten Bedingungen statt. Sir Percival und die neue Lady Glyde fahren nach Italien und treffen dort Graf und Gräfin Fosco, Lauras Tante. Inzwischen erfährt Marian, die zurückgeblieben ist, dass Anne Catherick's Mutter sich nach ihrer Tochter, der Dame in Weiß, und Laura erkundigt hat, denn am Seeufer findet sie deren tödlich verletzten Hund. Als schließlich Laura, Sir Percival, Graf und Gräfin Fosco aus Italien zurückkehren, können Marian und Laura einer Unterhaltung zwischen Sir Percival und Merriman, seinem Rechtsanwalt, zuhören. Aus ihr geht hervor, dass Laura bedrängt werden soll, ein Dokument zu unterschreiben. Denn Sir Percival scheint in einer finanziellen Klemme zu stecken. Als er hört, dass Anne Catherick sich nach ihrer Tochter, der Dame in Weiß, erkundigt hat, ist er sehr aufgebracht. 4. Folge. Kurz nach Sir Percivals hastigem Abgang folgten auch wir ihm ins Haus. Als wir die Halle durchquerten, kam er auf uns zu und bat Laura ganz aufgeregt in die Bibliothek. Dann forderte er auch Graf und Gräfin Fosco auf, dorthin zu kommen. Er benötigte sie, wie er sagte, zur Beglaubigung einer Unterschrift. Nur zu mir sagte er nichts. Und deshalb ging ich, obwohl ich Unheil witterte, direkt in mein Zimmer hinauf. Ich war jedoch erst gerade dort angekommen, als ich Sir Percival hinter mir herrufen hörte. Ich ging also hinunter und zu den anderen in die Bibliothek. Miss Holcomb! Es tut mir leid, Sie bemühen zu müssen, aber das ist Foscos Schuld, nicht die meine. Er hat irgendeinen unsinnigen Einwand dagegen, dass seine Frau als Zeugin fungiert, obwohl ich ihm bereits erklärt habe, dass nach englischem Gesetz Madame Fosco gleichzeitig mit ihrem Mann die Unterschrift bezeugen kann. Zugegeben, mein lieber Percival, zugegeben. Aber während das englische Gesetz Ja sagt, sagt mein Gewissen Nein. Was das Dokument, das Lady Glyde unterschreiben soll, besagt, weiß ich nicht und wünsche ich auch nicht zu wissen. Ich kann nur eins sagen. In Zukunft könnten Umstände eintreten, die Percival oder seine Vertreter zwingen, sich an die beiden Zeugen zu wenden. In einem solchen Fall wäre es doch gewiss wünschenswert, dass diese Zeugen 2 voneinander völlig unabhängige Meinungen vertreten. Sie verstehen doch, was ich meine, Miss Holcomb. Ja, ganz und gar, Graf Fosco. Ich bleibe gern im Zimmer. Und solange ich keinen Grund finde, meinerseits Bedenken zu äußern, können Sie auf mich zählen. Da meine Dienste als Zeuge nicht mehr benötigt werden, ziehe ich mich lieber zurück. Oh, Sie können ruhig bleiben, Gräfin. Ich glaube, gewiss, mein Lieber, bis später im Salon. Eine exemplarische Frau. Also dann zur Sache. Laura, hier ist das Dokument. Da setzt du deinen Namen hin. Sie, Miss Holcomb und Fosco, Sie unterschreiben nachher hier neben den beiden Siegeln. Worauf wartest du noch, Laura? Unterschreibe. Was soll ich denn da unterschreiben? Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Mein Wagen steht vor der Tür. Ich muss gleich fort. Außerdem würdest du es doch nicht verstehen. So viele juristische Fachausdrücke. Komm, setz hier deinen Namen hin, damit wir die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Ich muss doch wenigstens wissen, was ich unterschreibe, Percival, bevor ich meinen Namen darunter setze. Aber das ist doch Unsinn. Was haben Frauen schon mit Geschäften zu tun? Ich sage dir doch, du verstehst es nicht. Ich könnte es doch versuchen. Lesen kann ich. Also ein für alle Mal, Laura. Wirst du jetzt unterschreiben oder nicht? Wenn diese Unterschrift mich zu irgendetwas verpflichtet, habe ich doch gewiss ein Recht darauf zu wissen, was es ist. Ach was? Warum sagst du nicht, was du denkst? Du warst ja schon immer berühmt für deine Wahrheitsliebe. Selbst wenn Miss Holcomb, selbst wenn Fosco es hören muss, sag es gerade heraus. Sag, dass du mir misstraust. Sag es. Percival. Sag es. Wäre es nicht besser, Percival, dein unglückliches Temperament etwas zu beherrschen? Lady Glyde hat recht. Ach, was redest du da, Fosco? Hat deine Frau das Recht, ihren Ehemann zu misstrauen? Es ist ungerecht und grausam, mir vorzuwerfen, dass ich dir misstraue. Wenn du mich schon nicht verstehen willst, frage Marion, ob mein Wunsch zu wissen, was dieses Schriftstück besagt, ehe ich es unterschreibe, nicht berechtigt ist. Miss Holcomb hat doch mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Verzeihen Sie, Sir Percival, aber als einer der Zeugen denke ich doch, etwas damit zu tun zu haben. Loras Einwand scheint mir durchaus berechtigt. Miss Holcomb, wenn Sie sich das nächste Mal irgendwo einladen, dann empfehle ich Ihnen, das Entgegenkommen Ihres Gastgebers nicht damit zu vergelten, dass Sie sich mit seiner Frau gegen ihn verbünden. Und dazu noch in einer Angelegenheit, die Sie überhaupt nichts angeht. Sir Percival, das ist nicht wahr, Marion. Meine Mutter hätte nicht mehr für mich tun können als du. Komm jetzt hierher, Laura. Lass Miss Holcomb und unterschreibe. Soll ich? Nein, unterschreibe nichts, was du nicht gelesen hast. Komm hierher und unterschreibe. Percival, ich vergesse nicht, dass ich in Gegenwart von Damen bin. Sei so gut und denke auch du daran. Ach, zum Teufel, bitte sei so gut und denke daran. Also gut. Ich will niemandem zu nahe treten, aber der Eigensinn meiner Frau würde genügen, einen Heiligen auf die Palme zu treiben. Also, Laura, willst du nun das Dokument unterschreiben oder nicht? Gib mir die Feder. Na also. Ich unterschreibe mit Vergnügen, vorausgesetzt, du behandelst mich wie einen vernünftigen Menschen. Aber ich finde es bedauerlich, dass du Graf Foscos Skrupel mehr Gehör schenkst als den meinen. Ist ziemlich spät für deine Skrupel, Laura. Ich dachte, über Schwächen dieser Art wärst du längst hinweg, seit du aus der Not eine Tugend machtest und mich geheiratet hast. Idiot. Auf diese Äußerung hin, Sir Percival, weigere ich mich, meine Unterschrift auf dieses Pergament zu setzen, bis ich jedes Wort genau gelesen habe, vom ersten bis zum letzten. Komm jetzt, Marion. Wir sind hier lange genug gewesen. Einen Augenblick. Nur einen Augenblick, Lady Glyde. Ich bitte Sie. Komm, Marion. Mach dir den Grafen nicht zum Feind. Was du auch tust, mach dir den Grafen nicht zum Feind. Also gut, Graf Fosco, was haben Sie mir noch zu sagen? Bitte vergeben Sie mir, Lady Glyde, wenn ich es wage, einen Vorschlag zu machen. Und glauben Sie mir, dass ich mit allem Respekt und größter Hochachtung für die Herren des Hauses spreche. Percival, ist es absolut notwendig, dass dies Dokument da unter deinem Ellenbogen heute unterschrieben wird? Notwendig für meine Pläne und Wünsche. Und abgesehen davon kann die Unterschrift bis morgen verschoben werden, ja oder nein? Ja, wenn du es unbedingt willst. Aber du nimmst dir einen Ton heraus, Fosco, der mir nicht passt. Einen Ton, den ich mir von keinem Mann gefallen lasse. Ich rate dir in deinem eigenen Interesse, Percival. Lass dir Zeit. Lass Lady Glyde Zeit. Hast du übrigens vergessen, dass dein Wagen vor der Tür wartet? Ach, vergessen. Habe ich nicht versucht, diese Angelegenheit möglichst schnell hinter mich zu bringen? Und, Fosco... Mein Ton überrascht dich, was? Das glaube ich gern. Der Ton eines Mannes, der sich beherrschen kann. Jetzt geh und fahr ab. Die Unterschrift kann bis morgen warten. Ich befolge deinen Rat, Fosco. Ich befolge ihn nicht, weil ich ihn brauche, noch weil ich ihn für richtig halte, sondern weil ich keine Zeit mehr habe. Und du, Laura, wenn du nicht unterschreibst, sobald ich morgen zurückkomme, dann... Denke daran. Morgen. Sie haben Percival gerade von seiner schlechtesten Seite kennengelernt, Miss Holcomb. Ich als ein alter Freund bedauere das von Herzen und schäme mich für ihn. Und als ein alter Freund verspreche ich Ihnen, dass er morgen nicht mehr in so unwürdiger Weise seine Haltung verlieren wird. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Laura und ich besprachen die Frage der Unterschrift, die am folgenden Tage wieder aufgeworfen werden sollte, und kamen zu dem Entschluss, verlässigen Rat einzuholen. Ich schrieb daher einen Brief, und zwar nicht an Mr. Gilmore, der sich aus Gesundheitsgründen zurückgezogen hatte, sondern an seinen Partner Mr. Curly. Ich erklärte ihm genau die Situation, in der wir uns befanden. Und da Laura mich darauf hinwies, dass wir auf rechtzeitige Antwort mit der Post nicht rechnen könnten, bat ich ihn, einen Boten zu senden. Falls dieser mit dem 11-Uhr-Zug von London käme, könnte er um 20:20 unsere Bahnstation und gegen 2 Uhr Blackwater Park erreichen. Dort sollte er nach mir fragen und mir den Brief aushändigen. Und wenn Sir Percival vor 2 Uhr zurückkommt? Ja, du musst eben den ganzen Morgen im Park verbringen, Liebling. Und nicht eher wieder im Haus erscheinen, bis der Bote da war. Komm, und jetzt gehen wir lieber wieder ins Wohnzimmer, sonst erregen wir noch Argwohn, wenn wir uns zu lange zusammen einschließen. Argwohn? Sir Percival ist nicht im Haus. Meinst du Graf Fosco, Marion? Ja, vielleicht. Deine Abneigung gegen ihn wächst also auch. Genau wie die meine. Nein, Abneigung eigentlich nicht. Abneigung geht ja immer mit Abscheu Hand in Hand. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, Graf Fosco zu verabscheuen. Du hast doch nicht etwa Angst vor ihm. Oder doch? Ja, vielleicht. Ein wenig. Angst? Nachdem er sich derart heute für uns eingesetzt hat? Dass er sich für uns einsetzt, macht mir mehr Angst als Sir Percivals Heftigkeit. Aber das ist doch... Laura, vergiss nicht, was ich dir in der Bibliothek gesagt habe. Was du auch tust, mach dir den Grafen nicht zum Feind. Dann gingen wir hinunter. Laura begab sich ins Wohnzimmer, während ich die Halle durchquerte und meinen Brief an Mr. Curly in den Postsack steckte. Die Haustür war offen, und als ich aufsah, bemerkte ich Graf Fosco und seine Frau, die direkt vor mir draußen auf der Treppe standen. Miss Holcomb? Ja, Gräfin? Ich würde mich gerne ein paar Minuten mit Ihnen unterhalten. Ja, aber bitte. Nein, nicht im Haus. Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang? Selbstverständlich, wie Sie wünschen. Ich finde den Fischteich so reizend, gehen wir doch dorthin. Ich wollte mich gerne mit Ihnen unterhalten, Miss Holcomb, um Ihnen zu sagen, wie leid mir diese unmögliche Szene in der Bibliothek getan hat. Sir Percival ist wirklich entsetzlich, sein Temperament ist nicht zu zügeln. Das war ein reizender Spaziergang, Gräfin. Ach, wie kalt die Halle ist nach der heißen Sonne. Ach, Graf Fosco. Ich hatte auch einen Brief für die Post, genau wie Sie, Miss Holcomb. Und jetzt mache ich den Sack zu. Soll ich? So. Ihr hattet also einen angenehmen Spaziergang, ihr beiden Damen. Es war ein drückend heißer Abend. Laura und ich verließen leise das Haus und gingen zusammen zum See. Die schwere Abendluft bedrückte uns beide. Und als wir das Bootshaus erreichten, waren wir froh, dort ein wenig ausruhen zu können. Über dem See hing weißer Nebel. Die dichte Silhouette dunkler Bäume am anderen Ufer schwebte darüber im Himmel wie ein Zwergenwald. Vor uns fiel der Sandboden ab, bis er schemenhaft in den ersten Nebelschwaden verschwand. Die Stille war beängstigend. Ach, ist das hier öde und düster. Aber wenigstens sind wir hier allein, Marion, mehr als anderswo. Marion? Ja, Laura? Marion, ich muss dir etwas erzählen. So? Es war in Rom, auf einer kleinen Gesellschaft, zu der Sir Percival und ich von englischen Freunden eingeladen waren, einem Mr. Markland und seiner Frau. Einige der Gäste bewunderten Mrs. Marklands Zeichnungen. Ja, Laura? Es ging alles ganz schnell. Mrs. Markland fragte mich, ob ich auch zeichne, und dabei kam sie ganz von selbst auf Zeichenlehrer zu sprechen. Sie sagte, ich hatte schon viele Lehrer, aber der beste und der intelligenteste und der aufmerksamste war ein Mr. Hartwright. Ach, stell dir vor, Marion, dass ich diese Worte in aller Öffentlichkeit und in Gegenwart von Fremden hören musste. Ich sagte gar nichts und blickte nur auf die Zeichnungen hinab. Aber als ich aufsah, trafen meine Augen die meines Mannes. Da wusste ich, dass mein Gesicht mich verraten hatte. Ja, und hat er etwas gesagt? Oh ja, er sagte und ließ mich dabei nicht aus den Augen. Er sagte... Um diesen Mr. Hartwright werden wir uns kümmern, wenn wir wieder in England sind. Sie haben ganz recht, Mrs. Markland. Lady Glyde wird er sicher gefallen. Oh, Marion, ich habe diese Worte immer noch im Ohr. Um diesen Mr. Hartwright werden wir uns kümmern, wenn wir wieder in England sind. Oh, Marion! Und nicht Laura. Nicht, mein Liebes, bitte. Warum habe ich das nur getan? Warum habe ich mich zwischen diese beiden jungen Herzen gestellt? Sein Leben ruiniert und das ihre. Arme Walter. Arme Laura. Ich habe es getan. Und zwar für Sir Percival Glyde. Sir Percival Glyde. Marion! Sieh mal! Wo, was ist? Da unten, direkt unter uns am See. Da bewegt sich jemand. Eine Frau, glaube ich, in einem langen Umhang. Wahrscheinlich eins der Mädchen, das frische Luft schnappen will. Komm, Liebes, gehen wir ins Haus. Nein, Marion, ich glaube nicht, dass es eines der Mädchen ist. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich bin ganz sicher, es ist jemand anderes. Ah, Lady Glyde und Miss Holcomb. Waren Sie aus heute Abend? Ja, wir waren etwas an der frischen Luft. Darf ich mich erkundigen, in welcher Richtung? Zum See, Graf. Bis zum Bootshaus. Ach, bis zum Bootshaus. Und hatten Sie dort wieder ein Abenteuer heute Abend? Eine neue Entdeckung gemacht, wie Ihren verwundeten Hund neulich? Nein, weder Abenteuer noch Entdeckungen. Das freut mich zu hören. Freut mich sehr, dass Sie heute Abend nichts erschreckt hat. Am nächsten Tag ging ich dem Boten des Anwalts ein Stück des Wegs über Blackwater Park hinaus entgegen. Er übergab mir den Brief und ich las ihn auf dem Rückweg. Dass Mr. Curley schwere Bedenken gegen Loras Gatten hegte, wurde mir sofort klar. Er kam zu dem Schluss, dass ein Darlehen aus dem Kapital an Sir Percival, in anderen Worten eines Teils von Loras Vermögen von 20.000 Pfund, beabsichtigt sei. Seiner Ansicht nach wären die Treuhänder durchaus in der Lage, Sir Percival Summen aus diesen 20.000 Pfund vorzustrecken, falls Laura ein derartiges Dokument unterzeichnen sollte. Im Falle der Nichtzurückzahlung des Darlehens wäre das Vermögen etwaiger Kinder aus der Ehe dementsprechend vermindert. Er hielt es daher dringend für ratsam, die Unterschrift zu verweigern, solange das Dokument ihm nicht zur Prüfung vorgelegt worden sei. Der Brief war wohlwollend und vernünftig, und ich hielt ihn noch offen in der Hand, während ich tief in Gedanken weiterging. Ah, oh, Miss Holcomb, gehen Sie zum Haus zurück. Oh, Graf Fosco. In Person. Nehmen Sie doch meinen Arm, Miss Holcomb. Sie scheinen sehr überrascht, mich zu sehen. Allerdings, Graf, das bin ich auch. Ich dachte, ich hätte Sie im Esszimmer gehört, als ich ging. Ganz recht. Meine Frau erwähnte, dass Sie allein ausgegangen seien. Und das Vergnügen, Sie zu begleiten, war eine unwiderstehliche Versuchung. Ist nicht selbst ein dicker alter Kerl wie ich noch besser als gar keine Gesellschaft? Ganz gewiss, Graf. Und da wir uns gerade ganz privat unterhalten, Miss Holcomb, kann ich Ihnen auch eine gute Nachricht übermitteln. Ach. Diese kleine Sache mit der Unterschrift... Kaum eine kleine Sache, Graf. Wie dem auch sei, meine Teure, Sie können unbesorgt sein. So? Heute findet es nicht statt. Ach. Es wird verschoben. Verschoben? Aber Sir Percival hat... Glauben Sie mir, Sir Percival erwartet nicht, dass Lady Glyde heute ihre Unterschrift abgibt. Als ich mich von Graf Fosco trennte, ging ich ins Haus und direkt in Lauras Salon hinauf. Sie war nicht anwesend, und da ich immer noch recht beunruhigt war, trotz der angeblich guten Nachricht, setzte ich mich auf das Sofa und wartete. Marion! Oh, Marion! Aber Liebling, was ist denn passiert? Marion, die Gestalt gestern Abend am See. Ich habe sie gesehen. Ich habe mit ihr gesprochen. Wer war es denn, um Himmels Willen? Anne Catherick. Anne Catherick? Ja, ich habe Anne Catherick gesehen. Ich habe mit Anne Catherick gesprochen. Erinnerst du dich an die Brosche, die ich verloren habe? Ja, natürlich. Aber du hast sie ja an? Ja, sie hat sie gefunden. Ich suchte gerade im Bootshaus. Da höre ich... Miss Fairley, ich bin... Aber wer sind Sie? Niemand, der Ihnen übel will, Miss Fairley. Oh, bitte, achten Sie nicht auf meine Haube und den Schal. Wenn ich nicht weiß tragen kann, dann ist es mir egal, was ich anhabe. Aber mein Kleid dürfen Sie ansehen, mein hübsches, weißes Kleid. Dessen schäme ich mich nicht. Oh, haben Sie das da gesucht? Ja, das ist meine Brosche. Oh, wie lieb von Ihnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich Sie wieder habe. Dankbar genug, um mir einen kleinen Gefallen zu tun? Aber ja, natürlich. Dann lassen Sie mich Ihnen die Brosche anstecken, nachdem ich sie doch gefunden habe. Oh, bitte schrecken Sie nicht zurück. Ihre Mutter hätte es auch erlaubt, Miss Fairley. Bitte. Aber sagen Sie, warum nennen Sie mich eigentlich Miss Fairley? Weil ich den Namen Fairley liebe und den Namen Glyde hasse. Ich hasse ihn, verstehen Sie? Oh, bitte, bitte, regen Sie sich nicht auf. Ich dachte nur, Sie wüssten vielleicht nicht, dass ich verheiratet bin. Als ob ich das nicht wüsste. Deshalb bin ich ja hier. Ich bin hier, um Abbitte zu tun, bevor ich Ihrer Mutter in die Welt jenseits des Grabes folge. Haben Sie mich gestern Abend am See gesehen? Ja, waren Sie das? Ich habe... Haben Sie gemerkt, dass ich Ihnen durch den Wald gefolgt bin? Ich warte seit Tagen darauf, mit Ihnen alleine zu sprechen. Ich habe Miss Clemens, die einzige Freundin, die ich in der Welt habe, verlassen, um hierher zu kommen. Ich laufe Gefahr, wieder ins Irrenhaus gesperrt zu werden. Nur um Ihretwillen, Miss Fairley, nur um Ihretwillen. Oh, Sie Arme, was ist es denn? Erzählen Sie es mir doch. Ach, Miss Fairley, warum habe ich zugelassen, dass Sie ihn heiraten? Angst war es, jämmerliche, böse Angst, die mich von Limeridge wegtrieb. Die Angst vor Ihrem Mann. Aber jetzt sind Sie wiedergekommen. Jetzt haben Sie also keine Angst mehr vor ihm? Nein. Nein, ich habe keine Angst mehr vor Ihrem Mann, weil... Schauen Sie mich an. Sehe ich wohl aus, Miss Fairley? Nein, Sie scheinen mir krank. Sehr krank, und das tut mir wirklich leid. Oh, das braucht Ihnen nicht leid zu tun. Sie sollten froh sein. Denn deshalb habe ich keine Angst mehr. Bald ist es vorbei, aber... Aber ehe ich gehe, ehe ich sterbe, Miss Fairley, muss ich Ihnen noch eines sagen. Ja, was denn? Das Geheimnis. Sein Geheimnis. Das Geheimnis Ihres Mannes. Weil ich es wusste und weil ich ihm damit drohte. Darum hat er mich einsperren lassen. Weiter, bitte reden Sie weiter. Was ist das für ein Geheimnis? Ich weiß es und meine Mutter weiß es. Oh ja, meine Mutter hat ihr halbes Leben unter dem Geheimnis gelitten. Aber eines Tages, als ich alt genug war, sagte sie etwas zu mir und ihr Mann. Was war das? Nichts. Oh, bitte reden Sie weiter. Nein, nein, da ist jemand. Jemand hört uns zu, ganz bestimmt. Glauben Sie mir. Gehen Sie nicht fort. Morgen. Morgen um dieselbe Zeit, aber alleine. Nicht jetzt. Nicht jetzt, morgen. Bist du ihr denn nicht gefolgt? Ich wollte es tun, aber mit den letzten Worten stieß sie mich ins Bootshaus zurück und war verschwunden. Glaubst du, dass jemand gehorcht hat? Hast du jemanden im Obstgarten gesehen? Nein, keine Seele. Oh, Marion, was kann das zu bedeuten haben? Die Ereignisse dieses Tages machten mich auf das Schlimmste gefasst. Am folgenden Nachmittag traf es dann auch ein. Ich erfuhr von Mrs. Mitchelson, der Haushälterin, dass Laura kurz zuvor in Begleitung von Sir Percival zurückgekommen sei, und zwar in Tränen. Ihre geliebte treue Zofe Fanny sei entlassen worden. Ich eilte zu Laura und fand ihre Tür verschlossen. Mein Entsetzen stieg noch weiter, als schließlich nach wiederholtem Klopfen Margaret Porcher mir öffnete, das dumme Hausmädchen, das sich so grausam über den kleinen verwundeten Hund amüsiert hatte. Warum stehst du da und grinst? Siehst du nicht, dass ich hereinkommen will? Sie dürfen aber nicht rein. Wie wagst du es, mit mir zu sprechen? Mach mir sofort Platz! Nein, Sie dürfen nicht. Befehl vom Herrn. Ich ging auf der Stelle zu Sir Percival, um empört zu protestieren, und wurde dabei nicht nur von Graf Fosco, sondern mit überraschender Energie auch von der Gräfin unterstützt. Sir Percival war zwar wütender denn je, musste aber doch nachgeben. Ich eilte sofort zu Laura und ließ in meiner Hast die Tür zu ihrem kleinen Vorzimmer offen. Oh, Marion, wie kommst du hierher? Wer hat dir das erlaubt? Sir Percival doch bestimmt nicht. Der Graf natürlich. Wer sonst im Haus hat genügend Einfluss? Ach, sprich nicht von ihm. Der Graf ist der niederträchtigste Mensch der Welt. Ein elender Spion ist er. Entschuldigen Sie, Miss Harker. Sie haben Ihr Taschentuch unten verloren. Ich wollte es Ihnen nur im Vorbeigehen wiedergeben. Ach, vielen Dank, Gräfin. Oh, Laura, Laura. Das werden wir noch bereuen, dass du ihn einen Spion genannt hast. Ja, aber er ist ein Spion. Er hat mich belauscht, als ich gestern mit Anne Catherick sprach. Sie hat mir einen Zettel hinterlassen, auf dem sie ihn ganz genau beschreibt. Einen Zettel? Wo ist der? Sir Percival hat ihn mir abgenommen. Er war mit mir am Bootshaus, als ich ihn fand. Sie hat ihn im Sand vergraben und ein Wort darauf gekritzelt. Da, und schau, sieh mal. Er nötigte mich, ihm jedes Wort von Anne Catherick zu wiederholen. Er zwang mich, Marion. Sieh nur die blauen Flecken an. Ach, dieser Unhold. Er war überzeugt, dass ich mehr weiß, als ich zugebe. Ja, aber was denn? Ja, dass sie mir das Geheimnis verraten hätte. und er schwor, er würde mich aus meinem Zimmer nicht mehr herauslassen, bis ich gestehe. Ja, das ist doch unmöglich. Ja, und dich sollte ich auch nicht mehr sehen dürfen. Tag und Nacht sollte ich bewacht werden. Oh, Marion, er sah mich an wie ein Verrückter. Du wirst es nicht begreifen, aber es ist wahr. Doch, ich begreife es, Laura. Er ist verrückt, aus Angst vor seinem schlechten Gewissen. Aber ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Ich werde zwei Briefe schreiben. Einen an Mr. Curly und den anderen an Mr. Fairley. Ach, Onkel Frederick, was... Diese Geschichte wird selbst ihn aufrütteln. Beruhige dich, mein Liebes. Die arme Fanny muss heute Abend gehen und ihr will ich die Briefe anvertrauen. Sie ist dir treu ergeben, Laura. Und in ihren Händen sind sie sicher. Mrs. Mitchelson sagte mir, dass Fanny bereits ins Dorf gegangen ist. Dort will ich sie selbst aufsuchen. Oh, bitte, Marion, riskiere nicht zu viel. Bitte riskiere nichts. Ich schrieb die beiden Briefe, machte mich auf den Weg ins Dorf und begegnete dabei im Park der Gräfin Fosco. Sie machte ihre Lieblingsrunde um den Goldfischteich. Ich fand Fanny, vertraute ihr die Briefe an, sagte ihr Adieu und kehrte eine Viertelstunde vor dem Nachtmahl nach Hause zurück. Es war dann später am Abend, als ich die Stimmen von Sir Percival und Graf Fosco unter meinem Fenster hörte. Sie betraten gerade vom Rasen aus die Veranda, die am ganzen Haus entlang lief. Ich war überzeugt, Sir Percival und der Graf wollten sich in die Bibliothek begeben, so dass ich, falls ich durchs Fenster klettern und auf dem Verandadach entlang kriechen würde, die Unterhaltung belauschen könnte, zumal die beiden an warmen Abenden ihre Sessel immer so nah wie möglich an die Verandatür rückten. Zu diesem Zweck musste ich mich zunächst umziehen, denn in meinem Abendkleid brauchte ich Platz für drei. Aber nachdem ich mein Seidenkleid und den sperrigen Teil meiner Unterkleider durch einen dunklen Unterrock und einen ebenfalls dunklen Reisemantel ersetzt hatte, konnte ich leicht durch die allerengsten Stellen schlüpfen. So kroch ich vorsichtig durchs Fenster und schickte mich an, das Verandadach zu überqueren. Um mich herum war alles dunkel, pechschwarz, bis auf einen kleinen Lichtstrahl, der aus dem Zimmer direkt über der Bibliothek kam, genau an der Stelle, auf die ich zustrebte. Und das Fenster, aus dem er kam, war Gräfin Foscos Schlafzimmer. Es war zu spät, umzukehren, und so kroch ich mit größter Vorsicht weiter, bis ich mein Ziel erreicht hatte. Bevor ich mich richtig hinsetzen und zwischen den süßduftenden Blumentöpfen gegen das Verandageländer lehnen konnte, sah ich noch einmal zum Fenster der Gräfin auf. Es stand offen, aber die Jalousien waren heruntergezogen und ich sah den Schatten der Gräfin hin und her gehen. Als ich sicher war, dass sie mich nicht gehört hatte, wandte ich meine volle Aufmerksamkeit der Unterhaltung unten zu. Unsere Situation hat ein kritisches Stadium erreicht, Percival. Heute Nacht müssen wir über die Zukunft entscheiden. Kritisch? Viel kritischer, als du denkst, mein lieber Fosco. Warte, ich hole Cognac und Wasser. Danke, Percival. Etwas kaltes Wasser, das gern. Und einen Löffel und die Zuckerdose. Au sucré, alter Freund, sonst nichts. Da. Misch dir dein klebriges Gesöff selber. Jetzt zu unserer Krise. Ich benötige mehrere tausend Pfund und du mehrere hundert. Und ohne das Geld sind wir alle beide auf dem besten Wege, vor die Hunde zu gehen. Das ist die Lage, Fosco, wie du es auch ansiehst. Bevor ich sie mir überhaupt ansehe, Percival, lass dich noch einmal daran erinnern, was ich dir auf dem Heimweg über den Charakter deiner Frau gesagt habe. Und was ich nach unserer Rückkehr über Miss Holcomb gesagt habe. Was wir von ihr zu erwarten haben. Ach, was schert uns das zum Teufel? Wir müssen doch es sehen, dass... Es ist für uns insofern von Wichtigkeit, Percival, als du verabsäumt hast, diese Frauen und die richtige Methode, mit ihnen umzugehen, zu studieren. Und dich dadurch konstant hast provozieren lassen. Aber das ist doch alles ja, Unsinn. Ja, konstant. Durch deine verrückten Ausbrüche hast du dir die Unterschrift und das Geld verscherzt. Du hast Miss Holcomb dazu getrieben, ihren ersten Brief an den Anwalt zu schreiben. Wie bitte? Den ersten? Hat sie nochmal geschrieben? Ja. Heute hat sie den zweiten Brief geschrieben. Großer Gott, Fosco. Was jetzt? Meine Damen und Herren, das war der vierte Teil des Kriminalhörspiels von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde, Die Frau in Weiß, mit Gerda Maria Klein, Charles Wirtz, Nestor Xaides, Monika Faber, Brigitte Druyande, Elinor Briefs und Annegret Ronald. Ton und Technik Eduard Kramer und Olaf Feindl. Regieassistenz Fred Braun. Regie Wilm ten Haaf. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe der Kriminalspiele hören Sie heute eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde. 7 Folgen. Sir Percival Glyde will Lore, seiner Frau, ein Dokument unterschreiben lassen. Da ihr verschwiegen wird, was sie unterschreiben soll, weigert sie sich. Auch auf Anraten von Marian und Graf Fosco, ein Freund Sir Percivals aus Italien. Lore und Marian misstrauen Graf Fosco. Per Post holen sie den Rat des Rechtsanwaltes ein. Dieser rät ab, zu unterschreiben. Er vermutet die Forderung eines Darlehens an Percival aus Lores 20.000 Pfund Erbschaft. Am See begegnet Lore N., der Frau in Weiß. Sie erzählt ihr von einem Geheimnis Sir Percivals, dessen wegen er N. ins Irrenhaus einsperren ließ. Durch Graf Fosco erfährt Glyde von dieser Begegnung, sperrt Lore in ihr Zimmer ein und lässt sie bewachen. Marian verschafft sich Zutritt. Sie beschließen, einen Brief an den Rechtsanwalt und einen an Lores Onkel Mr. Fairley zu schicken. Marian gelingt es, ein Gespräch zwischen Glyde und Fosco zu belauschen. Ich benötige mehrere tausend Pfund und du mehrere hundert. Und ohne das Geld sind wir alle beide auf dem besten Wege, vor die Hunde zu gehen. Das ist die Lage, Fosco, wie du es auch ansiehst. Bevor ich sie mir überhaupt ansehe, Percival, lass dich noch einmal daran erinnern, was ich dir auf dem Heimweg über den Charakter deiner Frau gesagt habe. Und was ich nach unserer Rückkehr über Miss Holcombe gesagt habe. Was wir von ihr zu erwarten haben. Ach, was schert uns das zum Teufel? Wir müssen doch es sehen, dass... Es ist für uns insofern von Wichtigkeit, Percival, als du verabsäumt hast, diese Frauen und die richtige Methode, mit ihnen umzugehen, zu studieren. Und dich dadurch konstant hast provozieren lassen. Aber das ist doch alles ja, Unsinn. Ja, konstant. Durch deine verrückten Ausbrüche hast du dir die Unterschrift und das Geld verscherzt. Du hast Miss Holcombe dazu getrieben, ihren ersten Brief an den Anwalt zu schreiben. Wie bitte? Den ersten? Hat sie nochmal geschrieben? Ja. Heute hat sie den zweiten Brief geschrieben. Großer Gott, Fosco. Was jetzt? 5. Folge. Für mich war es ganz günstig, dass die Eröffnungen des Grafen Sir Percival derart in Wut versetzten. Als ich nämlich hörte, dass ich schon wieder ertappt worden war, erschrak ich so, dass das Geländer, gegen welches ich lehnte, knarrte. War Fosco mir zu dem Gasthof gefolgt, wo ich Fanny treffen wollte? Wie anders sollte er Kenntnis von dem Brief bekommen haben? Ich hatte mich gerade wieder richtig hingesetzt, als Graf Fosco erneut zu sprechen begann. Regeln wir erst einmal die Geldfrage. Und in dieser Hinsicht wirst du von heute Abend an nichts mehr unternehmen und die Sache ausschließlich mir überlassen. Ist dir das recht? Und was schlägst du vor, falls ich das Ganze dir überlasse? Erstens, wir haben keine Zeit zu verlieren, merk dir das. Ich habe dir ja schon erzählt, Miss Holcombe hat zum zweiten Mal an den Anwalt geschrieben. Wie bist du eigentlich dahinter gekommen? Was hat sie gesagt? Wenn ich dir das alles erzähle, Percival, sind wir hinterher auch nicht weiter als jetzt. Genug, dass ich es mit viel Sorge und Mühe herausgefunden habe. Das benötigte Geld ist also, in Ermangelung der Unterschrift deiner Frau, mittels 3 Monatswechseln aufgebracht worden. Wenn diese Wechsel fällig werden, gibt es dann wahrhaftig keine Möglichkeit, sie zu bezahlen, außer mit Hilfe deiner Frau? Nein. Ich habe bloß ein paar hundert Pfund auf der Bank, während ich Tausende brauche. Keine Spur mehr von einer Sicherheit, um etwas zu leihen. Und wie viel Bargeld hast du augenblicklich mit deiner Frau gemeinsam? Kaum genug, um unsere täglichen Ausgaben zu bestreiten. Mit anderen Worten, die Zinsen aus ihren 20.000 Pfund. Hoffnungslos. Und was hast du von deiner Frau zu erwarten? 3.000 im Jahr, sobald ihr Onkel stirbt. Was für ein Mann ist der Onkel? Es ist ein rührseliger, selbstsüchtiger, schwatzhafter Narr, der jeden, der in seine Nähe kommt, mit seinem Gesundheitszustand anödet. Schlimm, mein lieber Percival. Solche Menschen leben lang und heiraten oft aus Hinterlist, wenn man es am wenigsten erwartet. Hast du denn sonst gar nichts von deiner Frau zu erwarten? Nein. Absolut gar nichts? Absolut gar nichts, außer im Fall ihres Todes. So. Außer im Falle ihres Todes. Na, Percival, und im Falle von Lady Glides Tod, was bekommst du da? Falls sie kinderlos stirbt. Was wahrscheinlich ist. Was durchaus unwahrscheinlich ist. Ja? Dann bekomme ich ihre 20.000 Pfund. In bar? Bar auf den Tisch des Hauses. Wieder schwiegen die beiden. Und gerade in diesem Augenblick erschien wieder der Schatten von Gräfin Fosco im Fenster über mir. Einen Augenblick blieb alles still. Dann sah ich ihre Hand lautlos den Vorhang ein wenig heben. Glücklicherweise hinderten die Regentropfen auf der Scheibe, es hatte nämlich gerade angefangen, leise zu regnen, ihre Sicht. Endlich ließ sie den Vorhang wieder fallen und ich konnte aufatmen. Inzwischen hatte Graf Fosco das Gespräch wieder aufgenommen. Sag mal, Percival, angenommen, deine Frau stirbt vor Ende des Sommers. Lass das bitte, Fosco. Angenommen, deine Frau stirbt. Lass das, sag ich. Dann würdest du einerseits 20.000 Pfund gewinnen und andererseits... Andererseits die Aussicht auf 3.000 jährlich einbüßen. Die sehr zweifelhafte Aussicht, Percival. Und du brauchst das Geld sofort. In deiner Lage ist der Gewinn sicher und die Einbuße zweifelhaft. Sprich ruhig auch für dich, Fosco. Einen Teil des Geldes, das ich benötige, habe ich für dich geborgt. Und was den Gewinn anbelangt, so bedeutet der Tod meiner Frau 10.000 Pfund in die Tasche deiner Frau. Schlau wie du bist, hast du das Legat der Madame Fosco geflissentlich vergessen. Und sieh mich nicht so an! Da kann es einem ja kalt über den Rücken laufen. Rücken bedeutet Rücken, denn Gewissen bei dir? Anscheinend. Ich spreche vom Tod deiner Frau lediglich als einer Möglichkeit. Warum auch nicht? Und vergiss nicht, solange deine Frau lebt, bezahlst du die Wechsel nur mit ihrer Unterschrift. Falls sie stirbt, bezahlst du sie mit ihrem Tod. Aber jetzt wollen wir uns dem zweiten Problem zuwenden. Bitte, wenn du meinst. Und diesem Problem sollten wir doch wohl auch einen Namen geben, finde ich. N. Ketterick? Sollen wir es so nennen? Jetzt trifft das den wunden Punkt? Jetzt hör mal zu, Fosco. Diese Sache geht dich überhaupt nichts an. Obwohl, wie ich dich kenne, du wirst es doch wahrscheinlich aus mir herausquetschen. Aber, Percival, ist es denn meine Schuld, dass ich von deinem Schandfleck erfahren habe? Nein. Und auch um deinetwillen, um unserer Freundschaft willen, trete ich meine niedrige Neugierde mit Füßen. Meine noblen Gefühle heben mich darüber hinaus. Erkenne sie an, Percival, und ahme sie nach. Gib mir die Hand. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir völlig. Ja, Fosco, ich hatte wirklich nicht die Absicht. Versteh mich bitte nicht falsch. Genug davon. Sag mir klipp und klar, Percival. Brauchst du meine Hilfe? Ja, natürlich, und zwar dringend. Fosco, ich muss Anne Catherick finden. Wenn ich sie nicht finde, bin ich verloren. Steht es so schlecht? Noch schlechter. Ich habe dir ja den Brief gezeigt, den Anne Catherick für meine Frau im Sand hinterließ. Und der Brief ist keine Prahlerei. Sie kennt das Geheimnis. Sag mir so wenig wie möglich von dem Geheimnis, Percival. Weiß sie es von dir? Nein, von ihrer Mutter. Und jetzt ist das Mädchen hier in der Gegend und in Verbindung mit Lady Glyde. Aber selbst wenn Lady Glyde dieses Geheimnis erfahren sollte, Percival, würde sie es doch in ihrem eigenen Interesse als deine Frau wahren? Meinst du? Wart's ab. Sie macht sich nichts aus mir. Darum interessiert es sie auch nicht. Es gibt einen anderen Mann, den sie geliebt hat, bevor sie mich heiratete. Sie liebt ihn immer noch. Irgend so ein Zeichenlehrer namens Walter Hartwright. Aber, lieber Freund, was ist daran so ungewöhnlich? Alle lieben sie irgendeinen anderen Mann. Immer. Warte, ich bin noch nicht fertig. Wer, glaubst du, hat Anne Catherick weitergeholfen, als die Leute vom Irrenhaus sie wieder einfangen wollten? Hartwright. Wer hat sie in Cumberland wieder getroffen? Hartwright. Beide Male hat er sich mit ihr allein unterhalten. Er ist hinter meiner Frau her, glaub es mir. Und falls er das Geheimnis erfährt und sie es erfährt und sie beide irgendwo zusammenkommen, was dann? Dann ist es in ihrem Interesse und in seinem Interesse, dieses Wissen gegen mich auszuspielen. Wo steckt dieser Hartwright? Im Augenblick ist er außer Landes. Das weiß ich, denn ich habe ihn beobachten lassen. Aber er kann jederzeit wiederkommen. Womöglich kommt er schon morgen zurück, ohne dass ich davon erfahre. Findet Anne Catherick und nützt die Gelegenheit aus... Halt das nicht, Percival. Solange ich an Ort und Stelle bin und diese Frau in der Nachbarschaft, mache ich mich stark, ihrer habhaft zu werden, bevor Mr. Hartwright dazu in der Lage ist, selbst wenn er zurückkommt. Aber wie steht es mit Anne Cattericks Mutter? Sie hat das Geheimnis schon einmal verraten. Wird sie es noch einmal tun? Nein. Für sie steht zu viel auf dem Spiel. Freut mich zu hören. Und jetzt sag mir eines. Als ich eine fremde Frau mit Lady Glyde in der Badehütte sah, konnte ich leider nicht nah genug herankommen, um ihr ins Gesicht zu sehen. Wie erkenne ich unsere unsichtbare Anne wieder? Nichts leichter. Sie hat eine, eine verwaschene Ähnlichkeit mit meiner Frau. Was? Sind die beiden verwandt? Keineswegs. Und trotzdem so ähnlich? Trotzdem so ähnlich. Worüber lachst du zum Teufel? Vielleicht über meine eigene Fantasie, mein Bester. Tja, ich werde Anne Catherick schon erkennen. So, das reicht für heute Abend. Mach dir keine Sorgen, Percival. Schlaf, mein Junge, schlaf den Schlaf des Gerechten. 8 Uhr. Die Sonne scheint. Ich muss bald zu Laura. Meine Augen sind schwer vom Schreiben. Mein Kopf brennt. Ich fröstle die ganze Zeit. Oh Gott, ob ich krank werde? Der Regen gestern Abend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich die ganze Zeit getan habe. Ach, wenn ich nun krank werde... Ausgerechnet jetzt, Laura, ich friere. Ja, ich friere. Oh Gott, es muss schon bald 9 Uhr sein. Ich muss doch zu Laura. Aber ich bin krank. Krank. So, diese Eintragung in das Tagebuch unserer vortrefflichen Miss Holcomb. Ihre Krankheit verschafft mir Gelegenheit zu einem besonders reizvollen intellektuellen Genuss. Ich meine die Lektüre dieses höchst interessanten Tagebuchs, die ich soeben vollendet habe. Wie die Dinge liegen, kann ich Ihnen nur mein Beileid zu dem unvermeidlichen Misserfolg all Ihrer Bemühungen ausdrücken. Aber gleichzeitig möchte ich Miss Holcomb versichern, dass die Kenntnisse, die ich aus Ihrem Tagebuch gewonnen habe, in keiner Weise zu dem Misserfolg beitragen werden. Und in dieser Überzeugung unterzeichne ich meine Eintragung in Ihr Tagebuch mit meinem Namen Fosco. Ein schändlicher, ausgenutztes Geschöpf als ich, Frederick Fairley, muss erst noch geboren werden. Warum lässt man mich nicht in Frieden? Und warum verdammt man mich auch noch dazu, diese Geschichte niederzuschreiben? Na, also, meinetwegen. Es war, wie mir mein Diener Louis versichert, eines Morgens gegen Ende Juni oder Anfang Juli, dass ich mich gezwungen sah, gegen meinen Willen eine junge Person vorzulassen. Ihr Name war... Fanny, soviel ich weiß. Sie hatte im Dienst meiner Nichte Laura gestanden und erschien bei mir in einem Zustand unverzeihlicher Erregung. Äußerst schädlich für meine Nerven. Sie überreichte mir einen Brief von Miss Marion Holcomb und begann, daraufhin mit Hilfe von Louis eine äußerst konfuse Geschichte vorzubringen. Anscheinend waren ihr, nachdem Sir Percival Glyde sie aus dem Dienst seiner Frau entlassen hatte, von Miss Holcomb zwei Briefe anvertraut worden. Einer an mich adressiert, der andere an einen Herrn in London. Also dieser Herr in London kann mir wirklich gestohlen bleiben. Diese beiden Briefe hatte sie sorgfältig in ihrem Busen verstaut. Was habe ich schon mit ihrem Busen zu tun? Später, als Miss Holcomb wieder fortgegangen war und die junge Person sich gerade mit einer Tasse Tee trösten wollte, erschien in dem Gasthof wer? Meine äußerst enervierende Schwester, die dieses ausländische Individuum namens Fosco geheiratet hat. Ja, warum wissen die Götter? Sie gab vor, sie müsse ihr ein paar Kleinigkeiten bestellen, die Miss Holcomb angeblich vergessen habe. Schien aber nicht geneigt, ja, das ist typisch für meine unerträgliche Schwester, diese Bestellungen auszurichten, bevor die junge Person ihren Tee getrunken hatte. Sie bereitete sogar eigenhändig den Tee. Und innerhalb von 5 Minuten fiel die junge Person ihrer Erzählung nach in eine tiefe Ohnmacht. Dass diese Fanny, nachdem sie eine Tasse Tee mit Gräfin Fosco getrunken hatte, in Ohnmacht gefallen war, hätte mich vielleicht interessiert, wenn ich Mediziner wäre. Ja, aber da ich nichts dergleichen bin, langweilte mich die Geschichte barbarisch. Trotzdem fuhr sie fort, mir die ganzen Einzelheiten zu schildern. Einschließlich der Tatsache, dass sie nach dem Weggehen der Gräfin die Briefe auf ihrer Brust zwar noch gespürt habe. Ich bedauere zum zweiten Mal auf diesen Körperteil zurückkommen zu müssen. Aber merkwürdig verkrumpelt. Den an den Herrn in London adressierten Brief, den habe sie zur Post gegeben. Den anderen überbrachte sie mir persönlich. Ja, ich muss zugeben, als ich ihn einige Stunden später öffnete, war ich für den Rest des Tages geschlagen. In diesem Brief bedrohte mich Marian nämlich regelrecht. Ja, alle möglichen entsetzlichen Dinge wurden auf mein armseliges Haupt herabbeschworen. Falls ich nicht bereit sei, sofort meiner Nichte Lady Glyde in Limeridge House Zuflucht zu gewähren. Und alles nur wegen irgendwelcher Unstimmigkeiten zwischen ihr und ihrem Mann, wie sie ja unter Ehepaaren nur allzu üblich sind. Ich zögerte. Natürlich zögerte ich, da ich den Rattenschwanz von Komplikationen bereits deutlich vor mir sah, an den ich verwickelt würde, falls Sir Percival Lorah hierher folgen sollte. Und dann, genau 3 Tage später, und noch bevor ich mich von dem Schock dieses Briefes erholen konnte, erhielt ich einen zweiten. Dieses Mal von dem jungen Partner unseres Anwalts, des lieben, starrköpfigen Gilmore. Er behauptete, einen von Miss Holcomb an ihn adressierten Brief erhalten zu haben, aus dem jedoch bei Öffnung des Kuverts nur ein leeres Blatt Papier herausfiel. Eigenartig, ohne jeden Zweifel. Aber warum, so schrieb ich ihm zurück, muss er mich damit belästigen? Warum auch noch mich nervös machen? Ja, das war also die Geschichte. Aber nach kaum 5 Tagen wirklicher Ruhe, da gab es schon wieder eine neue Aufregung. Diesmal wurde der Gatte meiner lästigen Schwester, Graf Fosco, in mein Zimmer geführt. Sie sehen gar nicht gut aus, Mr. Fairley. Ich fürchte fast, Sie sind leidend. Na, ich bin wie üblich ein Nervenbündel in Kleider gesteckt, damit es aussieht wie ein Mann. Aber was wollten Sie mir sagen? Oder können Ihre Nachrichten warten? Leider nicht, mein Herr. Und es ist auch nichts Gutes. Erstens muss ich Ihnen mitteilen, dass Miss Marion Holcomb ernstlich erkrankt. Ja, nur. Ja, sie hat sich bedauerlicherweise bei strömendem Regen ausgesetzt und wurde völlig durchnässt und hat zurzeit Fieber. Fieber? Großer Gott. Ist es ansteckend? Nein, im Augenblick noch nicht. Das könnte noch kommen, aber bis jetzt geht's noch. Nee, Graf Fosco, darf ich jetzt den genauen Grund erfahren, dem ich die Ehre Ihres Besuchs verdanke? Aber gewiss, es sind zwei Gründe, Mr. Fairley. Erstens bin ich, als ältester Freund von Sir Percival Glyde, mit großem Bedauern Zeuge einer beklagenswerten Zwistigkeit zwischen ihm und seiner Frau geworden. Naja, das weiß ich schon. Und da in einer solchen Lage eine vorübergehende Trennung von Mann und Frau die einzige vernünftige Lösung ist, bin ich hier, um Sie zu bitten, Ihre Nichte unverzüglich bei sich aufzunehmen. Ach, aber die Komplikationen. Nein, mit Sir Percival. Wirklich, Graf Fosco, die Lage wäre viel zu heikel. Ach, da bin ich gar nicht gewachsen. Das würde mich umbringen. Seien Sie versichert, Mr. Fairley, dass von Sir Percival Glyde keine Komplikationen zu erwarten sind. Er geht ins Ausland. Während seine Frau hier weilt, wird er sich dem Hause nicht nähern. Und ich flehe Sie an, Mr. Fairley, empfangen Sie Lady Glyde so bald wie möglich. Und was wird das, Marion? Ich halte es für ausgeschlossen, dass Laura Sie in diesem Augenblick verlassen will. Im Gegenteil, Sie dürfen keinesfalls warten, bis Miss Holcomb sich erholt hat. Unter keinen Umständen. Miss Holcomb hat in Blackwater Park die Pflege des Doktors, der Haushälterin und einer ausgebildeten Schwester. Die Anwesenheit von Lady Glyde ist absolut unnötig. Und deshalb appelliere ich an Ihre Liebe und Ihr Verantwortungsgefühl mit der Bitte, Ihre Nichte aufzufordern, unverzüglich hierher zu kommen. Ja, tun Sie es, Mr. Fairley. Dann kann Ihnen, was immer in Zukunft geschehen mag, niemand einen Vorwurf machen. Lassen Sie sich raten. Kommen Sie. Sind wir uns einig? Ja oder nein? Wirklich, lieber Graf, Sie ermüden mich. Sehr sogar. Wenn Sie darauf bestehen, ich bin völlig erschöpft. Ach, bitte geben Sie mir das Briefpapier dort, ja? Gerne. Gut. Ich halte es für besser, wenn Lady Glyde die Reise nicht in einem macht. Ja, hier, bitte. Dankeschön. Sie kann bei mir und meiner Frau in London übernachten. Ja. Vielleicht erwähnen Sie das auch. Ja. So. Ist recht. Liebste Laura, bitte komme, wann immer du willst. Am besten unterbrichst du die Reise in London bei deiner Tante. Marians Krankheit bedauere ich zutiefst, dein Getreuer. Großartig, Mr. Fairley. Genau das Richtige. Ja, so, dann bitte ich jetzt, mich zu entschuldigen, Graf Fosco. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Und jetzt bin ich wohl an der Reihe. Als ehemalige Haushälterin von Sir Percival Glyde in Blackwater Park werde ich erzählen, was ich von Miss Holcombs Erkrankung weiß. Ich halte mich an das Wichtigste dieser Geschichte. Ich erwähne als erstes, dass es von Anfang an gewisse Unstimmigkeiten gab zwischen Graf Fosco und unserem Dorfarzt Dr. Dawson. Lady Glyde und ich waren dauernd am Bett von Miss Holcomb, bis mir Graf Fosco eines Tages mitteilte, dass er die Anwesenheit einer Krankenschwester für unbedingt notwendig halte und dass seine Frau noch am gleichen Tag eine geeignete Person aus London mitbringen würde. So geschah es auch. Und die Schwester, eine Mrs. Rubel, unverkennbar eine Ausländerin, stellte nur einen neuen Stein des Anstoßes zwischen dem Grafen und Dr. Dawson dar. Mrs. Michelson, ich stelle fest, dass diese Krankenschwester von dem dicken alten Ausländer nur deshalb aus London geholt worden ist, um meine Behandlung zu stören. Aber, Herr Doktor... Und ich muss Ihnen sagen, Mrs. Michelson, dass dieser dicke alte Ausländer ein Quacksalber ist. Ist Ihnen klar, Herr Doktor, dass Sie von einem Herrn von Adel sprechen? Und ich sehe wirklich nicht ein, was wir mit dieser ausländischen Krankenschwester sollen. Glücklicherweise ist der Graf, wie Sie sagen, für einige Tage verreist. Jetzt habe ich vielleicht endlich Gelegenheit, meine Patientin ungestört zu behandeln. Und in ein paar Tagen... Und in ein paar Tagen? Großer Gott, wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht, Herr Doktor. Ja, was hat denn diese Wendung zum Schlechten verursacht? Seit gestern, seit meiner letzten Visite, hat sich Miss Holcombs Zustand wesentlich verschlechtert. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Ich bin selbst erst gerade von London zurückgekehrt. Aber die Verschlechterung ist leider Gottes ganz offensichtlich. Meiner Ansicht nach handelt es sich um Typhus, Dr. Dawson. Typhus ist es nicht, Graf Fosco. Ihre Aufdringlichkeit in dieser Angelegenheit ist mir peinlich. Ich werde einen anderen Arzt beiziehen. Ich habe ihn bereits verständigen lassen. Ich werde mich ausschließlich auf die Diagnose des Londoner Kollegen verlassen. Da besteht leider kein Zweifel, Dr. Dawson. Ihre Patientin hat Typhus. Ein sehr schwerer Fall von Typhus. Die Diagnose des Londoner Arztes veränderte die ganze Sachlage. Lady Glyde wurde ins Zimmer ihrer Schwester nicht mehr zugelassen. Die Angst hatte ihrem eigenen Zustand schwer zugesetzt. Und zu guter Letzt, als ob des Übels noch nicht genug wäre, ließ Sir Percival mich zu sich rufen. Ich möchte mit Ihnen über einen Entschluss sprechen, Mrs. Michelson, den ich schon vor einiger Zeit gefasst, Ihnen aber wegen der Aufregung und Krankheit im Haus nicht eher mitgeteilt habe. Kurz gesagt, ich beabsichtige, diesen Haushalt hier vollständig aufzulösen. Wie? Ja, aber Sir Percival, wie... Sie sollen nicht reden, Mrs. Michelson, sondern zuhören. Sobald Lady Glyde und Miss Holcombe in der Lage sind zu reisen, müssen sie Luftveränderungen bekommen. Meine Freunde, Graf und Gräfin Fosco, werden uns schon vorher verlassen. Sie haben ein Haus in London genommen, in St. John's Wood. Ich selbst muss sparen. Da ich selten etwas halb tue, wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir bereits morgen alle unnützen Dienstboten hier los würden. Sir Percival, soll das heißen, dass ich das gesamte Hauspersonal ohne die übliche monatliche Kündigungsfrist entlassen soll? Allerdings. In einem Monat sind wir wahrscheinlich alle nicht mehr hier im Haus. Und ich werde bestimmt die Dienstboten hier nicht faulenzen lassen, wenn keine Herrschaft mehr da ist, die sie bedienen können. Ja, aber wer soll denn kochen, während Sie noch hier sind, Sir Percival? Na, Margaret Porcher kann doch kochen. Behalten Sie die. Margaret Porcher? Aber ich bitte Sie, das ist das dümmste Mädchen im ganzen Haus. Sir Percival. Ja, das macht nichts, behalten Sie die. Entlassen Sie morgen die ganze faule Gesellschaft, außer Porcher. Sir Percivals Anordnungen bezüglich der Dienstboten wurden durchgeführt. Und als nächstes schickte man mich auf seinen Wunsch nach Torquay. Dort sollte ich eine Unterkunft finden, wo Miss Holcombe sich in Begleitung von Lady Glyde erholen konnte. Bei meiner Abfahrt kam mir Miss Holcombe tatsächlich etwas kräftiger vor, obwohl in ihrem Gesicht ein ängstlicher Ausdruck war, der sich jedes Mal zu wahrem Entsetzen steigerte, wenn Graf Fosco sie besuchte. Lady Glyde, die ihr Zimmer immer noch nicht verließ, machte einen schwachen und deprimierten Eindruck. Mrs. Rübel hatte die Krankenpflege völlig in die Hand genommen und die einzige lebende Seele im Wirtschaftsflügel war dieses Mädchen, diese Margaret Porcher. In ganz Torquay war eine Unterkunft, wie sie Sir Percival wünschte, nicht aufzutreiben. Ich kehrte daher unverrichteter Dinge zurück und stellte fest, dass Graf und Gräfin Fosco das Haus bereits verlassen hatten. Nachdem ich Sir Percival gesprochen hatte, begab ich mich zu Lady Glyde. Sie war gerade im Begriff, ihr Zimmer zu verlassen und wollte zu ihrer Schwester. Sie hatte, wie sie mir sagte, seit 24 Stunden nichts mehr über deren Befinden gehört. Im Korridor stießen wir auf Sir Percival. Wo willst du hin, Laura? Zu Marion. Oh, da kann ich dir eine Enttäuschung ersparen. Du wirst sie in ihrem Zimmer nicht antreffen. Wieso nicht? Sie ist gestern mit Fosco und seiner Frau abgefahren. Aber das ist doch unmöglich, sie ist doch viel Wollen Sie damit sagen, Sir Percival, dass Miss Holcombe in ihrem derzeitigen Gesundheitszustand tatsächlich das Haus verlassen hat? Ja. Ohne Lady Glyde ihren Entschluss mitzuteilen? Ausgeschlossen, das glaube ich nicht. Was kann sich Dr. Dawson dabei gedacht haben? Dawson war nicht hier. Er wurde auch gar nicht benötigt. Wenn du es nicht glaubst, Laura, sieh doch nach im Zimmer deiner Schwester. Sie ist nach Limeridge gefahren und unterbricht ihre Reise in London. Ich frage Sie, Mrs. Michelson, war Miss Holcombe reisefähig? Wenn Sie mich fragen, meiner Meinung nach nicht, Milady. Aber warum sollte Marion ohne mich nach Limeridge gefahren sein? Warum fährt sie ab und lässt mich hier? Weil dein Onkel, Mr. Fairley, Marion vor deiner Ankunft zu sprechen wünscht. Er erwartet auch dich. Du kannst dir morgen folgen, wenn du willst. Und auch du kannst deine Reise in London unterbrechen und bei Fosco übernachten. Oh nein, da nicht. Da will ich lieber nicht hingehen. Ach, sei doch nicht albern. Außerdem ist es der Wunsch deines Onkels. Ich habe hier einen Brief von ihm an dich. Aber ich möchte trotzdem nicht. Du wirst morgen in Foscos Haus in St. John's Wood übernachten, verstanden? Miss Holcombe hat es getan und was sollte dich davon abhalten, es gleichfalls zu tun? Ich spreche dich morgen noch vor deiner Abfahrt, Laura. Und ich verlasse mich darauf, dass du die Anweisungen deines Onkels befolgst. Am nächsten Morgen fuhr ich mit Lady Glyde zum Bahnhof. Sie war sehr nervös und besonders verzweifelt über die Tatsache, dass Graf Fosco sie auf Geheiß Sir Percivals in London am Bahnhof abholen sollte. Aber ich übernachte nicht bei ihm, ganz bestimmt nicht. Ich fahre sofort zu Mrs. Vesey, meiner alten Gouvernante. Und Mrs. Michelson. Ja, bitte? Bitte sagen Sie keinem Menschen etwas davon. Nein, ich würde es wie ein Geheimnis bewahren. Liebe Mrs. Michelson, ach, ich wünschte, Sie kämen mit mir. Das wünschte ich auch. So sehr, dass ich ganz traurig und beklommen nach Blackwater Park zurückkehrte. Und als ich wieder im Park war, sah ich vor mir eine Frau. Zuerst hielt ich sie für eine Fremde, aber dann entdeckte ich zu meinem Erstaunen, wer es war. Mrs. Rubel, Sie sind noch hier? Warum nicht? Was haben Sie denn? Was ist denn los? Ich dachte, Sie wären fort. Ich nahm natürlich an, Sie hätten Ihre Patientin Miss Holcomb nach Limeridge House begleitet. Keineswegs. Ich bin immer noch hier. Ja, aber... Ja, wer hat denn... Mrs. Rübe, wo ist Miss Holcomb? Miss Holcomb? Miss Holcomb hat Blackwater Park ebenso wenig verlassen wie ich. Meine Damen und Herren, Sie hörten den fünften Teil des Kriminalhörspiels von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde, Die Frau in Weiß. Mit Gerda Maria Klein, Nestor Xaidis, Charles Wirtz, Siegfried Nürnberger, Wilkit Greuel, Stella Giese, Monika Faber, Margarete Gräf und Gottlob Görike. Ton und Technik Eduard Kramer und Inge Diehl. Regieassistenz Fred Braun. Regie Wilm ten Haaf. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe der Kriminalspiele hören Sie heute eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde. 7 Folgen. Marian hört unbemerkt einer Unterhaltung Gleits mit Fosco zu. Gleit braucht dringend viel Geld. Die Erbschaft von 20.000 Pfund käme er nur beim Tode seiner Frau Lore. Fosco bringt Lores Tod immer mehr ins Gespräch, denn auch er ist an dem Geld interessiert. Außerdem will er helfen, Anne Catherick, die Frau in Weiß, zu finden, damit sie Sir Percivals Geheimnis nicht verraten kann. Marian erkrankt und Fosco findet ihr Tagebuch. Er erscheint bei Mr. Fairley, um ihn zu überreden, Lore vorübergehend bei ihm wohnen zu lassen, damit sie der Ehezwistigkeit mit Percival entrinnen könne. Mr. Fairley schreibt Lore einen Brief, sie solle unterwegs bei ihrer Tante in London der Gräfin Fosco Station machen, bevor sie zu ihm komme. Währenddessen verschlechtert sich der Gesundheitszustand Marians. Graf und Gräfin Fosco reisen nach London ab. Gleit macht Lore vor, dass Marian mit nach London gereist sei. Lore lässt sich von Mrs. Mickles, der Haushälterin, zum Bahnhof geleiten. Bei ihrer Rückkehr trifft sie überraschend auf Mrs. Rübel, der von Fosco für Marian ausgesuchten Krankenschwester. Mrs. Rübel, Sie sind noch hier? Warum nicht? Was haben Sie denn? Was ist denn los? Ich dachte, Sie wären fort. Ich nahm natürlich an, Sie hätten Ihre Patientin Miss Holcomb nach Limeridge House begleitet. Keineswegs. Ich bin immer noch hier. Ja, aber... Ja, wer hat denn... Mrs. Rübe, wo ist Miss Holcomb? Miss Holcomb? Miss Holcomb hat Blackwater Park ebenso wenig verlassen wie ich. 6. Folge. Als Mrs. Rübel die Worte sagte, Miss Holcomb hat Blackwater Park ebenso wenig verlassen wie ich, war ich zunächst sprachlos vor Staunen und Besorgnis. Und ehe ich die Fassung wiedergewann, hörte ich hinter mir die Stimme von Sir Percival Gleit. Na, Mrs. Michelson, jetzt sind Sie endlich dahinter gekommen, was? Wann haben Sie sich denn zum ersten Mal im Garten gezeigt, Mrs. Rübel? Erst vor einer halben Stunde, Sir. Sie sagten, ich dürfte mich wieder frei bewegen, sobald Lady Glyde nach London abgefahren sei. Ja, ja, ganz recht. Ich mache Ihnen ja auch keinen Vorwurf. Und Sie, Mrs. Michelson, Sie können es wohl kaum glauben, was? Überzeugen Sie sich doch selbst. Kommen Sie mit vors Haus, dann zeige ich es Ihnen. Da oben. Der unbenutzte Mittelflügel. Sie kennen doch die alten elisabethanischen Schlafzimmer. Ja, gewiss, Sir. Sehen Sie? Und im besten liegt behaglich und sicher Miss Holcomb. Wenn Sie wollen, führt Mrs. Rebell Sie auch hinauf. Ja, gewiss, selbstverständlich. Später. Zunächst, Sir, muss ich Sie um die Erlaubnis bitten, mit Ihnen einen Moment unter vier Augen zu sprechen. Lassen Sie uns allein, Mrs. Rebell. Wie Sie wünschen, Sir. Also, was gibt's? Sir, ich wünsche meinen Posten in Blackwater Park aufzugeben. Es steht mir nicht zu, meine Meinung über das, was hier vor sich gegangen ist, zu äußern. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich es nicht mit meinen Pflichten, Lady Glyde und mir selbst gegenüber vereinbaren kann, noch länger in Ihren Diensten zu bleiben. Aber Sie können es durchaus mit Ihren Pflichten mir gegenüber vereinbaren, hinter einer ganz harmlosen Täuschung, die wir an Lady Glyde nur zu Ihrem Besten praktiziert haben, weiß Gott was zu wittern. Eine Luftveränderung war für Ihre Gesundheit unumgänglich. Aber sie wäre nie abgereist, wenn sie nicht angenommen hätte, dass Miss Holcomb auch nicht mehr hier sei. Und was Ihre Kündigung betrifft, gehen Sie, wann immer Sie wollen. Ich persönlich verlasse das Haus für morgen für immer. Ich möchte nur noch erwähnen, dass Mrs. Rebell auch heute den letzten Tag hier ist, sodass sich kein Mensch mehr um Miss Holcomb kümmert, falls Sie gehen. Aber tun Sie, was Sie wollen. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass ich nicht imstande war, Miss Holcomb im Stich zu lassen. Ich übernahm die Pflege unverzüglich. Sobald Mrs. Rebell weg war, schickte ich zu Dr. Dawson, um ihn zu bitten, die Behandlung wieder aufzunehmen, da Graf Fosco nicht mehr da sei. Dr. Dawson ließ mir bestellen, er fühle sich selbst nicht wohl heute Abend, würde aber, wenn irgend möglich, morgen früh vorbeikommen. Bevor ich meine Erzählung abschließe, muss ich noch erwähnen, dass Sir Percival in dieser Nacht einen derartigen Wutanfall bekam, dass er mir fast verrückt vorkam. Ich führte das zunächst fälschlicherweise auf übermäßiges Trinken zurück. Der Gärtner, der ihn beruhigen wollte, wurde mit Drohungen und Flüchen aus dem Zimmer gejagt und beauftragt, Wagen und Pferd vorzufahren. Sir Percival hatte unter anderem geschworen, keinen Augenblick länger in diesem Kerker von einem Haus zu bleiben. Eine Viertelstunde später war er im Hof, sprang in den Wagen, peitschte das Pferd in einen Galopp und fuhr mit kreidebleichem Gesicht in die Mondnacht hinaus. Ich habe nur noch wenig zu berichten. Ich blieb mit Miss Holcomb allein, die noch sehr schwach und hilflos war, bis sie nach Dr. Dawsons Meinung reisefähig war. Wir brachen zusammen auf und während ich in London zu Verwandten ging, fuhr Miss Holcomb unverzüglich nach Cumberland weiter. Ach ja, noch etwas. Ich muss noch hinzufügen, dass ich mich unglücklicherweise nicht mehr genau erinnere, an welchem Tag Lady Glyde Blackwater Park verlassen hatte. Ich wünschte, ich hätte es mir notiert. Ja, das wäre alles. Und jetzt lasse ich die Köchin von Graf Fosco den Bericht fortsetzen. Sie war es, die Walter Hartreid, Sie erinnern sich, der Zeichenlehrer, der Loras wegen ins Ausland gegangen war, auf das Laufende brachte. Mr. Hartreid war inzwischen von einer Expedition zurückgekehrt. Tja, da steht's schlecht, Sir. Ich kann weder lesen noch schreiben. Aber was ich weiß, sage ich Ihnen gern, Mr. Hartreid. Hester Pinhorn ist mein Name und in diesem letzten Sommer wurde ich hier in London zur Probe als Köchin bei Graf und Gräfin Fosco eingestellt. Außer mir war nur noch ein Mädchen im Haus und kurz nachdem ich dort eingetreten war, hieß es, man erwarte Besuch vom Land. Die Nichte meiner Gnädigen, eine zurzeit kränkliche Lady Glyde. Diese Dame war noch keine 5 Minuten im Haus, da gab es bereits entsetzliche Aufregung. Köchin! Köchin, den Doktor! Lady Glyde ist krank, holen Sie den Doktor! Sofort! Sofort einen Doktor! Ja, ein ernster Fall. Ein sehr ernster Fall, fürchte ich. Lady Glyde's Verwandte müssen sofort informiert werden. Was ist es denn? Das Herz? Ja, ein höchst bedenkliches Herzleiden. Und die Attacke vorhin hat die Widerstandskraft der Dame sehr geschwächt. Sagen Sie mal, wie kam es zu dem Anfall? War es Angst? Oder eine plötzliche Aufregung? Nein, ein plötzlicher Krampf, weiter nichts. Angst im Haus Ihrer Tante, Herr Doktor. Das wäre doch zu viel des Guten. Na ja, allerdings. Ja, ich dachte nur, Lady Glyde hätte vielleicht einen unerwarteten Schrecken erlebt. Na ja. Ich komme mit dem Kurzen wieder. Obwohl ich hier leider nicht mehr viel ausrichten kann. Wie tragisch. Die arme Lady Glyde. Das arme Kind. Die liebe kleine Lady Glyde. Der Doktor brachte das nächste Mal einen Kollegen mit und beide schüttelten traurig den Kopf über die Dame. Dem armen Geschöpf fehle es an Kräften, sagten sie. Auch ich ging sie einmal besuchen und da sprach sie vor sich hin, konfus, wie man so sagt, als unterhielte sie sich mit jemand, der nicht da war. Den Namen konnte ich nicht verstehen. Und als ich genauer hinhören wollte, kam der Herr rein, Graf Fosco, mit einem Blumenstrauß. Und das war das einzige Mal, dass ich zu ihr rein durfte, und am nächsten Morgen... Denken Sie nur, Lady Glyde geht es besser. Ich fühle mich sehr erleichtert und deshalb gehe ich jetzt aus und mache einen Spaziergang. Soll ich etwas für Sie bestellen, Köchin? Soll ich für Sie einkaufen? Was machen Sie denn da? Die Mehlspeise, Sir. Oh, großartig. Torte, was? Eine schöne Torte als Nachspeise. Viel Kruste, bitte. Viel knusprige Kruste, meine Liebe, die einen köstlichen Mund zergeht. Nicht vergessen. Na sowas. Über 60 und noch so ein Genießer. Na, so sind Sie eben. Nanu? Na, warum geht denn das Mädchen nicht hin? Entschuldigen Sie, Frau Gräfin. Köchin, Sie müssen noch einmal zum Doktor laufen. Lady Glyde geht es schlechter. Sie ist in Ohnmacht gefallen. Schnell, Köchin. So gehen Sie doch schnell. Das ist keine Ohnmacht, Frau Gräfin. Ich bedauere Ihnen sagen zu müssen, dass Lady Glyde tot ist. Tot? So plötzlich? Oh, was wird der Graf dazu sagen? Ich muss ihn vorbereiten. Ich muss den Grafen sorgsam auf diese entsetzliche Nachricht vorbereiten. Ganz recht, ja. Und da Graf Fosco Ausländer ist und sich vielleicht mit unseren englischen Gepflogenheiten nicht recht auskennt, werde ich die nötigen Formalitäten selbst vornehmen, um ihm die Mühe zu ersparen. Ich komme sowieso am Standesamt vorbei. Mehr kann ich Ihnen auch nicht über den Tod von Lady Glyde berichten, Mr. Hartwright. Vielen Dank, Mrs. Pinhorn. Aber würden Sie mir bitte drei Fragen beantworten. Erstens, haben Sie oder das andere Mädchen gesehen, ob Graf Fosco Lady Glyde je eine Medizin gegeben hat? Nein, Sir, ich nie. War er je mit Lady Glyde allein im Zimmer? Nein, Sir, soviel ich weiß nicht. Und können Sie sich vorstellen, was den Schrecken verursacht hat, der die Dame bei ihrer Ankunft so mitnahm? Nein, ganz und gar nicht, Mr. Hartwright. Das also war ihr Tod, das Ende meiner Angebeteten. Nichts blieb mir, und in meinem Herzen war nur noch ein Wunsch, ihr Grab zu besuchen. Ich machte mich auf die lange und traurige Reise nach Cumberland, nach Limeridge, wo ich einst so glücklich gewesen war, und fand auch in der Dämmerung das neue Kreuz auf dem Kirchhof. Zum ewigen Gedenken an Laura Lady Glyde. Ich stand davor und sah plötzlich zwei Frauen auf mich zukommen. Die eine war Marion Holcomb, die andere trug einen Schleier. Sie wollte... Gott stehe Ihnen bei. Gott gebe Ihnen Kraft für das, was kommt. Die verschleierte Frau trat näher. Sie kam direkt auf mich und das Grab zu. Mit dem Grabstein zwischen uns blieb sie stehen. Fort, fort, Walter. Sehen Sie sie nicht an. Aber die verschleierte Frau hatte bereits Besitz von mir genommen. Sie stand jetzt dicht neben der Inschrift auf dem Grabstein. Und ihr Gewand berührte die schwarz gemeißelten Buchstaben. Nicht aufsehen, schon ihn um Gottes Willen. Die Frau schlug den Schleier zurück. Und Laura, Lady Glyde, stand neben der Inschrift und sah mich über das Grab hinweg an. Oh, Walter, wie muss Ihnen Lauras Veränderung ans Herz gehen? Ja, aber jetzt, da Ihr Mut den ersten Schrecken überwunden hat, setzen wir uns vielleicht ruhig hier in den Gasthof, damit ich Ihnen erzählen kann, was sich zugetragen hat, seit ich von Loras angeblichem Tod erfuhr. Mhm. Aber jetzt sagen Sie mir erst mal, Sie glauben doch auch, dass es wirklich Lora ist, nicht wahr? Trotz Ihres verfallenen Gesichts, trotz Ihres fahrigen, unsicheren Auftretens, Sie glauben doch wie ich, dass es Lora ist. Ja, ich glaube es. Selbst wenn Sie an Ihre Ähnlichkeit denken mit Anne Catherick, ja. Selbst wenn ich daran denke, glaube ich es noch. Aber gehen wir doch jetzt hinein in den Gasthof, ja? Und jetzt erzählen Sie mir bitte alles, was passiert ist, Marion. Zuerst einmal, was ist aus Graf Fosco geworden? Ja, er kam nach Limeridge Haus. Er kam schon am Tag nach der Beerdigung. Aber Mr. Fairley schützte wie üblich Müdigkeit vor. Aber das ist doch wirklich un... Ja, er wollte ihn nicht empfangen. Der Graf verständigte sich deshalb brieflich mit Mr. Fairley, obwohl sie unter demselben Dach wohnten. Hier, ich habe eine Kopie bei mir. Hören Sie sich das an. Hm? Das klingt doch alles ganz überzeugend, besonders das Nachwort. Passen Sie auf. Ich halte es für wichtig, Sie wissen zu lassen, mein Herr, dass man Anne Catherick aufgespürt und in der Gegend von Blackwater Park entdeckt hat. Sie ist inzwischen wieder unter der Obhut des Arztes, dem sie entflohen war. Weiter möchte ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Geisteszustand sich während der Zeit Ihres Umherirrens verschlechtert und Ihr unsinniger Hass gegen Sir Percival Glyde sehr verschärft hat. Ihr Wahn ist jetzt so groß, dass sie versucht, sich in den Augen der Patienten und Schwestern dadurch wichtig zu machen, dass sie sich als Sir Percivals verstorbene Frau bezeichnet. Ich erwähne dies, weil das Mädchen möglicherweise ein zweites Mal aus der Anstalt entkommen und in diesem Wahn Lady Glyde's Verwandte mit Briefen oder sogar Besuchen behelligen könnte. Davor wollte ich Sie, Mr. Fairley, rechtzeitig warnen. Das ist ein schlauer Fuchs, dieser Fosco. Ja, ja. Nach der Lektüre dieses Briefes stattete ich der Anstalt einen Besuch ab. Ja. Der Besitzer, der, das muss ich zu seinen Gunsten sagen, offenbar nicht Graf Foscos und Sir Percivals Vertrauen genießt, erlaubte mir, nachdem er erfuhr, wer ich war, Anne Catherick zu sehen. Mhm. Ich wurde von einer Pflegerin in den Garten geführt und einem Mädchen gegenübergestellt, das genau die Figur Annes hatte. Die Pflegerin blieb bei mir. Da ist sie. Das ist Anne Catherick. Anne Catherick? Ja, aber das ist doch... Das Marion! Oh, Marion! Nimm mich fort von ihr! Nimm mich mit! Das arme Kind. Aber wie ist es Ihnen gelungen, Marion, Lora herauszuholen? Dass Lora sie wiedererkannte, wurde doch wohl nur dem Wahn zugeschrieben, auf den Graf Fosco vorsorglich hingewiesen hatte. Ja, ja, richtig. Aber es gelang mir schließlich, die Schwester zu bestechen. Aha. Es war ein gutherziges Mädchen. Ich erklärte ihr einfach, dass ihre Patientin eine Verwandte von mir und nur durch einen fatalen Irrtum in der Anstalt sei. Da hatte sie Mitleid. Ich überredete sie also, mich spät nachts am Gartentor zu treffen und Lora mitzubringen. Mhm. Der Plan gelang und wir reisten direkt nach Limeridge. Meine Idee war natürlich, Mr. Fairley um seinen Schutz anzuflehen, und ich war überzeugt, dass er für Gerechtigkeit sorgen würde. Ja, aber sagen Sie, wie hat man Lora überhaupt in die Anstalt gebracht? Konnte sie Ihnen das erzählen, Marion? Ach, ja, stockend und ziemlich konfus. Ich erinnere mich nicht mehr genau, Marion. Nur, dass er da war. Er war immer da. Er? Ja, meinst du deinen Mann? Nein, nein. Graf Fosco meine ich. Er war immer bei mir. Er holte mich schon am Bahnhof ab. Ah, Lady Glyde, welches Vergnügen. Sie sind nicht allzu ermüdet von der Reise, hoffe ich. Ich fragte nach dir, Marion. Ich sagte, ich wollte dich gleich sehen. Er versprach mir auch, mich gleich zu dir zu führen. Aber ich weiß nicht. Ich erinnere mich einfach nicht mehr. Wir fuhren durch so viele Straßen. Es kam mir so weit vor. So weit. Gleich werden wir an unserem Ziel sein, meine Teuerste. Ihre Schwester, die bewundernswerte Miss Holcomb, erwartet Sie schon sehnsüchtig. Ich weiß nicht, wo wir hinkamen. Ich habe das Haus nicht genau gesehen. Ein Dienstmädchen öffnete die Tür. Und da war ein Mann, Marion, mit einem schwarzen Bart. Ich war so müde. Und du kamst nicht. Du kamst nie. Ich habe so oft nach dir gefragt. Miss Holcomb hat sich offenbar etwas hingelegt, Lady Glyde. Aber sie wird in Kürze bei Ihnen sein. Er war immer da, Marion. und als mir einmal schwindlig wurde, brachte er mir Wasser. Das hat einen seltsamen Geschmack. Und als ich es getrunken hatte, fühlte ich mich noch schwindliger. Und der Mann mit dem schwarzen Bart, der war auch wieder da. Er gab mir Riechsalz. Dann weiß ich für lange Zeit nichts mehr. Ich glaube, ich war in einem anderen Haus. Ich glaube, es war bei Mrs. Vesey. Ich wollte doch zu Mrs. Vesey, das weißt du ja. Aber diese Schwester war auch da, diese Mrs. Rübell. Und Graf Fosco, der war da. Er war immer da. Falls Sie sich heute Morgen wohler fühlen, Lady Glyde, wollen wir Ihre Schwester aufsuchen. Der Wagen steht vor der Tür, meine Teuerste. Da war ich schon ganz durcheinander. Aber in dem Wagen fuhren wir in die Anstalt. Und dann ging der Graf fort. Und sie fingen an, mich Anne Catherick zu nennen. Immerzu nannten sie mich Anne Catherick. Ja, das war Loras Geschichte. Als nächstes musste ich sie nun dazu bringen, alles vor ihrem Onkel Mr. Fairley zu wiederholen. Aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Meine liebe Marion, sei so gut und verschone mich mit dieser jungen Frau. Diese junge Frau ist Ihre Nichte, Mr. Fairley. Es ist Laura Glyde. Glauben Sie mir. Und glauben Sie mir, meine liebe Marion, sie ist nichts dergleichen. Sind wir nicht ausdrücklich gewarnt worden vor dieser Art Schwindel? Hat nicht dieser Ausländer Fosco genau dies vorausgesagt? Deine arme, liebe Schwester, meine Nichte Lady Glyde, ist tot und begraben. Dennoch schleppst du mir diese verrückte Anne Catherick an und verlangst von mir. Wirklich, Marion, bin erstaunt. Außerdem bin ich viel zu mitgenommen und erschöpft. Lass mich in Frieden, geh sofort, bitte, und nimm das Mädchen mit. Bin müde. Ich bin todmüde. Und jetzt, Walter, kennen Sie die genaue Sachlage und Ihre Gefahren. Wir haben niemanden, der eine schützende Hand über uns hält. Niemanden, der uns glaubt. Wir sind in dauernder Gefahr, entweder von Graf Fosco oder Sir Percival aufgespürt zu werden. Ich werde Sie beschützen, Marion. Ja? Und mein Plan ist folgender. Passen Sie auf. Wir werden zusammen alle drei in London Quartier nehmen. Am besten gebe ich Sie und Laura als meine Schwestern aus. Ja. Und während Sie Laura helfen, ihre geistige und körperliche Gesundheit wiederzuerlangen, werde ich nichts unversucht lassen, das Unrecht zu sühnen. Ich werde überall Erkundigungen einziehen. Und eines Tages wird man uns glauben. Oh, ich danke Ihnen, Walter. Das Quartier fand sich. Eine ruhige Wohnung in einem ruhigen Teil Londons. Und während Marion ihre Tage mit Laura verbrachte, die immer noch geistig und körperlich so nervös und erschüttert war, dass sie nur noch wie ein Schatten ihrer selbst wirkte, ging ich auf Erkundigungen aus. In alle Himmelsrichtungen. Zu Mrs. Vesey zum Beispiel. Nein, nein, Mr. Hartright. Die arme Lady Glyde ist in jener Nacht nie bei mir erschienen. Sie hatte mich gebeten, sie zu erwarten. Ich wartete, aber sie kam nicht. Sie kam nie. Und dann zu Mr. Curly, dem Anwalt. Nein, Mr. Hartright, Sie können nichts ausrichten. Sie können überhaupt nichts nachweisen. Der einzige Beweis... Ja? Den einfachsten und sichersten Beweis haben Sie meines Wissens nicht. Falls Sie eine Diskrepanz zwischen dem Datum des Totenscheins und dem Datum von Lady Glydes Besuch in London nachweisen könnten, bekämen wir die Angelegenheit ein völlig anderes Gesicht. Ja, dann könnten wir gerichtlich vorgehen. Aber da die Haushälterin das Datum vergessen hat... Vielleicht könnten wir diesen Nachweis noch erbringen, Mr. Curly. Obwohl außer Graf Fosco und Sir Percival niemand darüber Bescheid weiß. Aber falls die beiden Herren sich zusammengetan haben, um große Summen aus Lady Glydes Vermögen herauszuschlagen, werden sie bestimmt nichts zugeben. Höchst unwahrscheinlich. Mal sehen Sie. Außer Sie werden gezwungen. Durch mich. Sie sind offensichtlich zum Äußersten entschlossen. Ja. Und ich bin bereit, durchaus bereit, Ihnen zu helfen, falls Sie die nötigen Unterlagen beschaffen können. Weiter kann ich ohne Beweis nicht gehen. Diese Zusicherung war immerhin etwas. Aber Marion, wir müssen selber die Beweise suchen. Wir wissen, dass es in Sir Percivals Leben einen schwachen Punkt gibt. Ach, Sie meinen das Geheimnis? Ja, das Geheimnis. Wissen Sie irgendetwas über Sir Percivals Vorleben? Nein, nichts, was nicht allgemein bekannt wäre. Ich glaube, ich muss als nächstes Anne Cathericks Freundin, Mrs. Clements, besuchen. Vielleicht bringt uns das ein wenig weiter. Oh, Mr. Hartright, Sie haben schlechte Nachrichten, ich sehe es Ihnen an. Etwas Schreckliches ist passiert. So schonend wie möglich brachte ich ihr bei, dass Anne nicht mehr lebte. Die arme, treue Mrs. Clemens war tief erschüttert. Sobald sie sich wieder ein wenig gefasst hatte, stellte ich meine Fragen. Vor allem wollte ich so viel wie möglich über Mrs. Catherick, Annes Mutter, erfahren. Also ich habe bestimmt keine böse Zunge, Mr. Hartwright. Aber sie ist eine herzlose Person. So eitel und gefallsüchtig war die in ihrer Jugend. Und sie benahm sich auch nicht mit dem nötigen Respekt ihrem Mann gegenüber. Obwohl dieser immer sehr gut zu ihr war. Nee. Das wussten wir alle. Wir waren nämlich Nachbarn. Tja, und dann kam der Skandal. Der Skandal? Ja, daran war Sir Percival Glyde schuld. Noch so ein feiner Herr, nur der sollte es doch besser wissen. Zum ersten Mal erschien er kurz vor Anns Geburt in unserem Dorf. Was? Wie war das? Ja, 2 Monate vorher. Ja, ja, April 1827 muss das gewesen sein. Ach, das ist ja interessant. Und dann kam auch noch heraus, dass Mr. Catherick in der Schublade seiner Frau alle möglichen Sachen gefunden hatte, die ihr eigentlich gar nicht zustanden. Was denn für Sachen? Spitzentaschentücher, 2 schöne Ringe, lauter Schmuck, sogar eine goldene Uhr mit Kette. Und eines Tages fand Catherick seine Frau mit Sir Percival, wie sie in der Sakristei miteinander tuschelten. Na, er bekam die Wut und schlug Sir Percival. Aber im Grunde war er ihm natürlich nicht gewachsen, der arme Catherick. Er wurde selbst grausam verprügelt. Und das vor dem ganzen Dorf. Tja, und dann? Tja, dann. Catherick verließ das Dorf und ging schließlich nach Amerika. Er wollte nicht mehr zurückkommen. Es soll ihm ganz gut da gehen. Hoffentlich stimmt's. Das war nämlich wirklich eine Gemeinheit. Ja, und Clyde? Och, der ließ sich nicht mehr blicken, dem war der Boden zu heiß geworden. Mhm. Aber Mrs. Catherick. Ja? Ja, Mrs. Catherick blieb. Sie blieb unverschämt, wie sie war, trotz aller Schande. Sie nahm aber kein Geld von Catherick, obwohl er ihr es anbot. Mhm. Sir Percival Glyde hat ihr eine gewisse Summe ausgesetzt, glaube ich. Die Leute dachten wohl, Anne sei seine Tochter. Ja, was sonst? Das muss sie doch gewesen sein. Tja, ähnlich sah sie ihm nicht im Mindesten. Nein, das stimmt. Sagen Sie, glich sie eigentlich ihrer Mutter? Oh nein, keineswegs. Das ist merkwürdig. Was war Mrs. Catherick denn vor ihrer Heirat? Ach, sie war Zofe bei einem Major Dornthorne in Warnick Hall bei Southampton. Also vielen Dank, Mrs. Clemens. Aber jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Könnten Sie mir die Adresse von Mrs. Catherick in Wellingham geben? Oh, gehen Sie um Gottes Willen nicht zu Mrs. Catherick, Mr. Hartwright. Sie ist eine schreckliche Frau, eine ganz schlechte Frau. Überlegen Sie sich das 2-mal. Eine schreckliche Frau. Ich habe Ihnen nichts zu sagen, Mr. Hartwright. Ich kann Ihnen nichts erzählen. Ich glaube, es gibt einiges, was Sie mir sagen können, wenn Sie wollten, Mrs. Catherick. Aber Sie trauen mir wohl nicht. Nein. Haben Sie Angst? Sehe ich so aus? Vor mir vielleicht nicht, aber ich glaube, Sie haben Angst vor Percival Glyde. Ich? Ach was. Sir Percival genießt eine so hohe Stellung in der Welt, dass es mich nicht wundern würde, wenn Sie Angst vor ihm hätten. Er ist ein einflussreicher Mann, ein Baronet, der Besitzer eines großen Gutes, der Sprössling einer bedeutenden Familie. Ja. Ein Baronet, der Besitzer eines großen Gutes, der Sprössling einer bedeutenden Familie. Stimmt, stimmt. Eine bedeutende Familie. Besonders seitens seiner Mutter. Seiner Mutter? Mrs. Catherick, ich bin nicht hier, um mich über Sir Percivals Familie zu streiten. Ich weiß nichts von seiner Mutter und... Und ebenso wenig über Sir Percival selbst. Meinen Sie? Ich weiß einiges über ihn und argwöhne mehr. Was argwöhnen Sie? Ich erzähle Ihnen lieber, was ich nicht vermute. Ich vermute nicht, dass er Annes Vater ist. Wie wagen Sie es? Wie wagen Sie es, zu mir über Annes Vater zu reden? Wie wagen Sie zu sagen, wer Ihr Vater war und wer nicht? Was geht Sie das an? Warum mischen Sie sich ein? Mrs. Catherick, das Geheimnis, das zwischen Ihnen und Sir Percival Glyde besteht, ist nicht dieses Geheimnis. Das Rätsel, das Sir Percivals Leben verdüstert, ist nicht mit der Geburt Ihrer Tochter entstanden und der Tod Ihrer Tochter hat es nicht aus der Welt geschafft. Nein, aber... Ich bin fest überzeugt, dass zu keiner Zeit zwischen Ihnen und Glyde unerlaubte Beziehungen bestanden haben. Auch nicht, als Sie ihn verstohlen in der Sakristei trafen. Nein, nein, nein. Bitte gehen Sie. Bitte gehen Sie. Sie haben nichts in meinem Haus verloren. Sie wollen mir also nichts sagen. Sie wollen mir nichts anvertrauen. Nein. Und jetzt gehen Sie. Gehen Sie und kommen Sie nie mehr wieder. Ich gehe. Aber es könnte eine Neuigkeit über Sir Percival geben, eine Neuigkeit, die Sie nicht erwarten. In diesem Falle werde ich wiederkommen. So? Aber es gibt keine Neuigkeit über Sir Percival, die ich nicht erwarte, außer dass... Außer was, Mrs. Catherick? Außer? Außer der Nachricht von seinem Tod. Und mit dieser merkwürdigen Anspielung über Sir Percival Glides Mutter im Kopf besuchte ich am nächsten Tag die Sakristei. Ich blätterte die Kirchenbücher durch und fand auch die Seite, auf der die Heirat von Sir Felix Glide, Baronet von Blackwater Park, Vater von Percival, eingetragen war, die im September 1803 stattgefunden hatte. Sir Felix' Frau war dort aufgeführt als Cecilia Jane Elster aus Parkview Cottages, Knowlesbury, einzige Tochter des verstorbenen Patrick Elster aus Bath. Nichts an dieser Eintragung war bemerkenswert, außer dass sie auf ganz engem Raum am Ende einer Seite zusammengequetscht war. Das Geheimnis schien unerreichbarer denn je. Trotzdem hielt ich es für ratsam, meine Nachforschungen in Knowlesbury fortzusetzen, zumal der Küster mich darauf hinwies, dass ein gewisser Mr. Waynesborough dort eine Kopie der Kirchenbücher besäße. Ich machte mich also auf den Weg nach Knowlesbury und hatte schon eine gute Strecke hinter mich gebracht, als... Hey da, Sie! Wo wollen Sie hin, Mister? Nach Knowlesbury, mein Freund, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber lassen Sie doch meinen Arm los! Halt ihn fest, Bill! Der Kerl hat Kraft! Halt ihn fest! Loslassen, sag ich! Ach, das könnte euch doch leid tun! Lasst dies! Ach. Und jetzt kommen Sie mal brav mit uns in die Stadt. Sie haben uns angegriffen. Und deshalb wollen wir Sie anzeigen. Auch gut. Während wir so zu dritt nach Knowlesbury marschierten, fiel mir ein, dass ich bei meinem ersten Besuch in Hampshire von einem Mann auf der Straße angerempelt worden war, der ganz offenbar einen Streit mit mir vom Zaune brechen wollte. Damit stand ziemlich fest, dass auch meine jetzigen Angreifer im Sold von Sir Percival Glyde und Graf Fosco standen. Ich ließ mir nichts anmerken, überlegte mir aber sofort, wer eventuell eine Kaution für mich stellen würde. Dabei fiel mir Dr. Dawson ein, der Marion Hallcamp behandelt hatte, und tatsächlich half er mir aus der Patsche. Schon um 4 Uhr des gleichen Nachmittages befand ich mich wieder auf der Straße nach Knowlesbury, vorübergehend als freier Mann. Es war keine Zeit zu verlieren, denn Sir Percival würde bestimmt erfahren, dass ich nicht mehr im Gefängnis war und seine Pläne so schnell wie möglich vorantreiben. Ich ging also sofort zu Mr. Waynesborough und bat ihn, mir seine Abschrift der Kirchenbücher von Welmingham zu zeigen. Die Eintragungen für den Monat September 1803 entsprachen genau dem Original. Nur am Ende der Seite konnte ich keine Spur von der Heirat zwischen Sir Felix Glyde mit Cecilia Jane Elster finden. Mr. Waynesborough, entschuldigen Sie vielmals und haben Sie herzlichen Dank für Ihre Hilfe, aber ich muss auf der Stelle nach Welmingham zurück. Ich machte mich auf den Weg und kam trotz des dunstigen Regens rasch vorwärts, mit einem kleinen festen Stock bewaffnet, den ich mir sicherheitshalber in Knowlesbury gekauft hatte. Plötzlich hörte ich... Los, Jungs, da kommt er! Schnell weiter. Denen zu entkommen, die nicht verletzt waren, schien kaum möglich. Aber es gelang mir schließlich, indem ich einen Satz über ein Gatter machte und mich in die Felder schlug. Atemlos und erschöpft erreichte ich endlich die ersten Häuser von Welmingham und stieß dort auf einen Mann mit einer Laterne. Es war der Küster, der mir am Tag zuvor die Kirchenbücher gezeigt hatte. Ach, Sie sind es, Sir. Haben Sie meine Sakristeischlüssel mitgenommen? Ich? Ganz bestimmt nicht. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Sie sind weg. Gott steht mir bei. Was soll ich tun? Jemand hat die Schlüssel gestohlen und ist womöglich in der Sakristei. Dann aber schnell zur Kirche. Kommen Sie. Schnell, Mann. Kommen Sie. Entschuldigen Sie, Sir Percival. Wie bitte? Ich bin nicht Sir Percival. Ach so. Ich habe mich getäuscht in der Dunkelheit. Ich dachte, Sie wären mein Herr. Warten Sie denn hier Ihren Herrn? Jawohl, Sir. Er hat mich hierher bestellt. Hier sollten Sie auf ihn warten? Oh Gott! Die Kirche! Der rote Schein! Wo? Um Himmels Willen, Mann! Sie brennt ja! Die Sakristei! Die Sakristei brennt! Feuer! Feuer! Kommen Sie! Rasch! Einer ruft die Feuerwehr. Der andere bleibt bei mir. Die Flammen greifen schnell um sich. Schnell, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Das ist mein Herr! Das ist Sir Percival! Meine Damen und Herren, das war der 6. Teil des Kriminalhörspiels von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde, Die Frau in Weiß, mit Stella Giese, Charles Wirtz, Margarete Gräf, Else Brückner, Brigitte Dryander, Peter Arthur Stiege, Nestor Xaidis, Arnold Richter, Gerda Maria Klein, Elke Herrmann, Monika Faber, Siegfried Nürnberger, Margot Schönberger, Georg Lauran, Elinor Briefs, Elke Vollstedt, Yvonne Kraus, Martin Arnhold, Gerd Berger, Hans Jager und Josef Flöth. Ton und Technik Eduard Kramer und Inge Diehl. Regieassistenz Fred Braun. Regie Wilm ten Haaf. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe der Kriminalspiele hören Sie heute eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins in der Übersetzung von Marianne de Barde. 7 Folgen. Sir Percival Glyde und Graf Fosco gelang es, Lady Glyde und ihre Schwester Marion voneinander zu trennen. Marion ist wieder in Limeridge House. Lady Glyde, also Laura, befindet sich in London im Hause des Grafen Fosco und seiner Frau. Unter Vortäuschung ihres Todes bringen sie die gesundheitlich zerrüttete Laura in die Irrenanstalt, wo sie Anne Catherick genannt wird. Marion erfährt davon und befreit Laura aus der Anstalt. Als Walter Hartwright Lauras heimliche Liebe ihr vermeintliches Grab besuchen will, begegnen ihm Marion und die kranke Laura. Sie beschließen, nach London zu fahren, um alles aufzuklären. Walter sammelt für Rechtsanwalt Kirl Beweise gegen Graf Fosco und Sir Percival. Er spürt dem Geheimnis nach, das zwischen Annes Mutter und Sir Percival besteht. Als Walter in alten Kirchenbucheintragungen Sir Percivals Familiengeschichte studiert, muss er feststellen, dass er von Handlangern Foscos und Percivals verfolgt wird. Dennoch gelingt es ihm zu erfahren, dass die Eintragungen im Kirchenbuch falsch sind. Sir Percivals Eltern sind nicht seine Eltern. Noch einmal eilt Walter zurück, um Einsicht in die Bücher zu bekommen. Atemlos und erschöpft erreichte ich endlich die ersten Häuser von Welmingham und stieß dort auf einen Mann mit einer Laterne. Es war der Küster, der mir am Tag zuvor die Kirchenbücher gezeigt hatte. Ach, Sie sind es, Sir. Haben Sie meine Sakristeischlüssel mitgenommen? Ich? Ganz bestimmt nicht. Aber wie kommen Sie denn darauf? Sie sind weg. Gott steh mir bei, was soll ich tun? Jemand hat die Schlüssel gestohlen und ist womöglich in der Sakristei. Dann aber schnell zur Kirche. Kommen Sie. Schnell, Mann. Kommen Sie. Entschuldigen Sie, Sir Percival. Wie bitte? Ich bin nicht Sir Percival. Ach so. Ich habe mich getäuscht in der Dunkelheit. Ich dachte, Sie wären mein Herr. Warten Sie denn hier Ihren Herrn? Jawohl, Sir. Er hat mich hierher bestellt. Hier sollten Sie auf ihn warten? Oh Gott! Die Kirche! Der rote Schein! Wo? Um Himmels Willen, Mann! Sie brennt ja! Die Sakristei! Die Sakristei brennt! Feuer! Feuer! Kommen Sie! Rasch! Einer ruft die Feuerwehr. Der andere bleibt bei mir. Die Flammen greifen schnell um sich. Schnell, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Das ist mein Herr! Das ist Sir Percival! Letzte Folge. Walter Hartwright erreichte Welmingham und fand Sir Percival in der brennenden Kirche eingeschlossen und tot. An diesem Punkt übernimmt Mrs. Catherick die Erzählung, und zwar mit einem Brief an Walter Hartwright, indem sie sich bereit erklärt, Clydes Geheimnis jetzt preiszugeben. Sie fährt fort. Im Jahre 1827, als Sie noch ein kleiner Junge waren, war ich bereits verheiratet mit einem unwürdigen Narren. Ich hatte die Ehre, wieso steht hier nicht zur Debatte, die Bekanntschaft eines gewissen Herrn zu genießen, dessen Namen ich nicht zu nennen beabsichtige. Warum auch? Es war ja gar nicht sein Name. Denn wie Sie inzwischen selbst wissen, hat er nie einen Namen gehabt. Seine Eltern, Sir Felix Clyde und Cecilia Jane Elster, waren nie verheiratet. Es war für sie nicht möglich gewesen, denn Miss Elster war bereits verheiratet. Ihr Mann hatte sie verlassen und sie lebte, als Sir Felix sie kennenlernte, in Knowlesbury unter diesem ihrem Mädchennamen. Diese Umstände hatte der Sohn von seinem Vater erfahren und aus diesem Grunde fälschte er den Zusatz zum Kirchenbuch, nachdem er heimlich und mit meiner Hilfe die Schrift geübt und die Tinte gemischt hatte. Ja, ja, mit meiner Hilfe. Denn er brauchte einen Vorwand für seine Besuche in der Sakristei und wusste mich dafür zu gewinnen. Seine Geschenke, von denen Sie wohl gehört haben, waren der Preis für mein Schweigen und nicht, was die Leute dachten. Später, nach dem unvermeidlichen Skandal, setzte er mir eine recht anständige Rente aus, und zwar unter der Bedingung, dass ich in Welmingham bleibe. Das tat ich auch. Von einem einzigen Besuch in Cumberland abgesehen, wo ich auch Mrs. Fairley kennenlernte. Nur unglücklicherweise bekam ich dort einen Brief von dem Herrn, der mich derart ärgerte, dass ich in Gegenwart meiner Tochter Anne das Geheimnis erwähnte. Anne war von Anfang an sehr gegen den bewussten Herrn eingenommen. Als er daher gleich am nächsten Tag unerwartet bei mir erschien, kam es zu einer Szene. Schicken Sie das Kind aus dem Zimmer. Lass uns allein, Anne. Ich muss mit deiner Mutter sprechen. Hörst du nicht? Raus mit dir, sage ich. Reden Sie nicht in diesem Ton mit mir, bitte. Ich rate Ihnen gut. Flucht noch mal. Schicken Sie den Herrn fort, Mrs. Catherick. Nehmen Sie sich in Acht. Am besten, Sie entschuldigen sich sofort für Ihr Benehmen. Sonst werden Sie es büßen müssen. Ich mache Sie unmöglich für Ihr ganzes Leben. Raus mit dir, sage ich. Ich habe keine Zeit für Ihren Wahnwitz. Wahnwitz? Würden Sie das auch noch sagen, wenn ich den Mund aufmache? Wenn ich Ihr Geheimnis enthülle? Ein, geh raus. Geh aus dem Zimmer, geh. Was sie sagt, hat nichts zu bedeuten. Ich weiß genau, was es bedeutet. Ich weiß, was Sie, Mrs. Catherick, unverzeihlicherweise verraten haben. Und jetzt bin ich an der Reihe zu sagen, was geschehen muss. Um meiner und Ihrer Sicherheit willen, Mrs. Catherick. Sie wissen hoffentlich, meine Liebe, dass Sie genauso tief in diese Sache verwickelt sind wie ich. Urkundenfälschung ist ein schweres Verbrechen. Und Sie waren meine Komplizin. Den Rest kennen Sie ja, Mr. Hartright. Ich versuchte ihm einzureden, dass er nicht wusste, was das Geheimnis war, sondern nur, dass ein solches existierte. Er lehnte es ab, mir zu glauben oder mir zu trauen. Er zwang mich, ihm zu helfen, und so, indem ihre Abneigung gegen ihn und ihre dauernden Anspielungen auf das Geheimnis als Wahn hinstellten, gelang es uns, sie in eine Anstalt bringen zu lassen. Tja, das ist alles, was ich zu berichten habe, Mr. Hartright. Nur auf eines möchte ich noch zurückkommen, nämlich Ihren Verdacht bezüglich Annes Herkunft. Das war äußerst gewagt, Mr. Hartright. Und falls Sie immer noch neugierig sein sollten, lassen Sie sich versichern, dass Ihre Neugierde nie befriedigt werden wird, solange ich unter den Lebenden weile. Oh, Walter, wie froh bin ich, dass Sie uns hier in London gefunden haben. Ich fürchtete schon, Sie hätten meinen Brief mit unserer neuen Adresse nicht bekommen. Doch, doch, er erreichte mich wenige Minuten, bevor ich Birmingham verließ, Marian. Aber sagen Sie, warum sind Sie eigentlich so plötzlich umgezogen? Ach, das war Graf Foscos Tun. Fosco? Immer wieder dieser Fosco. Soll das heißen, dass Sie... Ja, ich habe ihn gesehen. Ich musste sogar mit ihm sprechen. Aber Laura hat er Gott sei Dank nicht zu Gesicht bekommen. Ich sah zufällig zum Fenster hinaus, als Graf Fosco auf der Straße erschien und mit ihm einen Mann, den ich sofort wiedererkannte. Es war einer der Ärzte aus der Irrenanstalt. Was? Ja. Ich beobachtete, wie der Graf mit dem Arzt verhandelte. Dann ging letzterer weg und Graf Fosco betrat den kleinen Laden unter unserer Wohnung, ja, und ließ mir seine Visitenkarte bringen. ob ich mit ihm sprechen würde. Ich tat es wollte. Aber natürlich empfing ich ihn nicht hier oben. Wir unterhielten uns auf der Straße. Ich muss Sie unbedingt sprechen, meine Teure. Ich flehe Sie an, mich anzuhören. Die Sache ist ernst für uns beide. Gut, Graf Fosco, ich höre. Erstens, wenn Sie mir erlauben, gewisse Gefühle Ihnen gegenüber zu äußern, Graf Gefühle... Fosco, davon will ich nichts hören. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Kommen Sie zur Sache oder gehen Sie? Ich muss mit Ihnen über Walter Hartreid sprechen. Ein unbesonnener junger Mann. Ein lästiger junger Mann. Sie sollten ihn warnen. Wovor, Graf Fosco? Sie wissen wohl, Miss Holcomb, dass jeder Schritt, den er in letzter Zeit getan hat, beobachtet worden ist. Von mir oder anderen. Es ist sogar zu Zwischenfällen gekommen. Aber das war leider alles Stümperei. Sehr schade. Der arme Percival hatte seine schwachen Seiten, wenn er nicht unmittelbar unter meiner Anleitung stand. Wäre er meinen Weisungen genauer gefolgt, so hätte die Leichenschau kürzlich nicht über seiner Leiche, sondern über der von Mr. Hartreid stattgefunden. Gott sei Dank war es nicht so. Was soll ich also Mr. Hartreid ausrichten? Sagen Sie ihm, dass ich nunmehr in der Lage bin, dem Besitzer der Anstalt den genauen Aufenthaltsort des entsprungenen Zöglings anzugeben. Sagen Sie ihm, dass seine Handlungsweise, wie immer sie auch ausgehen mag, ihm und Ihnen derart endlose Scherereien bereiten wird, dass er gegen mich nichts mehr ausrichten kann. Aber haben Sie dem Besitzer der Anstalt die Anschrift gegeben? Ich habe Sie doch soeben vom Fenster aus beobachtet. Und der Herr in Ihrer Begleitung hat nicht einmal einen Blick auf das Haus geworfen. Ich habe vielleicht noch gezögert, meinen Plan zur Ausführung zu bringen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe einen starken Charakter, meine Teure. Einen Charakter aus Eisen, darf ich wohl sagen. Aber ich bitte Sie, die Hast und den äußerst bedauerlichen Eifer dieses jungen Mannes zu zügeln. Halten Sie ihn bitte davon zurück, mich irgendwie zu belästigen, sich einzumischen oder gegen mich vorzugehen. Warnen Sie Hartreid. Erinnern Sie ihn daran, mit meinen ergebensten Grüßen, dass er es mit Fosco zu tun hat. Teilen Sie ihm in der so direkten, landesüblichen Sprache mit, dass Fosco vor nichts zurückschreckt. Guten Morgen, meine Teuerste. Oh, Walter, ich habe Angst vor ihm. Richtig Angst. Oh, ich glaube, das ist nicht nötig, Marion. Erzählen Sie mir lieber von Laura. Ach ja, das ist erfreulicher. Oh, wir machen großartige Fortschritte. Ja? Ja, und Sie, Walter, ich sehe Ihnen an, dass Sie mehr Neuigkeiten für mich haben. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich kenne jetzt Mrs. Cathericks eigenes Geheimnis. Ach. Die Herkunft der armen Anne. Marion, ich habe Ihnen doch erzählt, dass Mrs. Catherick vor ihrer Heirat in Warnock Hall im Dienst stand. Ja. Ich habe Erkundigungen dort eingezogen. Und wissen Sie, was ich festgestellt habe? Nein. Mr. Philip Fairley war einer der häufigsten Gäste bei Major Dauntalk. Ach, Loras Vater? Ja. Ja, Walter, das kann gut sein. Er soll in seiner Jugend ungewöhnlich gut ausgesehen haben. Ja. Ein rechter Frauenheld, glaube ich, bevor er meine Mutter heiratete. Ja, das scheint mir die richtige Erklärung. Das glaube ich auch. Das würde auch noch vieles andere erklären, abgesehen von der bedauerlichen Ähnlichkeit. Zum Beispiel, dass Mrs. Catherick sich so eingehend nach Laura erkundigte. Ja. Wären die beiden sich nicht so ähnlich gewesen, hätte es nie zu dieser gemeinen Verschwörung kommen können, ja, unter der wir immer noch zu leiden haben. Ach Gott, die arme Anne. Das arme, unglückliche Mädchen. Sie erschien mir das erste Mal wie ein Schatten in der Einsamkeit der Nacht. Wie ein Schatten ist sie wieder verschwunden in die Einsamkeit des Totenreichs. Und Laura? Laura? Ja, Laura müssen wir mit noch mehr Verständnis und noch liebevoller behandeln als je zuvor. Und dann, im Laufe der Zeit, ich hoffe, Walter, dass im Laufe der Zeit... Walter! Meine Liebste, wie entzückend Sie heute Morgen aussehen. Genau wie damals in Limeridge, als ich Sie das erste Mal sah. Marion hat mit mir gesprochen, Walter. Stimmt es? Wollen Sie mich wirklich... Ob ich dich wirklich zur Frau will? Ja, Laura. Ja, mein Liebling. Es gab eine Zeit, da durfte ich auf solches Glück nicht einmal hoffen. Aber jetzt bitte ich dich mit allem Respekt. Jetzt bitte ich dich um die Erlaubnis, dich lieben und für dich sorgen zu dürfen. Für immer. Oh, Walter. Endlich darf ich dir gestehen, dass ich dich liebe. So sehr. Und jetzt kann ich glücklich sein. Endlich kann ich ganz glücklich sein. 10 Tage später waren wir noch glücklicher. Wir waren verheiratet. Aber ein Schatten lag immer noch auf unserem Glück, das Problem von Loras Identität. Da immer noch Gefahr bestand, dass Graf Fosco, obwohl er sich im Moment ruhig verhielt, etwas unternehmen würde, war ich fest entschlossen, das fehlende Beweisstück zu finden. Ich meine, das genaue Datum von Loras Abreise aus Blackwater Park. Nur der Graf selbst, so viel war sicher, konnte mir dazu verhelfen. Und ich fing an, mir den Kopf zu zerbrechen, wie ich ihm die benötigte Information abzwingen könnte. Schließlich kam ich auf die Idee, mich an Professor Peska zu wenden, meinen exzentrischen Freund, den ich früher schon erwähnt habe. Er war Italiener, genau wie Graf Fosco. Vielleicht gab es irgendeinen Berührungspunkt zwischen den beiden. Sieh mal, Peska. Da drüben in der Loge, der Mann da. Ja. Sieh ihn dir genau an. Ja, ich sehe. Da, jetzt steht er auf. Ja. Jetzt betrachtet er die Logen durch das Opernglas. Meinst du den großen, dicken Kerl, mein Freund? Ja, ja, da drüben. Den kenne ich nicht, Walter. Den habe ich noch nie gesehen. Hand aufs Herz, noch nie. Bist du sicher, Peska? Aber gar nicht. Schau doch mal genau hin. Er sieht dich an. Du kennst ihn vielleicht nicht, aber er kennt dich. Er ist ganz bleich geworden. Peska, er kennt dich nicht nur, er fürchtet dich. Komm, Walter, komm. Sprechen wir lieber draußen. Hier ist es zu gefährlich. Aber schau noch mal genau hin. Ehe wir das Theater verließen, bemerkte ich einen schmächtigen, fremdländisch aussehenden Mann mit einer Narbe im Gesicht, der sich für unser Gespräch zu interessieren schien und dann plötzlich verschwand. Erst zu Hause, in seiner Wohnung, enthüllte mir Peska, dass er in Italien einer sehr bedeutenden Geheimorganisation angehört hatte. Er hatte seinerzeit sogar eine wichtige Stellung dort bekleidet. Diese Organisation oder Bruderschaft habe äußerst strenge, ja geradezu unerbittliche Statuten. Walter, hör zu. Ja? Jedes Mitglied unserer Bruderschaft trägt auf dem linken Arm ein Mal eingebrannt. Jeder, der abtrünnig wird, ist früher oder später ein toter Mann. Die Anführer wissen ihn aufzuspüren. Peska. Kein menschliches Gesetz kann ihn schützen. Und jetzt, Walter, versprich mir eins, mein Freund. Ja? Was immer du entdecken magst, was immer du tun magst, sage mir nichts, nichts. Aber Peska, ich muss doch... Die Verantwortung ist zu groß. Ja. Sie macht mir Angst. Deshalb, lieber Walter, sei so gut und spreche mir nicht davon. Jetzt wusste ich, was ich zu tun hatte. Es war ein gefährliches Unterfangen. So gefährlich, dass mein erster Schritt, als ich zu Hause ankam, darin bestand, Peska einen Brief zu schreiben, der so lautete. Der Mann, den ich dir in der Oper gezeigt habe, ist ein Mitglied der Bruderschaft und ist abtrünnig geworden. Bitte prüfe diese beiden Behauptungen augenblicklich nach. Du weißt, unter welchem Namen er in England auftritt. Seine Adresse ist Forest Road Nummer 5, St. Joneswood. Um unserer Freundschaft willen, benütze die Macht, die man dir verliehen hat, ohne Gnade und ohne Verzug gegen diesen Mann. Diesen Brief steckte ich in einen Briefumschlag, versiegelte ihn und schrieb darauf, »Lass diesen Umschlag ungeöffnet bis morgen früh. Falls du bis dahin noch nicht von mir hörst oder mich siehst, brich beim Glockenschlag das Siegel und lies den Inhalt.« Ich fügte meine Initialen hinzu und steckte das Ganze zum Schutz noch in einen zweiten versiegelten Umschlag, den ich an Peska adressierte. Ich wartete seine Antwort ab, dann erst brach ich auf. Nur Marion vertraute ich mein Ziel an. Sie kommen also in einer geschäftlichen Angelegenheit, mein Herr. Leider kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen, um was für ein Geschäft es sich handelt. Ich habe offenbar Glück gehabt, Graf Fosco, Sie heute Abend hier noch anzutreffen. Ich sehe, sind Sie im Begriff zu verreisen. Sie müssen die Unordnung entschuldigen, die mein Packen hier verursacht hat. Hat Ihr Anliegen etwas mit meiner Reise zu tun? In gewisser Hinsicht ja. Aha. Ich weiß nämlich, warum Sie London verlassen, Graf Fosco. Einen Augenblick, mein Herr. Bitte entschuldigen schön. Sie. Bitte schön. Aber sagen Sie, halten Sie es wirklich für nötig, diese Tür da zu verriegeln? Schließlich kennen wir uns doch vom Hörensagen, Mr. Hartwein. Sie sind sich ja nicht darüber klar, dass man mit mir nicht spaßen kann. Oh doch, das ist mir nur allzu klar, Graf Fosco. Und ich bin durchaus nicht zum Spaßen gekommen. Im Gegenteil. Es geht um Leben und Tod. Und stünde diese Tür da weit offen, so würde ich doch nicht gehen, bevor ich mit Ihnen gesprochen habe. Eine Frage von Leben und Tod, hä? Solche Worte sind vielleicht schwerwiegender, als Sie denken. Und jetzt, da Sie behaupten, den Grund meiner Reise zu kennen, sagen Sie ihn mir doch. Sagen? Ich ziehe es vor, ihn Ihnen zu zeigen. Das ist umso einfacher, als Sie keinen Rock anhaben. Was soll das heißen? Krempeln Sie diesen Ärmel hier noch weiter hoch, dann sehen Sie den Grund. Lassen Sie los! Und bevor Sie aus der Schublade holen, was sich vermutlich darin befindet, warten Sie einen Augenblick, Graf Fosco. Ich habe Ihnen noch etwas zu sagen. Sie haben bereits genug gesagt, Mr. Hartwein. Ich überlege mir lediglich, ob ich die Unordnung hier im Zimmer dadurch vergrößern soll, dass ich ihren Schädel auf dem Kaminsims einschlage. Bevor Sie etwas derartiges tun, Graf, würde ich Ihnen raten, diesen Brief zu lesen. Er ist sehr kurz. Deinen Brief habe ich erhalten. Wenn ich zur angegebenen Zeit nichts von dir gehört habe, werde ich mit dem Glockenschlag das Siegel brechen. Verstehe. Na schön, Mr. Hartheit. Doch selbst das würde mich nicht hindern, Ihren Schädel noch auf dem Kaminsims einzuschlagen. Aber ich bin gerecht, selbst meinen Feinden gegenüber. Und ich bin bereit, vorher noch anzuerkennen, dass Sie klüger sind, als ich Ihnen zugetraut hätte. Oh, vielen Dank. Also kommen wir zur Sache, mein Herr. Sie wollen etwas von mir. Und haben mir etwas zu bieten, nehme ich an. Ich habe Ihnen nichts zu bieten. Mr. Hartheit, Ihr Ton ist bedauernswert leichtfertig. Mäßigen Sie sich. Bitte denken Sie daran, dass Sie es mit Fosco zu tun haben und beantworten Sie mir drei Fragen. Ich will es versuchen. Ausgezeichnet. Erste Frage. Sie erscheinen hier im Besitz von Informationen, die richtig oder falsch sein mögen, aber woher haben Sie sie? Das werde ich Ihnen nicht verraten. Macht nichts. Das finde ich schon noch heraus. Zweite Frage. Der Brief, den Sie mir gerade zu lesen gaben, trägt keine Unterschrift. Von wem stammt er? Von einem Mann, auf den ich mich voller verlassen kann und den Sie sehr zu fürchten haben. So. So, so. Und jetzt die dritte Frage. Wie lange ist die Zeit, die Sie mir lassen, bevor die Glocke schlägt und das Siegel aufgebrochen wird? Bis morgen früh, 9 Uhr. Morgen früh um 9. Ihre Falle ist also für mich gelegt, ehe ich meinen Pass in Ordnung bringen und London verlassen kann. Sehr klug, Mr. Hartheit. Sehr klug. Und jetzt seien Sie so gut, Ihre Bedingungen zu stellen. Bitte. Ich brauche Ihnen wohl kaum ins Gedächtnis zu rufen, Graf Fosco, dass Sie sich einer infamen Verschwörung schuldig gemacht haben. Das Motiv war die Summe von 10.000 Pfund. Was das Geld anbelangt, das können Sie behalten. Also Ihr moralisierendes Gewäsch mag in England Wirkung haben, Mr. Hartreit. Bei mir können Sie sich das schenken. Und bedenken Sie, dass die 10.000 Pfund ein Legat für meine gute Frau von dem verstorbenen Mr. Fairley waren. Dieses ganze Thema ist jedoch für einen Mann meiner Herzensbildung bejammernswert schmutzig. Also, was wollen Sie? Erstens, dass Sie in meiner Gegenwart ein volles Geständnis Ihrer Verschwörung niederschreiben und unterzeichnen. Gut, Nummer eins. Zweitens wünsche ich eindeutigen Beweis, an welchem Tag Laura, die frühere Lady Glyde, jetzt meine Frau... Was? Ihre Frau? Den eindeutigen Beweis, an welchem Tag Laura Blackwater Park verließ und nach London fuhr. So, so. Sie haben also meine Achillesferse entdeckt. Noch etwas? Im Augenblick nicht. Gut. Sie haben Ihre Bedingungen gestellt. Jetzt hören Sie meine. Das Schriftstück, das Sie wollen, werden Sie bekommen. Eindeutiger Beweis wird beigebracht. Der Brief meines verstorbenen Freundes Glyde, in dem er mir Tag und Stunde der Ankunft seiner Frau mitteilt, genügt Ihnen vermutlich. Ich kann Sie außerdem noch an den Droschkenbesitzer verweisen, der bestellt war, meinen Gast vom Bahnhof abzuholen. Sein Fahrtenbuch wird Ihnen auch zu dem nötigen Datum verhelfen. Das bin ich bereit zu tun. Und zwar unter den folgenden Bedingungen. Ja? Erstens, Gräfin Fosco und ich verlassen das Haus, wann und wie es uns beliebt, ohne dass sie uns in irgendeiner Weise dabei stören. Zweitens, Sie bleiben hier bei mir, bis ich morgen früh um 7 Uhr meinen Sekretär empfange, der meine Schreibarbeiten erledigt. Sie geben diesem Sekretär eine schriftliche Anweisung an den Mann, der Ihren versiegelten Brief besitzt, und fordern ihn auf, das Schreiben zurückzugeben. Sie warten hier, bis mein Sekretär mir diesen Brief ungeöffnet überbracht hat. Dann gewähren Sie mir eine volle halbe Stunde, das Haus zu verlassen, woraufhin Sie Ihre Handlungsfreiheit wieder erlangen und gehen können, wohin Sie wollen. Ich werde darüber... Drittens, Sie geben mir Genugtuung als Gentleman für die Einmischung in meine Privatangelegenheiten und die Sprache, die sich mir gegenüber in dieser Unterhaltung herausgenommen haben. Zeit und Ort im Ausland werde ich Ihnen schriftlich mitteilen, sobald ich sicher außer Landes bin. Mein Brief wird einen Papierstreifen enthalten, der genau der Länge meines Degens entspricht. Das sind meine Bedingungen. Wollen Sie sie annehmen? Ja oder nein? Ich nahm sie an mit einer Einschränkung. Ich verlangte, dass der versiegelte Brief, sobald er in des Grafen Hände gelangte, ungeöffnet und in meiner Gegenwart vernichtet würde. Am nächsten Morgen wurde alles nach Wunsch des Grafen erledigt. Sein Sekretär erschien pünktlich. Es war ein gewisser Monsieur Rebell und entpuppte sich als Ehemann der Frau, die Marion gepflegt hatte. Man schickte ihn, den Brief zu holen, den der Graf dann in meiner Gegenwart vernichtete. Das Geständnis wurde mir übergeben, der Graf und die Gräfin machten sich reisefertig. Auf der Schwelle drehte sich Fosco noch einmal um, kam ins Zimmer zurück und sprach zum letzten Mal zu mir. Noch ein Wort, Mr. Hartrath. Ja, bitte. Als ich Miss Holcomb zum letzten Mal sah, kam sie mir dünn und elend vor. Ich mache mir Sorgen um diese bewundernswerte Frau. Kümmern Sie sich um sie, mein Herr. Mit aller Inbrunst flehe ich Sie an, kümmern Sie sich um Miss Holcomb. Das Geständnis enthielt wenig, was wir nicht bereits wussten oder vermuteten. Die Rebells waren offenbar Foscos ständige Komplizen gewesen, besonders die Frau. Und wenn man daran denkt, wie er zum Bahnhof fuhr, um Laura abzuholen, während die arme Anne schon tot in seinem Hause lag. Wirklich eine bemerkenswerte Schurkerei. Das betont er ja selbst, meine liebe Marion. Die letzten Zeilen deines Geständnisses besitzen die ganze Foscosche Anmaßung. Hören Sie mal, hier schreibt er: Ich habe schon zu Anfang festgestellt, dass diese meine Erzählung ein bemerkenswertes Dokument darstellen würde. Und es entspricht auch voll auf meinen Erwartungen. Nehmen Sie denn diese feurigen Zeilen, mein letztes Vermächtnis an dieses Land, dessen Staub ich für immer von meinen Füßen schüttle. Sie machen nicht nur der Gelegenheit Ehre, sondern auch Fosco. Tja, mit diesem Dokument in der Hand müssten wir alle Schwierigkeiten beseitigen können. Ja. Nur den Mann sollten wir noch aufsuchen, von dem die Droschke gemietet war. Nachdem dies geschehen war, hatten wir alle Beweise, die wir benötigten. Wir begaben uns zu Mr. Fairley, der bis zuletzt mürrisch blieb. So, ich glaube euch natürlich. Aber war es etwa meine Schuld? Ach, das haben wir doch gar nicht. Wie sollte ich wissen, dass meine Nichte lebt, nachdem man mir gesagt hatte, sie sei tot? Wenn die liebe Laura herkommt, dann werde ich sie natürlich bereitwilligst willkommen heißen. Aber ich bitte euch, gebt mir zuerst Zeit, mich etwas zu erholen. Ja, es sei denn, ihr wolltet mich unbedingt unter die Erde bringen. Wie kann man sowas sagen? Bei all der Aufregung und Unruhe bin ich sowieso bald im Grab. Laura, Marion und ich zogen es vor, unser Heim in London aufzuschlagen. Und dort wurde auch unser erstes Kind, ein Junge, geboren. Kurze Zeit darauf hatte ich Gelegenheit, in Geschäften nach Paris zu reisen und kam an dem schrecklichen Leichenschauhaus vorbei, welches man dort La Morgue nennt. Vor der Tür drängte sich kreischend eine Menschenmenge, als hätte etwas ungewöhnlich Bemerkenswertes stattgefunden. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge und in das schreckliche Gebäude, und da sah ich ihn. Ich sah Graf Fosco. Hier lag er, verlassen und unbekannt, der vorwitzigen Neugier des Mobs preisgegeben. Der tödliche Dolch hatte ihn direkt über dem Herzen getroffen. Und auf seinem linken Arm, gerade wo ich bei Pesca das Geheimmal gesehen hatte, waren zwei tiefe Schnitte in der Form des Buchstaben T. Oh, Walter, mein Liebling, Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Schön, dass du hier bist. Warst du sehr erstaunt, unseren Brief in London vorzufinden, anstatt uns selbst? Das kannst du dir denken, Liebste. Was meinst du, wie erschrocken ich war, als ich in die leere Wohnung kam? Sag mal, warum musstet ihr denn so unvermittelt nach Limeridge, Marion? Hat Mr. Fairley... Mr. Fairley ist tot. Ach. Eine ganz unerwartete Herzlähmung. Und wir sind hier, weil Mr. Curley uns sagte, unsere Anwesenheit sei dringend erforderlich. So? Aus welchem Grund denn? Das können wir dir erst verraten, wenn du uns erlaubst, noch einmal von der Vergangenheit anzufangen. Nein, nein, Unsinn, Liebes, das ist keineswegs notwendig. Wir können den Grund ebenso gut klar machen, indem wir von der Zukunft reden. Walter, komm mal hier. Ja? Weißt du, wer hier im Zimmer in der Wiege liegt? Aber Marion, ich bin ja nicht von allen guten Geistern verlassen. Ich kenne doch, das ist doch mein Junge, mein eigenes Kind. Du? Redet man so respektlos von einem der größten Grundbesitzer Englands? Wieso respektlos? Bist du darüber im Klaren, welch illustres Baby ich dir hier präsentiere? Ja, wieso? Na, offenbar nicht. Lasst euch also bekannt machen. Das ist Mr. Walter Hartrath. Und das hier, mein Lieber, das ist der Erbe von Limeridge.